Herbert Rosendorfer, Deutsche Geschichte. Volume 8, Das Jahrhundert des Prinzen Eugen. Ein Langen-Müller-Hörbuch, gelesen von Gerd Heidenreich. Zweiter Teil, 5. Kapitel. Durch die Jahrhunderte ist eine Inflation der Titel zu beobachten, die so lange etwas bedeuteten, als mit dem Titel Macht verbunden war. Gab es im Mittelalter einen Kaiser, nämlich den römischen, in dessen Purpur sich allerdings zwei Herrscher kleideten, einer im Westen, einer in Byzanz, die zwar einander seit der Salierzeit anerkannten, aber beide die Idee der Einkaiserlichkeit reklamierten, so gab es im 19. Jahrhundert schon ein halbes Dutzend und mehr, den österreichischen zeitweilig zweimal, einen französischen, den deutschen, der sich groß schrieb, deutscher Kaiser, den russischen und nach der Akzeptierung nichtchristlicher Reiche ins Konzert der Völker, den japanischen, den chinesischen und so weiter. Während es zu Beginn des deutschen, damals noch ostfränkischen Reiches, ganze 5 Herzogtümer gab, Bayern, Sachsen, Franken, Schwaben und Lothringen, so waren im 17. Jahrhundert bereits 21 zu verzeichnen, nicht gerechnet die durch Erbteilung aufgespaltenen, dazu 12 den Herzogtümern gleichgestellte Fürstentümer. Von einer Schwemme von Grafschaften und Freiherrschaften nicht zu reden. Der Drang nach Standeserhöhung war unaufhaltsam. Das Beispiel des Herzogs von Bayern, dem es gelang, wie wurde schon erzählt, zum Kurfürsten aufzusteigen, ist hier zu erwähnen als die erste staatsrechtlich erhebliche Standeserhöhung. Das Recht der Kurfürsten zur Wahl des deutschen Königs und damit seit Maximilian I. automatisch zum römischen Kaiser war nicht das einzige, nicht einmal das wichtigste Vorrecht der Kurfürsten vor den anderen Reichsfürsten. Im Zusammenhang mit der Goldenen Bulle von 1356 wurde bereits darauf hingewiesen. Eine der bedeutendsten Prärogativen der Kurfürsten war, dass sie in den Genuss des in den Wahlkapitulationen getroffenen Machtzuwachses und der Bestechungsgelder kamen. Dazu kam der Glanz nach innen und außen. Die Kurfürsten wurden fast wie unabhängige Herrscher, wie Souveräne angesehen. Da im Lauf der Jahrhunderte jeder Kaiser bei seiner Wahl durch die Kapitulationen ein Bröcklein seiner Staatsgewalt abgeben musste, wuchs den Kurfürsten außenpolitische Macht zu, die ihnen gestattete, eine nahezu unabhängige Außenpolitik zu betreiben, zumal mancher Kurfürst ein zweites politisches Standbein außerhalb des Reiches hatte, wie der Kurfürst von Brandenburg mit Preußen, später im 18. Jahrhundert der von Sachsen mit dem Königreich Polen, wovon noch zu reden sein wird. So ist es also nicht unverständlich, wenn die Erhöhung in den Stand eines Kurfürsten außerordentlich erstrebenswert war. Die Standeserhebung des Herzogs von Bayern erfolgte 1626 auf Kosten der Pfalz, der die Kurwürde weggenommen wurde, im Westfälischen Frieden allerdings zurückgegeben, so dass es nunmehr 8 Kurfürsten gab, eigentlich aber nur 7,5, weil verfügt worden war, dass, sollte die pfälzische oder die bayerische Wittelsbacher Linie erlöschen, beide Kurwürden wieder in eine zusammenfallen, was 1777 tatsächlich geschah. Doch nun, am Ende des 17. Jahrhunderts, werkelte ein anderes altangesehenes Haus, dem von vielen Sekulis her berühmten und um das Heilige Römische Reich durch sehr ersprießliche Dienste hoch meritierten Haus, so das kaiserliche Ratifikationskommissionsdekret, das allerdings erst 1708 ausgefertigt wurde, das Welfenhaus nämlich, das Anizo, um diesen ehrwürdigen Ausdruck zu gebrauchen, nur die Herzogswürde besaß, um die Erhebung zum Kurfürstentum. Voraussetzung dafür war, laut Goldener Bulle, die strikte Primogenitur, das heißt, die Nachfolge nur eines des ältesten Sohnes, keine Landesteilung. Diese Voraussetzung erfüllte der Herzog Ernst August von Braunschweig-Lüneburg, der gleichzeitig protestantischer Fürstbischof von Osnabrück war, wo immer ein katholischer mit einem protestantischen Bischof abwechselte, mit der Primogeniturordnung seines Hauses von 1683. Wie wenig ehrlich das religiöse Unterfutter, wie allein machtorientiert das Handeln der Herrschenden war, sowohl der katholischen als der protestantischen, zeigt das Kurtraktat vom 22. Mai 1692, in dem der so sehr um sein katholisches Seelenheil und das Zwangsseelenheil seiner Untertanen besorgte Kaiser Leopold keinen Anstoß daran nahm, mit einem protestantischen Fürsten und sogar Bischof einen Beistands- und Unterstützungspakt abzuschließen und ihm dafür die Erhebung zum Kurfürsten in Aussicht zu stellen. Dass der protestantische Ernst August nichts dabei fand, dem Kaiser Unterstützung zuzusichern, zu der er ohne dies verpflichtet gewesen wäre, ist noch einzusehen. Aber dass er sich in dem genannten Traktat zur Unterstützung ausdrücklich des Hauses Habsburg verpflichtete, das gegenreformatorisch seine Glaubensgenossen verfolgte und unterdrückte, wenn nicht das Machtstreben anderes riet, berührt doch merkwürdig, und zwar nicht nur aus heutiger Sicht, sondern auch nach damaligen Vorstellungen. Dabei musste dem Kaiser klar sein, dass gerade die Erhebung des Welfenhauses die katholische Position im Reich schwächte. Im seit 1626 aus 8 Kurstimmen bestehenden Kurfürstenkollegium waren seit dem Übergang der pfälzischen Kur von der evangelischen sogenannten mittleren Kurlinie auf die katholische jüngere oder Neuburgerlinie lediglich 2 protestantisch, Sachsen und Brandenburg. Nun möchte man meinen, dass die protestantischen Fürsten des Reiches die Standeserhebung eines ihrer Glaubensgenossen begrüßten. Weit gefehlt. Sie protestierten, weil sie damit eine gewichtige Stimme auf der nächst unteren Fürstenebene im Reichstag zu verlieren befürchteten. Und die katholischen Kurfürsten protestierten ebenfalls, nicht aus Glaubensgründen, sondern weil der Kaiser sie vorher nicht gefragt hatte. Aber der Kaiser blieb hart und hielt an seinem protestantischen Bundesgenossen fest, der selbstverständlich in Aussicht stellte, dass er bei der nächsten Kaiserwahl für einen Habsburger stimmen würde. Was bei den fromm-katholischen Wittelsbachern auf den Kurthronen von München und Köln keineswegs gewiss war, weil die inzwischen wieder, vom Geld gelockt, ins französische Lager zu schwenken, sich anschickten. So gab es nunmehr 9 Kurfürsten. Als neues Erzamt, denn alle Kurfürsten hatten ein symbolisches solches inne, wurde für Ernst August das Erzbanneramt erfunden. Das Reichsamt des Erbgaloschenbewahrers, eine Kreation des Autors dieser Erzählung, wurde leider nie verwirklicht. Seltsamerweise nannte sich Ernst August nicht Kurfürst von Braunschweig, nach dem altangestammten Hauptsitz des Welfenhauses seit Heinrich dem Löwen, sondern Kurfürst von Hannover, wohl weil dort ein neues, modernes und wahrscheinlich bequemeres Schloss stand, 1631 bis 40 erbaut, und weil die Stadt größer und bedeutender geworden war. Die Querelen mit den anderen Kurfürsten und den Fürsten dauerten an, und erst 1708, schon unter Leopolds Nachfolger Kaiser Joseph I., sanktionierte das Fürstenkollegium die Standeserhebung, zu einer Zeit, als für das Welfenhaus schon eine ganz andere, noch glänzendere Aussicht am Horizont auftauchte. Zur Bekräftigung der Verbindung des Hauses Habsburg mit den neu standeserhöhten Welfen wurde der älteste Sohn des Kaisers, Erzherzog Joseph, seit 1690 deutscher König, also designierter Nachfolger, mit einer braunschweigischen Prinzessin verheiratet. Ebenso später der jüngere Sohn, Erzherzog Karl. Wenn Herzöge mit ihrem Rang nicht mehr zufrieden waren, etwa weil der Kaiser einen Emporkömmling wie den Herrn von Wallenstein zum Herzog, ausgerechnet von Friedland, gemacht hatte, sie sich nicht mehr genug vom Hintergrund abgehoben fühlten und sich vor Sehnsucht nach dem Kurfürstenhut verzehrten, waren die mit dem Kurhut geschmückten, so die offizielle Bezeichnung für die meist nur ideelle oder, wie man heute sagen würde, virtuelle Kopfbedeckung der Kurfürsten, auf der Jagd nach einer metallenen Haupteszier, einer Krone. Zwar war es nach der neuen Völkerrechtslehre des Hugo Grotius gleichgültig, welche Bezeichnung ein Souverän führte, ob Kaiser, König, Herzog, Fürst, wichtig war allein die volle Souveränität, und insofern waren nach eben dieser Lehre alle Souveräne gleichrangig. Das bekümmerte selbstverständlich vor allem die deutschen Reichsfürsten, die ja de jure Lehensträger des Kaisers und damit nicht voll souverän waren, wenngleich sie oft genug de facto als Souveräne auftraten und handelten oder es versuchten. Außerdem waren in der Barockzeit, in der das strenge spanische Hofzeremoniell, das schon groteske Auswüchse zeigte, und das französische des Hofes von Versailles um sich griffen, Rang, Namen und Titel nicht das, was sie angesichts der Menschlichkeit eigentlich sind, nämlich Schall und Rauch, sondern von nahezu lebenserhaltender Wichtigkeit. Um das Jahr 1700 ballten sich solche Wettkämpfe um Rang und Ansehen. Der Herzog von Savoyen, von dem man nur noch fernher ahnte, dass er Reichsfürst war, musste sich, da keine Königskrone für ihn in Sicht, mit der ihm wenigstens zuerkannten Anrede königliche Hoheit begnügen. Ebenso die Medici in der Toskana, auch sie de jure Reichsfürsten, die 1569 vom Papst den Titel Großherzog verpasst bekamen. Gibt es eigentlich einen Kleinherzog? Die Gier nach einer Königskrone zeitigte Ende des 17. Jahrhunderts solche Auswüchse wie den Versuch des sonst braven und tapferen Türken Louis, König von Polen zu werden, oder den des Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz, der allen Ernstes König von Armenien werden wollte. Es ist zu bezweifeln, ob Johann Wilhelm genau wusste, wo Armenien ist, geschweige denn, wie die Lage dort war. Erfolgreicher war der Wettiner Friedrich August I., seit 1694 Kurfürst von Sachsen, der 1697, wahrscheinlich auch aus tief innerer Überzeugung, zum Katholizismus konvertierte, um die Voraussetzung zu erfüllen, polnischer König zu werden. Ihm gelang im Gegensatz zum Türken Louis der Plan, und er wurde als Nachfolger des Befreiers von Wien, Johanns III. Sobieski, zum König von Polen gewählt. Von der Aussicht der Neukurfürsten von Hannover auf weitere Standeserhöhung wurde schon gesprochen. Es war die Aussicht auf die Krone von Großbritannien, so die Bezeichnung des Inselreiches seit der Vereinigung von England und Schottland. Dort hatte man ja die katholischen Stuarts vertrieben, deren eher kümmerliche Familienreste sich zunächst in Frankreich, später in Rom niederließen, hilflose Proteste schleuderten und sogar einmal, 1745, eine von vornherein zum Scheitern verurteilte Invasion in Schottland unternahmen, was Tausende von Schotten das Leben kostete. Statt der Stuarts regierte seit der Glorious Revolution der Holländer Wilhelm von Oranien als William III., zusammen mit seiner Frau, der evangelischen Stuart-Tochter Queen Mary II. Die Ehe war kinderlos, ebenso wie die ihrer Nachfolgerin, der letzten evangelischen Stuart, Queen Anne, verheiratet mit einem dänischen Prinzen. Genauer gesagt, Queen Anne gebar zwar pausenlos, aber keines der 13 Kinder war lebensfähig. Um die Rückkehr der katholischen Stuarts zu verhindern, wurde ein heute noch gültiges Nachfolgegesetz erlassen, wonach Katholiken von der Thronfolge ausgeschlossen sind. So konnte sich der Kurfürst von Hannover, inzwischen war das Georg Ludwig, der Sohn des oben genannten Ernst August, als nächster evangelischer Verwandter die Anwartschaft auf die britische Krone ausrechnen, sofern Queen Anne endlich stürbe. Den Wunsch nach dem Königstitel konnte sich der Kurfürst von Brandenburg sozusagen selbst erfüllen. Der älteste überlebende Sohn des großen Kurfürsten, seit 1688 Kurfürst Friedrich III., hatte schon als Kurprinz die Weichen für einen Wechsel der brandenburgisch-preußischen Politik gestellt. Wie erwähnt, hatte sich Kurfürst Friedrich Wilhelm zeitweilig Frankreich angeschlossen, war aber, nicht zuletzt wegen der Protestantenvertreibung durch Ludwig XIV. Und dessen rigorose Eroberungspolitik, davon zunehmend abgerückt, neigte wieder, Seitenwechsel war dem Charakter des großen Kurfürsten nicht fremd, der kaiserlichen Partei zu. Das lag ganz auf der Linie des Kurprinzen Friedrich, der schon im Februar 1686 hinter dem Rücken seines Vaters mit Habsburg eine Art Freundschaftsvertrag, aufschiebend bedingt bis zum Tod des Alten, geschlossen hatte, der dann durch ein Defensivbündnis des großen Kurfürsten mit dem Kaiser vom März 1686 überholt wurde. 1688 starb der große Kurfürst und nun betrieb Friedrich III. Energisch das, was sein innigstes Ziel war, den Erwerb einer Königskrone. An sich und de jure hätte der neue Kurfürst sich in eigener Machtvollkommenheit König von Preußen nennen können, denn das bisherige Herzogtum Preußen gehörte nicht zum Bestand des Reiches. Aber offenbar war man nicht sicher, ob das so ganz ohne Sanktion durch eine höhere Stelle völker- oder rechtsgültig ist. Früher verteilte die Königskronen der Papst, siehe Ungarn oder Neapel und Sizilien. Das kam für den protestantischen Kurfürsten selbstverständlich nicht in Frage. Also fragte er den Kaiser. Und der erklärte sich im Vertrag von Wien vom 16. November 1700 damit einverstanden, wobei die Gegenleistung des Kurfürsten und ab 18. Januar 1701, dem Tag der Krönung in Königsberg, also des Königs, darin bestand, dass er sich für sich und seine Nachkommen verpflichtete, bei der Königs- und Kaiserwahl stets für Habsburg zu stimmen und auf die Erbansprüche auf die schlesischen Herzogtümer verzichtete, was wiederum den Grund für drei Kriege im 18. Jahrhundert legte. So war also auch Hohenzollern erhöht. Wo blieb bei all dem Wittelsbach? Der so glänzende wie schillernde, kühne und ehrgeizige Max Emanuel, der blaue Kurfürst, Sieger von Belgrad und Liebling der Frauen, nur August der Starke von Sachsen und Polen hatte zu seiner Zeit mehr uneheliche Kinder, der mit Geld um sich warf und seiner Schuldenlast nur dadurch Herr wurde, dass er sich ganz in die Arme und die finanzielle Abhängigkeit von Frankreich begab und damit zum Gegner Habsburgs wurde? Max Emanuel also erspähte zwar nicht für sich, jedoch für sein Haus die Aspiration auf eine Königskrone, die spanische. Die zierte seit Philipp dem Schönen die Köpfe der spanischen Habsburger, die es durch exemplarische Inzucht bis zur Debilität gebracht hatten. Es ist dies vielleicht der Ort, um auf die Besonderheit dieser merkwürdigen Herrscherfamilie hinzuweisen, die nicht nur in der berühmten, ausgeprägten Unterlippe bestand, sondern auch in dem Phänomen, dass es zwei weit auseinanderklaffende Spezies dieser Familie gab. Entweder waren sie Fortpflanzungsberserker oder völlig unfruchtbar. Ein Jahrhundert nach der Zeit, die hier zu behandeln ist, starb der sehr begabte Sohn Maria Theresias, Kaiser Leopold II., an einem selbstgebrauten Aphrodisiakum. Er war der Habsburger mit den weitaus meisten unehelichen Kindern, neben nicht weniger als 16 ehelichen, und das alles im Laufe eines Lebens von nur 45 Jahren. Der letzte spanische Habsburger, Carlos oder Karl II., gehörte zur geschlechtsabgewandten Sorte, im Gegensatz zu seinem Vater Philipp IV., der neben 14 ehelichen Kindern mindestens ein uneheliches aufzuweisen hatte. Trotz zweier Ehen erzielte Karl II. Keine Nachkommen. Er scheint schon in jüngeren Jahren völlig vertrottelt gewesen zu sein. Jedenfalls stand zu erwarten, dass demnächst das spanische Erbe anfallen und wem zufallen würde. Schon Jahrzehnte bevor Karl II. Starb, am 1. November 1700, am 16. schlossen der Kaiser und der Kurfürst von Brandenburg den oben erwähnten Allianzvertrag, beschäftigte und erregte diese Frage, wem die europäische Diplomatie. Die genealogische Situation war höchst verwickelt und so verzwickt, dass für jede Argumentation gute Gründe geltend gemacht werden konnten. Karl II. Starb, wie gesagt, kinderlos. Es gab aber, oder besser gesagt, hatte gegeben, zwei Schwestern, die wohlgemerkt ältere Maria Theresia, 1683 verstorben, war mit König Ludwig XIV. Von Frankreich verheiratet gewesen. Die jüngere Margareta Theresia, 1673 verstorben, mit Kaiser Leopold I. Ludwig XIV. Und Maria Theresia hatten einen das Kindesalter überlebenden Sohn, den Grand Dauphin Louis, der zu der Zeit, als sich der bayerische Kurfürst wieder einmal Frankreich zuwandte, also 1680, dessen Schwester geheiratet hatte. Aus dieser Ehe gingen drei Söhne hervor. Der mittlere, Philipp, Herzog von Anjou, sollte einer der Spielbälle des künftigen Krieges werden. Kaiser Leopold hatte aus der Ehe mit der im Alter von 22 Jahren verstorbenen Infantin Margareta Theresia nur ein das Kindesalter überlebendes Kind, die Erzherzogin Maria Antonia. Die übrigen zahlreichen Kinder Leopolds, der zu den geschlechtsfreudigen Habsburgern zu zählen ist, stammten aus den drei späteren Ehen. Insgesamt zeugte er 16 eheliche Kinder. Maria Antonia wurde noch zu einer Zeit des innigeren Verhältnisses zu Wittelsbach, nämlich 1685, als der Kaiser inmitten des Türkenkrieges auf die Hilfe des blauen Kurfürsten angewiesen war, mit diesem verheiratet. Allein Maria Antonia starb, 23 Jahre alt, 1692, wohl an den Folgen der Geburt ihres und Max Emanuels Sohnes Josef Ferdinand. Dieser Prinz war also, wenn man die genealogische Tafel liest, sieht man es, der einzige Nachkomme der Infantin Margareta Theresia, Weiland Kaiserin. Die aber war die jüngere Schwester des künftigen Erblassers gewesen. Für sie, oder besser gesagt ihren Enkel, sprach, dass ihre ältere Schwester bei ihrer Verheiratung entsprechend den Bestimmungen des Pyrenäenfriedens, nämlich dass die Königreiche Frankreich und Spanien niemals vereinigt werden dürfen, auf alle Erbansprüche verzichtet hatte. Ein ganz anderer Erbanspruch stand ebenfalls im Raum, nämlich der Kaiser Leopolds selbst, der ja der, obwohl entfernte, Cousin fünften Grades, doch nächste Verwandte in männlicher Linie war, was nach dem uralten saalischen Gesetz als Vorrang vor der näheren Verwandtschaft in weiblicher Linie galt. Aber Frankreich unterstützte zunächst den künftigen, präsumptiven Erbanspruch des bayerischen Kurprinzen, weil man verhindern wollte, dass das Erbe an die österreichischen Habsburger fiel, deren Stellung in Europa dadurch, wo sie ohnehin schon den Türkenkrieg gewonnen hatten, in den Augen Ludwigs des 14. unschön gestärkt würde. Dieser Meinung war auch der König von England und Herrscher Hollands Wilhelm III., der daher mit dem französischen Erzfeind ein Bündnis schloss, um die österreichischen Ansprüche abzuwehren. Der tüchtige französische Gesandte am Hof von Madrid, Marquis d'Harcourt, konnte darüber hinaus den abdämmernden König Carlos dazu bewegen, den bayerischen Kurprinzen testamentarisch zum Erben einzusetzen. Es ist zu vermuten, dass Carlos, als ihm das entsprechende Dokument vorgelegt wurde, nach demselben Grundsatz handelte wie 250 Jahre später der ebenfalls stark debile Reichspräsident Hindenburg. »Ich will nicht wissen, was, ich will nur wissen, wo ich unterschreiben soll.« Doch es kam ganz anders. Der Tod eines Kindes von wenig über 6 Jahren, eben jenes Kurprinzen Joseph Ferdinand, änderte die politische Lage und damit, so grotesk es klingt, den Lauf der Weltgeschichte. Schuldlos schuldig, kann man in dem Fall wirklich sagen, war der kleine Bub am Tod Tausender in den nächsten 1,5 Jahrzehnten. In Bayern glaubte man, dass der Prinz von den Österreichern vergiftet worden sei. Ob auch oder gerade der Kurfürst das glaubte und ob das Gerücht der Wahrheit entsprach, ist selbstverständlich nicht festzustellen. Der Weltlauf allerdings lässt den Schluss zu, dass die übelsten Vermutungen in der Regel der Wahrheit entsprechen. Und da Bösartigkeiten und Heimtücke meist aus guten Gründen nicht dokumentiert werden, ist anzunehmen, dass solches im Lauf der Geschichte weit öfters vorgekommen ist, als man vermutet. Gerechterweise muss angefügt werden, dass Habsburg nicht gerade fürs Giftmischen bekannt war. Es sei dem, wie ihm wolle, der Kurprinz war tot und damit der einzige nähere Verwandte, außer denen der französischen, durch Vertrag vom Erbe ausgeschlossenen Linie, des dahindämmernden spanischen Königs. Das Gerangel ging sofort wieder los. Man fragt sich, warum man sich um dieses Erbe stritt. War es so erstrebenswert, ein wenngleich großes, so doch völlig verschuldetes, wirtschaftlich desolates, vom Krebs der Korruption und der schwärzesten Inquisition und Pfaffenherrschaft durchsetztes Reich zu erben? Aber die politische Gier, die Sucht nach Glanz, waren immer schon stärker als die Vernunft, namentlich bei den Herrschenden. Der Tod des Kurprinzen trieb Max Emanuel wieder ins französische Lager. Er, der einer der Befreier Wiens, einer der Eroberer Belgrads gewesen war, hatte 1692 vom Kaiser die Statthalterschaft über die spanischen Niederlande übertragen bekommen, Reichsland, das jedoch als Lehen der spanischen Linie der Habsburger gehörte. Die Statthalterschaft war ehrenvoll und ein Danaer Geschenk, denn der Kurfürst musste die Hofhaltung in Brüssel, ein teures Pflaster, aus eigener Tasche bezahlen, sprich von den Bestechungsgeldern aus Frankreich. Die Pinakothek in München verdankt dies nebenbei dieser Statthalterschaft eine ganze Reihe bedeutender Gemälde, unter anderem einige von Rubens und van Dyck und die berühmten kartenspielenden Knaben von Murillo, die der Kurfürst in Brüssel kaufte und nie bezahlte. Am 1. März 1700 schlossen die ehemaligen Erzfeinde, die dies demnächst wieder werden sollten, nämlich England und Frankreich, das heißt Wilhelm III. Und Ludwig XIV., einen neuen Teilungsvertrag, der für Habsburg gar nicht so ungünstig gewesen wäre. Erzherzog Karl, der jüngere Sohn Kaiser Leopolds, der an sich für den geistlichen Stand bestimmt gewesen war, sollte das eigentliche spanische Königreich nebst den Kolonien in Amerika und den spanischen Niederlanden, mit Ausnahme Luxemburgs, erben, während, dies allerdings sozusagen die interessanteren Brocken, da nicht so sehr von der spanischen Wirtschafts- und Finanzmalaise befallen, die italienischen Provinzen, Mailand, Neapel und Sizilien, französisch werden sollten. Dass weder die Mailänder noch die Neapolitaner oder Sizilianer dazu befragt werden sollten, verstand sich von selbst. Aber der Kaiser lehnte diesen Vertrag und Quasi-Vorschlag ab. Er wollte das Ganze haben. Daraufhin sagte Ludwig XIV., jetzt wolle er für seinen Enkel ebenfalls das Ganze. Das bedeutete für den Kaiser immerhin eine, wie sich bald herausstellen sollte, insofern glückliche Wendung, als König Wilhelm III. Von England das Einverständnis mit Frankreich sofort aufkündigte und später an Habsburgs Seite trat. Freilich hatte England kein Interesse am Erstarken Frankreichs, das dem Inselreich ja näher lag als Österreich. Inzwischen liefen in Madrid die diplomatischen Kanäle heiß. Der französische Gesandte Marquis d'Harcourt und der österreichische Graf Harrach traten einander auf die Füße und belämmerten den nur noch ächzenden König, der endlich, auch auf Drängen des spanischen Hochadels, der keinen Österreicher als König wollte und sich von Frankreich größere finanzielle Zuwendungen erhoffte, sich für die französische Seite entschied und am 1. Oktober 1700 den Enkel Ludwigs XIV., Herzog Philipp von Anjou, testamentarisch zum Erben der ganzen spanischen Monarchie einsetzte. Am 1. November starb Carlos. Der Konflikt, der 13 Jahre dauern sollte, also fast halb so lang wie der Dreißigjährige Krieg, brach sofort aus. Philipp von Anjou nannte sich als neuer König von Spanien Felipe V. Er war 17 Jahre alt, ein träger, nichtsnutziger Mensch, der Zeit seines Lebens und seines langen Sitzens auf dem Thron, denn Regieren konnte man sein Tun nicht nennen, von Frauen, Günstlingen und Scharlatanen beherrscht war. Zwei Franzosen gab Ludwig XIV. Seinem Enkel mit, die Fürstin Anne-Marie Orsini-Bracciano, geborene Princesse de la Tremouille, eine Hauptintrigantin, offiziell Oberhofmeisterin der jungen Königin, einer Prinzessin von Savoyen, und den Marquis d'Ory, über den er nun die Politik Spaniens lenkte. Auf dem Papier war die Abmachung des Pyrenäenfriedens, dass Frankreich und Spanien niemals vereinigt werden dürfen, gewahrt. Aber de facto war klar, dass der König von Frankreich Spanien als von ihm zu regieren betrachtete. Er verfügte sofort ein Handelsembargo für die überseeischen Besitzungen, zu denen halb Südamerika und ganz Mittelamerika, Kuba, Florida und anderes gehörten, was den englischen und holländischen Handel schwer beeinträchtigte. Außerdem verhandelte der allerchristlichste König, Rex Christianissimus, mit den Türken, so wie schon der Kardinal der Heiligen Römischen Kirche Mazarin, um diese zu einem Krieg gegen das christliche Deutsche Reich und namentlich das katholische Habsburg aufzustacheln. Allerdings vergeblich, denn die Türken laborierten noch an den Folgen der Niederlagen der Jahrzehnte zuvor und waren außerdem mit gewaltigen inneren Unruhen, einem Janitscharenaufstand, sowie mit kriegerischen Verwicklungen an ihrer Ostgrenze beschäftigt. So blieben Ludwig XIV. Nur zwei Verbündete. Kurfürst Max Emanuel von Bayern, der sofort seine Statthalterschaft in Brüssel niederlegte und nach München zurückkehrte, um ein Heer gegen Habsburg aufzustellen. Und der Schwiegervater des neuen spanischen Königs, Herzog Victor Amadeus II. Von Savoyen. Beides wohlgemerkt Reichsfürsten und eigentlich Gefolgsleute des Kaisers. Ihr Verhalten ist nicht anders denn als Hochverrat zu betrachten, worüber aber niemand sich aufzuhalten schien. Entscheidend waren längst die Machtverhältnisse, und als später der Herzog die Front wechselte, nahm niemand, am wenigsten der Kaiser, das Wort Hochverrat oder Verletzung der Lehenspflicht in den Mund. Ludwig XIV., der stets bestrebt war, das Gesetz des Handelns nicht aus der Hand zu geben, ließ seine Truppen sofort in die spanischen Niederlande, also in Reichsland, einmarschieren und vertrieb die holländischen Besatzungen aus den Festungen. Den Holländern war zu Zeiten des Einverständnisses zwischen Kaiser und Statthalter Max Emanuel die Sicherung der damals noch nicht so genannten belgischen Südgrenze übertragen worden. Dies und ein, wenngleich nicht sehr hoher Trumpf, den Ludwig XIV. Ausspielte, nämlich die Anerkennung des Sohnes des eben verstorbenen letzten Stuart-Königs, des sogenannten Old Pretenders James Stuart, Jakob III., als rechtmäßigen König von England und Schottland, veranlasste den Kaiser und die Seemächte, das heißt Großbritannien und Holland, genauer die protestantischen Vereinigten Niederlande, die ja durch Willem III. Als König von England und als Generalstatthalter der Niederlande in Personalunion verbunden waren, am 2. September 1701 die Tripelallianz zu schließen. Der Kaiser trat ihr allerdings nur als Erzherzog von Österreich, König von Böhmen usw. bei, also qua Herr seiner Erblande. Das Reich kam erst nach einem Reichstagsbeschluss und Rezessen der Reichskreise dazu, was zu der grotesken Konstellation führte, dass der Kurfürst von Bayern und der Herzog von Savoyen theoretisch gegen sich selbst Krieg führten. Im Fall des Charakters Max Emanuels nicht ohne unfreiwillig sinnige Bedeutung. Später schloss sich dem Bündnis noch Portugal an, das sich im 17. Jahrhundert aus dem dynastischen Verband mit Spanien gelöst hatte. Die Tripelallianz überstand unbeschadet den Tod König Wilhelms III. 1702, denn seine Nachfolgerin, Königin Anna und namentlich ihr Feldherr und politischer Ratgeber Marlborough, hielten unverbrüchlich daran fest, nicht minder der neue politische Kopf der Vereinigten Niederlande, der Ratspensionär, etwa Ministerpräsident Antoni Heinsius, ein besonders kluger, nüchterner, unermüdlicher und dabei bescheidener Mann. Er, Prinz Eugen und Marlborough wurden, in wenngleich nicht ganz stimmiger Anwendung des antiken Vorbilds, das Triumvirat genannt. Prinz Eugen, dessen überragendes Feldherrngenie wie auch seine absolute Kaiser- und Habsburg-Treue sich von nun an auf das Glänzendste bewährten, siegte in Oberitalien am 9. Juli 1701 bei Carpi und am 1. September bei Chiari, nahm sogar den französischen Marschall Villeroy gefangen, musste dann allerdings vor der Übermacht eines neuen französischen Heeres unter Vendôme zurückweichen, da er keine weitere entscheidende Schlacht riskieren wollte. Immerhin trat angesichts dieser kaiserlichen Erfolge der Herzog von Savoyen ins deutsche Lager über, wo er eigentlich hingehörte. Eine kuriose, den Zeitgeist in seiner ganzen Widersprüchlichkeit beleuchtende Episode sei hier eingeblendet. Prinz Eugen, savoyischer Prinz, einer Nebenlinie entstammend, sozusagen weit vom regierenden Haus entfernt, und Neffe Mazarins, war zum geistlichen Stand bestimmt gewesen, hatte sogar einige niedere Weihen empfangen und die Pfründen zweier savoyischer Klöster übertragen bekommen. Das war eine übliche finanzielle Ausstattung nachgeborener Adliger, solange sie unverheiratet blieben. Vermutlich hat Eugen keines dieser beiden Klöster je gesehen, bezog aber die Gelder. Am französischen Hof wurde er deshalb spöttisch Le Petit Abbé genannt. Diese Remunerationen wurden ihm auch während des Krieges durch die feindlichen Linien hindurch zugestellt. Man respektierte einen Standesgenossen, selbst wenn er einem als Feind gegenüberstand. Nein, nicht als Feind, die hohen Herren waren Gegner. Feind war das Kanonenfutter unterhalb. Prinz Eugen war, obwohl kaiserlicher Feldmarschall, auf die im Übrigen bescheidenen Einkünfte aus jenen Benefizien finanziell angewiesen, denn der Kaiser bezahlte ihn schlecht. Wieder einmal ein Dank des Hauses Habsburg. Erst Kaiser Joseph I., Eugens Bruder und wohl auch Freund, stattete den Feldherrn großzügiger aus, überschrieb ihm unter anderem Güter in Ungarn, von deren Erträgen Prinz Eugen seine Schlösser bauen und seine Kunstwerke sammeln konnte. Indessen drängte der nicht minder als Prinz Eugen begabte Herzog von Marlborough mit seiner englisch-holländischen Armee die Franzosen aus den spanischen Niederlanden und zog nach Süddeutschland. Dorthin hatte Ludwig XIV. Den Marschall Villars mit einer Armee geschickt, die sich mit der bayerischen unter dem Kurfürsten vereinigte, in Tirol einfiel und von den Tirolern buchstäblich mit Felsbrocken empfangen wurde, die diese in Talengen von den Berghängen wälzten und die Bayern und Franzosen zermalmten. Die Verbündeten mussten sich aus Tirol zurückziehen, schlugen dafür am 20. September 1703 den unfähigen österreichischen General Stürum. So endeten die ersten beiden Kriegsjahre mit einer Pattsituation, wenngleich mit kleinem Vorteil für die Seite der Tripelallianz. 1704 tat Kaiser Leopold das Klügste, was er tun konnte, traf vielleicht die günstigste Entscheidung seiner ganzen Regierungszeit. Er ernannte Prinz Eugen zum Hofkriegsratspräsidenten mit umfassender Vollmacht für die Kriegsführung. Prinz Eugen koordinierte das Vorgehen der Tripelallianz. Zum Glück für sie, zum Unglück für Frankreich, verstand er sich mit Marlborough glänzend. Die beiden Feldherren, vernünftig und hochintelligent, betrachteten sich nicht als Konkurrenten, sondern als Streitgenossen. Nicht verhehlt werden soll in diesem Zusammenhang, dass die Bürokraten im Amt des Hofkriegsrats und neidische Kreise am Hof dem Prinzen Eugen so weit wie möglich Prügel zwischen die Füße zu werfen versuchten. Der Neid der Etappe. Die ermüdenden und im Grunde immer einander ähnlichen Einzelheiten des weiteren Kriegsverlaufs seien hier übergangen. Nur so viel. Die Armeen Eugens und Marlboroughs vereinigten sich und schlugen am 13. August 1704 bei Höchstädt das französisch-bayerische Heer, trotz dessen zahlenmäßiger Übermacht, vernichtend. Die Verbündeten verloren 12.000 Mann, die Bayern und Franzosen mehr als das Doppelte, 28.000. Außerdem wurde der französische Oberkommandierende Marschall Tallard gefangen genommen. Kurfürst Max Emanuel floh nach Frankreich, wurde in die Reichsacht getan und all seiner Würden und Länder verlustig erklärt. Jetzt also erinnerte man sich seines Hochverrats, seiner Verletzung der Lehenspflicht, als er machtlos geworden war. Nicht übergangen werden soll das Verdienst des alten Markgrafen von Baden, des Türken Louis, der das Reichsheer befehligte und durch Belagerung von Ingolstadt den Armeen der Allianz den Rücken freihielt. Die Engländer nennen die Schlacht vom 13. August 1704 nach dem Dorf Blindheim, The Battle of Blenheim. Die Attacke auf dieses Dorf bei Höchstädt an der Donau im Schwäbischen nahe Dillingen spielte eine Schlüsselrolle in der Schlacht. Das englische Parlament schenkte dem Herzog von Marlborough, der übrigens aus der Familie Churchill stammte und ein Vorfahre Sir Winston Churchills war, die Gemarkung Woodstock, auf der die Königin Blenheim Castle für Marlborough errichten ließ. Zwar wurden die Franzosen durch den Sieg bei Höchstädt über den Rhein zurückgetrieben, aber der Krieg war damit noch nicht zu Ende. Der in den Augen der Allianz unrechtmäßige König Philipp V. saß nach wie vor in Madrid, und auf dem anderen Kriegsschauplatz in Oberitalien schaute die Lage ungünstig aus für die Allianz und den Herzog von Savoyen, der jetzt wohl bereute, die Seite gewechselt zu haben. Die Franzosen waren dort auf dem Vormarsch gegen die Alpen, das heißt gegen die habsburgischen Kernlande. Vielleicht wäre der Krieg vorbei gewesen, wenn Prinz Eugen die ganze Kraft Habsburgs auf das Ausnützen des Sieges von Höchstädt verwenden hätte können. Doch Kaiser Leopold hatte leichtfertig in seinem unseligen gegenreformatorischen Eifer durch Schikanieren und Unterdrücken der Protestanten in Ungarn die Mehrheit der dortigen Bevölkerung gegen sich aufgebracht, was in einen regelrechten Aufstand unter Führung des ebenso heldenhaften wie zwielichtigen Grafen Franz Rákosi ausartete. Dieser rief 1703 die völlige Unabhängigkeit des Landes von Habsburg aus und behauptete sich in nahezu ganz Ungarn. Kaiser Leopold konnte sich glücklich schätzen, dass die Türken im Augenblick geschwächt und nicht in der Lage waren, den ungarischen Aufstand zu nutzen und wie 1683 gegen Wien zu marschieren, was in dieser militärischen Lage zum Desaster geführt hätte. Mitten in diesen Turbulenzen, so doch für den Augenblick beruhigt im Westen, stark bedroht im Süden und in Ungarn, starb am 5. Mai 1705 Kaiser Leopold I., 65 Jahre alt, an der Brustwassersucht. War er eine tragische Figur? Es sei ein zusammenfassendes Bild versucht. Er wird als klein an Gestalt, unschön im Aussehen geschildert, als persönlich gutmütig und fromm bis zur Bigotterie. Was seine geistlichen Seelenführer sagten, allen voran Marco Daviano, glaubte er unbesehen. Glaubte er es wirklich? Er war als jüngerer Sohn, wie erwähnt, nicht für die Thronfolge, sondern für den geistlichen Stand bestimmt und dementsprechend erzogen. Den Herrscherberuf musste er anstelle seines früh verstorbenen Bruders antreten. Er war hochgebildet, beherrschte mehrere Sprachen. Sein Interesse galt den Wissenschaften und namentlich seiner geliebten Musik. Er wäre ein sympathischer Privatmann gewesen. Aber er war nun einmal der Kaiser. Hat er als solcher versagt? War er überfordert? Vielleicht. Es eignete ihm ein gewisser Zug von Pedanterie, wie manchem Habsburger. Man denke an seinen Ur-Ur-Urenkel Franz Josef. Sein Tagesablauf war minutiös geregelt. Musste davon abgewichen werden, bekam der Kaiser Krämpfe. Das starre spanische Hofzeremoniell war sein Charakterkorsett. Die Richtschnur seines Handelns wie auch seiner Politik gegenüber seinen protestantischen und jüdischen Untertanen war sein katholischer Glaube. Namentlich letztere hat er 1669-70 gnadenlos verfolgen und aus Wien vertreiben lassen. Die eigene religiöse Überzeugung zur Richtschnur seines Handelns zu machen, ist selbstverständlich nicht eo ipso verwerflich. Im Gegenteil, nur gilt das ebenso für den Fall, dass das Handeln politisch ist, andere betrifft, Andersdenkende. Dann scheint mir, ist dies höchst fragwürdig. Außerdem ist einem so intelligenten und gebildeten Mann wie Leopold eine Selbstständigkeit des Denkens abzuverlangen, auch aus damaliger Sicht, in der Morgendämmerung der Aufklärung. Dass er zumindest die Möglichkeit in Erwägung zieht, andere könnten genauso und womöglich sogar eher Recht haben. Aber abgesehen davon, kann man es glauben, dass der Glaube Richtschnur war, ob katholisch oder protestantisch? Wenn es auf politischen, wirtschaftlichen oder gar privatfinanziellen Vorteil ankam, war der Glaube in aller Regel kein Leitfaden des Handelns mehr. Leopold paktierte mit Protestanten, wenn es opportun war. Der große Kurfürst mit den Katholiken, Ludwig XIV. Mit den Türken. Die Judenverfolgung, von ihm angeordnet, hinderte Leopold nicht daran, jüdische Bankiers zu beschäftigen und bei ihnen Kredite aufzunehmen, die ihm bereitwillig gewährt wurden. Geschäft ist Geschäft. Dass die Vertreibung der Protestanten aus den Erblanden, wie die der Hugenotten aus Frankreich, schwere wirtschaftliche Schäden mit sich brachte, hat Leopold und hat Ludwig nicht oder zu spät erkannt. Ob der fromme Kaiser, als sein General die aufständischen bayerischen Bauern, die schon wehrlos nur noch ihre Fahne mit der Mutter Gottes darauf zum vergeblichen Schutz hochhielten, gnadenlos umzingeln und niederschießen ließ, seinen katholischen Glauben zur Richtschnur seines Handelns machte? Oder als er mit Hilfe protestantischer, nämlich holländischer Truppen, den katholischen Erzbischof und Kurfürsten Josef Clemens, einen bayerischen Prinzen, aus dessen Bistum Köln vertreiben ließ? Und haben nicht auch die römischen Kaiser und Magistrate bei der Verfolgung der Christen ihren Glauben zur Richtschnur ihres Handelns gemacht? Wobei man objektiv bis heute nicht weiß, wessen Glaube der richtige war. Was ist Wahrheit? Subjektives wie den Glauben zu objektivem, gar zu Verordnetem zu machen, ist stets unmenschlich. Ich glaube es nicht. Leopold war keine tragische, wohl aber eine traurige Figur. Sechstes Kapitel. Der neue Kaiser, Josef I., ältester überlebender Sohn Kaiser Leopolds I., seit 1687 König von Ungarn, seit 1690 als designierter Nachfolger deutscher König, ist eine der Gestalten in der deutschen Geschichte und in der Habsburgs, deren früher Tod, er starb 1711 im Alter von nicht einmal 33 Jahren, aufs Äußerste zu bedauern ist. Schon zu Lebzeiten des Vaters gehörte der hochbegabte Prinz zu derjenigen Partei am Hofe, die Gefahr des französischen Imperialismus richtig einschätzte. Und er gehörte von Anfang an zu den Förderern des Prinzen Eugen, dessen ganzes Genie sowohl in militärischer als auch politischer Hinsicht er erkannte. Und es war er, der den Aufstieg des Feldmarschalls bewirkte. Der bürokratische und pedantische, schwerfällige Leopold hatte diesen Aufstieg zunächst eher nur geduldet, gelegentlich sogar behindert, und die liberale Gesinnung Eugens eher misstrauisch beäugt. Kaiser Josef entfernte sofort den nur schmarotzenden Teil der geistlichen Berater vom Hof und blies frischen Wind in die Verwaltung. Den altgedienten leopoldinischen Hofräten dürften die Allonge-Perücken zu Berge gestanden sein, in welcher Weise nun die Handlungsfreiheit des Prinzen Eugen erweitert wurde. Über das hinaus, was der alte Kaiser durch die Verhältnisse gezwungen zugestehen hatte müssen. Der Krieg im Westen und Süden war, wenngleich die Lage für die kaiserliche Sache und die der Tripelallianz nicht ungünstig stand, wie erwähnt, nicht zu Ende. Es herrschte im Augenblick eine Art Atemholen auf beiden Seiten. Kaiser Joseph nutzte dies, während gleichzeitig Prinz Eugen das Heer reorganisierte, um die Gefahr in seinem Rücken zu bannen, in Ungarn. Die durch die unseligen gegenreformatorischen Maßnahmen erbosten Ungarn rebellierten immer noch. Die österreichische Armee, unter dem alles andere als genialen General Graf Heister, erzielte nur mäßige Erfolge. Das Charisma Rákosis war ungebrochen. Man könnte das Bild wählen, der feurige Rákosi-Marsch übertönte die, ohne Zweifel kunstvoll gearbeiteten, fünfstimmigen marianischen Antiphonen aus der Feder Leopolds. Kaiser Joseph beauftragte den geschickten Grafen Palfi mit Unterhandlungen und bevollmächtigte ihn zu Zugeständnissen an die Protestanten, was tatsächlich zur Beruhigung der Aufständischen und letzten Endes zum Frieden von Sotmar führte, 1711, den Joseph freilich nicht mehr erlebte. Dieses Verhalten den Protestanten gegenüber missfiel dem ohne dies der französischen Seite zuneigenden Papst Clemens XI., vorher Giovanni Francesco Albani, einer der dümmsten Päpste des Zeitalters. Er war derjenige, der gegen die Erhebung Kurfürst Friedrichs III. Zum König in Preußen protestiert hatte, obwohl er hätte wissen können, dass der neue König und auch der Kaiser diesen Protest, um ein späteres Wort zu gebrauchen, nicht einmal ignorierte. Clemens XI. Erkannte nicht, dass die Zeit der weltlichen Herrschaft der Kirche endgültig vorbei war. Und er drohte, sage und schreibe, dem Kaiser mit Krieg. Aber Joseph blieb unnachgiebig. Und da keine der Mächte den Papst mehr ernst nahm, musste er kleinlaut zurückstecken, nur noch kraftlose Bullen um sich schleudernd. Weniger glücklich wurde Joseph mit seinem Plan, der Habsburg von jetzt an das ganze Jahrhundert wie eine Fata Morgana begleiten sollte, nämlich der Einverleibung Bayerns in den habsburgischen Machtbereich, also die Erblande. Durch die Flucht und die Ächtung des Kurfürsten Max Emanuel schien das Ziel erreichbar. Doch nicht nur die Aufstände der Bayern gegen die oft ziemlich brutale österreichische Besatzung, sondern auch der Einspruch der Verbündeten, die einen gefährlichen Machtzuwachs Habsburgs verhindern wollten, vereitelten die diesbezüglichen Bemühungen Josephs. Die Vorgänge in Bayern 1705 gehören zur Geschichte des spanischen Erbfolgekrieges, selbst wenn sie im Großen gesehen eher nebensächlich, für die Betroffenen allerdings ganz hauptsächlich waren. Die Insurrektion, der Volksaufstand oder wie immer man es nennen will, richtete sich nicht nur gegen die österreichische Besatzung und gegen die Zwangsaushebung für die Armeen des Prinzen Eugen, die Kehrseite der Medaille der Reorganisationen des Feldmarschalls, sondern ebenso und vielleicht vor allem gegen die sozialen Ungerechtigkeiten, gegen die hohen Steuerlasten, die besonders die Bauern und die kleinen Leute trafen. Die Bürger dagegen, namentlich die Kaufleute, opportunistisch wie immer, Geschäft geht vor Vaterlandsliebe und Religion, beteiligten sich kaum an dem Aufstand, fraternisierten sogar mit den Besatzern. Zwar ist die in der romantisch-patriotischen Literatur des 19. Jahrhunderts viel besungene und realiter Denkmal geschmückte Figur des berühmten Schmied von Kochel, der riesenhaft und seinen Schmiedehammer schwingend bei jedem Oktoberfestzug mitzieht, Legende. Nicht aber der tapfere Anführer des Landesdefensionskongresses Plinganser und der mutige katholische Pfarrer Miller von Oberviechtach. Und keine Legende ist die Sendlinger Mordweihnacht vom 24. Dezember 1705, in der die österreichischen Truppen, die schlecht bewaffneten Bauern, selbst als sie sich schon ergeben hatten, buchstäblich abschlachteten. In ganz Bayern wurde der Aufstand blutig unterdrückt, ganze Dörfer wurden niedergebrannt, in nicht wenigen die Bevölkerung ausgerottet oder durch Wegschleppen von Vieh und Vorräten dem Hungertod überlassen. So als wäre es nicht deutsches, sondern Feindesland, als wären die Bayern nicht Katholiken, sondern, obwohl das selbstverständlich mitnichten eine Entschuldigung wäre, Ketzer oder Heiden. Besonders Schofel verhielt sich der österreichische Regionalkommandant Oberst Darnand. Er geriet in bedrohliche Konflikte mit dem revolutionären Aufgebot unter Pfarrer Miller, der sich selbst zum kurfürstlichen Brigadier ernannt hatte, wurde der Bauernhaufen nicht Herr, schloss mit ihnen einen Waffenstillstand, der den Aufständischen freien Abzug sogar unter Kriegsehren zusicherte und überfiel dann hinterrücks die abziehenden Bauern. Hunderte wurden niedergemetzelt. Die Überlebenden ließ er, wie es in seinem Report an den kaiserlichen Hof hieß, bis aufs Hemd ausziehen, prügeln und auseinanderjagen. Pfarrer Miller wurde gefangen genommen, sein weiteres Schicksal ist nicht bekannt. Der Aufstand wurde zwar nicht ausgelöst, das Feuer jedoch angefacht durch einen Aufruf des Kurfürsten zum Widerstand gegen die Österreicher. Der Aufruf war jedoch eine Fälschung. In Wirklichkeit dachte der Kurfürst nicht im Traum daran, etwa seinen Bayern zu Hilfe zu eilen. Er saß warm und sicher in Paris als Staatspensionär Ludwigs des 14. und distanzierte sich ausdrücklich von der Revolte. Hatte er mehr Sympathien für die sein Land quälenden Standesgenossen, also seinesgleichen, als für die erniedrigten, bloßen Untertanen? Inzwischen, 1704, also noch zu Lebzeiten des alten Kaisers, war Erzherzog Karl, der österreichische Prätendent, der sich Karl oder Carlos III. Nannte, mit englischer Hilfe über Portugal, das ja der Tripelallianz beigetreten war, in Spanien eingetroffen. Nutzte die alte Rivalität zwischen Aragonien und Kastilien, sich auf die ihm freundlich gesinnten Aragonesen stützend, aus und brachte weite Teile des Landes, zeitweilig sogar Madrid, in seine Hand. Durch Marlboroughs glänzenden Sieg bei Ramillies am 23. Mai 1706 wurde Erzherzog Karl auch von den Niederlanden als König anerkannt. Durch Prinz Eugens Sieg bei Turin und die nachfolgende französische Generalkapitulation wurde ganz Oberitalien befreit. Frankreich lag am Boden. Selbst der Sonnenkönig musste nun einräumen, dass sein Strahlenkranz getrübt war. Die finanziellen und militärischen Mittel waren erschöpft. Ludwig XIV., es dürfte ihm sehr schwer geworden sein, so zu Kreuze zu kriechen, bat um Frieden. Er bot der Tripelallianz den Verzicht seines Enkels auf die Krone Spaniens an, verlangte für ihn nur die italienischen Besitzungen, also Mailand, Neapel und Sizilien. Die Seemächte lehnten, sich auf dem hohen Ross wähnend, ab. Namentlich England wollte Spanien uneingeschränkt kommerziell nutzen, was unter Karl III. Eher machbar erschien als unter den Bourbonen. Da raffte sich Ludwig zu einer unvermuteten Kraftanstrengung auf. Ein neues Heer wurde unter Aufbietung der letzten Geldquellen aus dem Boden gestampft. Und am 11. Juli 1708, unter dem gemeinsamen Befehl von Prinz Eugen und Marlborough, bei Audenarde geschlagen. Damit war der Krieg für Frankreich endgültig verloren. Aber nein, doch nicht ganz. Es war der Übermut der Sieger, der Ludwig XIV. Und die Stellung Frankreichs rettete. Auf der Konferenz von Den Haag, April bis Juni 1709, erklärten sich namens des Königs die Gesandten Frankreichs bereit, auf alle Forderungen der Alliierten einzugehen. Das heißt, das gesamte Erbe Erzherzog Karl zu überlassen. Da setzten die Alliierten eins drauf und verlangten außerdem die Abtretung französischer Gebiete an das Reich und an den Herzog von Savoyen. Das wies Ludwig XIV. Mit einigem Recht zurück. Der Krieg wurde wieder aufgenommen. Das schon angeschlagene französische Heer bei Malplaquet am 11. September 1709 von Prinz Eugen und Marlborough ausradiert. Auf der nun folgenden neuen Konferenz zu Gertrudenburg erklärte sich Ludwig XIV. Sogar zu den verlangten Gebietsabtretungen bereit. Doch die Tripelallianz verlangte nunmehr, dass er notfalls mit militärischer Intervention seinen Enkel Philipp aus Spanien vertreibe. Eine entehrende Bedingung, die Ludwig trotz der desolaten Lage ablehnte. Was dann passiert wäre, wenn nicht gewisse Ereignisse für Frankreich günstig zusammentreffend den Stern des Sonnenkönigs nicht ganz hätten untergehen lassen, ist schwer zu sagen. Da war zum einen für die französische Seite ein Lichtblick in Spanien, wo Vendôme, den an die Spanier ausgeliehenen österreichischen General Starhemberg bei Villa Vicosa schlug und am 10. Dezember 1710 Erzherzog Karl oder Rey Carlos III. Aus Madrid vertrieb. Zum anderen ein einschneidender Regierungswechsel in England, wo ein Tory-Ministerium die Whig-Regierung ablöste und Marlborough seines Einflusses beraubte. Die Tories wollten so schnell wie möglich Frieden schließen, denn die Kosten des Krieges begannen den zu erwartenden Handelsgewinn zu übersteigen. Und nicht zuletzt 1711 der unerwartete plötzliche Tod Kaiser Josephs I. Er starb an den Pocken. Joseph hinterließ keine männlichen Erben. Seine zwei damals im Kindesalter stehenden Töchter wurden später mit den Kurfürsten von Bayern bzw. Sachsen verheiratet und verschwanden so aus der Weltgeschichte. Der einzige überlebende Habsburger war jetzt Karl Carlos. Er setzte seine Frau, eine geborene Welfin, nämlich die schon erwähnte Prinzessin von Braunschweig, zur Statthalterin in Spanien ein und eilte nach Wien, nahm die Erblande in Besitz und wurde im Dezember 1711 ohne größere Schwierigkeiten zum deutschen König und römischen Kaiser gewählt. Nunmehr war er also Kaiser Karl VI. Er hatte nicht das Format seines Bruders Joseph, war aber nicht dumm, wenngleich sein eigensinniges und sehr bald offensichtlich fruchtloses und sogar schädliches Festhalten an seinem Anspruch auf den spanischen Thron von politischer Uneinsichtigkeit zeugte. Er firmierte, etwa auf Münzen, bis zu seinem Tod immer auch als Rex Hispaniae. Karl war nicht ungebildet, an Kunst und Wissenschaft interessiert und wie sein Großvater, Vater und Bruder hochmusikalisch, komponierte achtbare Werke. So wenig den Seemächten eine Vereinigung oder selbst nur politische Nähe der Königreiche Frankreich und Spanien behagte, so wenig oder noch weniger passte ihnen die nunmehr eingetretene Vereinigung, wenngleich vorerst anspruchsweise, des spanischen Erbes mit den habsburgischen Erblanden und sogar der Kaiserkrone. Das europäische Gleichgewicht war in Gefahr. Dass dieser Machtzuwachs Frankreich nicht gefiel, versteht sich von selbst. Und Ludwig XIV. Witterte Morgenluft. Tatsächlich leitete das neue Tory-Ministerium unter dem Earl of Oxford und Lord Bolingbroke, das den Herzog von Marlborough praktisch entmachtet hatte, Geheimverhandlungen, also Verhandlungen hinter dem Rücken der Verbündeten mit Frankreich ein. Das führte zunächst zu einem Waffenstillstand, dem die Generalstaaten, Preußen, nicht Brandenburg, was selbstverständlich nur rechtliche, keine faktische Bedeutung hatte, und Portugal beitraten und dann zum Frieden von Utrecht am 11. April 1713, dem sich dann auch Savoyen anschloss. Dieser Friedensschluss, ein äußerst kompliziertes Vertragsnetz aus 8 verschiedenen ineinandergreifenden bilateralen Verträgen, brachte für Frankreich, das eigentlich den Krieg verloren hatte, Erfolge, die es nicht mehr erwarten hätte können. Die Seemächte Preußen und Portugal erkannten die Erbfolge Philipps V. in Spanien und den überseeischen Kolonien an, wohingegen dieser für sich und alle seine Nachkommen auf jedweden Erbanspruch auf die Krone Frankreichs in höchst feierlicher Form verzichtete. Das war nicht ohne Bedeutung, denn damals lebten nur noch ganz wenige nachfolgeberechtigte Bourbonen. Dafür akzeptierte Frankreich die protestantische Erbfolge in England, ließ also den Old Pretender Jakob III. Stuart fallen, der daraufhin unter die Fittiche des Papstes kroch und sich dem Suff ergab. Die Finanzierung dieses Suffs, bildlich gesprochen, übernahm der Papst, der das ganze Friedenswerk nicht billigte, worum sich jedoch kein Mensch scherte. Die Vereinigten Niederlanden bekamen die bisher spanischen Niederlande, aber nur zum Zweck der Übertragung an Habsburg. Warum so ein komplizierter Weg statt einer direkten Übertragung gewählt wurde, liegt wohl daran, dass es Ludwig XIV. Allzu sehr gegen den Strich ging, dem Kaiser etwas zu schenken, selbst wenn es ihm, Ludwig, gar nicht gehörte. Außerdem war noch kein Friedensschluss mit dem Reich und den Erblanden erfolgt. Weiters erhielten die Vereinigten Niederlande das Besatzungs- und damit Sicherungsrecht in den sogenannten Barrierefestungen, das heißt in den strategisch wichtigen Vorposten an der Grenze der ehedem spanischen Niederlande gegen Frankreich und zu dem, was den Niederländern weit wichtiger als Landgewinn war, beträchtliche Handelsprivilegien in allen spanischen Ländern, vor allem in Übersee und in Frankreich. England bekam die französischen Kolonien in Nordamerika, also das spätere Kanada und, was bis heute Englisch ist, Gibraltar. Die vor dem spanischen Niederlande, wie gesagt, sowie die italienischen Provinzen, mit Ausnahme Siziliens, das Savoyen zugesprochen wurde, sollte Habsburg bekommen, nahm es aber nicht, denn Karl VI. Trat dem Frieden nicht bei, beharrte eigensinnig auf seinem Anspruch auf das ganze Erbe und führte auf eigene Faust den Krieg fort. Doch selbst ein Prinz Eugen konnte, so ganz ohne Unterstützung und Verbündete, nichts mehr ausrichten, zumal mit dem neuen Kaiser wieder etwas von der zähen Bürokratie des alten Leopold zurückgekehrt war. Leopold war mein Vater, Josef mein Bruder, soll Prinz Eugen gesagt haben, und Karl mein Herr. Auch die Reichsfürsten waren kriegsmüde, und so blieb dem Kaiser nichts anderes übrig, als endlich durch den Vertrag von Rastatt am 7. März 1714 für die Erblande und den von Baden in der Schweiz am 7. September 1714 für das Reich sich dem Frieden anzuschließen und zähneknirschend die ex-spanischen Niederlande, Neapel, Mailand, Mantua und Sardinien entgegenzunehmen. Ebenso zähneknirschend musste er auf Druck der anderen Mächte die Reichsacht gegen die Kurfürsten von Bayern und Köln aufheben und sie wieder in ihre Rechte, Würden und Länder einsetzen, womit der Traum, sich Bayern einzuverleiben, für Habsburg ausgeträumt war. Allerdings nicht ganz begraben, wie man sehen wird. 13 Jahre Krieg, verwüstete Länder, abertausende Tote, hervorgerufen durch den Tod eines kleinen Buben, des bayerischen Kurprinzen Josef Ferdinand, verantwortet, wie immer, von der Machtgier und der Unvernunft der Mächtigen. Dritter Teil. Erstes Kapitel. Wenn der Spruch »Inter arma silent muse«, wo die Waffen herrschen, schweigen die Musen, ein abgewandeltes Cicero-Zitat, stimmte, so hätte zwischen 1650 und 1750 keine Muse in Deutschland und kaum auch anderswo einen Ton singen können. Dabei war dieses Jahrhundert dasjenige, in dem die Musik in Deutschland, basierend auf den Werken einiger Meister der vorangegangenen Zeit, die Bedeutung im Kulturleben erreichte, die ihr bis ins 20. Jahrhundert hinein zukommen sollte. Die zweite, sozusagen eigentliche Hälfte dieses Jahrhunderts, ist von den Werken Johann Sebastian Bachs, Georg Friedrich Händels, der freilich die längste Zeit seines Lebens in England wirkte, dessen Werk aber auf die deutsche Musikkultur bedeutend ausstrahlte, und des immer noch aufgrund seltsamer posthumer Diffamierungen seitens der Musikwissenschaft, namentlich des 19. Jahrhunderts, weitgehend unterschätzten Georg Philipp Telemann geprägt. Außerdem ist die Zeit von 1650 bis 1750 von einer Musikform beherrscht, die einen buchstäblich beispiellosen Siegeszug durch das ganze Abendland absolviert hat, die Oper. Grundlegend für die Geschichte der Musik, für ihren Weg durch die Jahrhunderte, sind die Ereignisse der Reformation und der Gegenreformation. Luther war ein Mann des Wortes. Der großartige Anfang des Johannesevangeliums kam ihm gelegen. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Die Predigt war sein Hauptanliegen und seine Hauptbegabung, wie er selbst oft betonte. Er war der Meinung, dass das Evangelium zuvörderst wörtlich zu nehmen ist, wörtlich unter Berufung auf Johannes 1,1. Die katholische Kirche dagegen vertrat und vertritt die Meinung, dass das Evangelium nur der Ausgangspunkt der Offenbarungen ist, dass sich das göttliche Wort nach und nach durch die Auslegungen und die Inspirationen der Kirchenväter und Kirchenlehrer voll entwickelte. Die Vorrangstellung des Wortes bei Luther und dann in den Spielarten, in die sich seine Lehre aufspaltete, blieb auch in der Musikentwicklung nicht ohne Folgen, denn es wurde folgerichtig Wert auf die Wortverständlichkeit gelegt, weshalb ja der Gottesdienst auf die Basis der Landessprache gestellt wurde. In gewisser Weise ist das Ganze eine Frontstellung von Vernunft, man könnte sagen kalter Vernunft, gegen Spiritualität. Der Katholik, auch wenn er nicht Griechisch verstand, was wohl zu 99% der Fall war, wusste, was es bedeutete, wenn Kyrie Eleison gesungen wurde. Er brauchte nicht das wörtliche Verständnis. Der Protestant sollte »Eine feste Burg ist unser Gott« verstehen. Die für die deutsche Musikentwicklung so ungemein wichtigen Lutherchoräle und ihre Nachfolger waren daher um genaue Textverständlichkeit bemüht und überhaupt bestimmte von nun an, etwa bei dem nicht hoch genug einzuschätzenden Heinrich Schütz, das Wort als Ausgangs- und Erfindungsmodus die Musik. Das führte, allerdings erst im späten 18. Jahrhundert, zur alleinigen Herrschaft des melodiebezogenen Musizierens. Aus dem Wortfluss, der Wortmelodie, ergab sich die musikalische Melodie, die sich zunächst dem Wortfluss anschmiegte, dann nach und nach in der Instrumentalmusik verselbstständigte. Anders ausgedrückt, es entwickelte sich die Herrschaft der Oberstimme und deren Emanzipation von den zur Begleitung absinkenden Unterstimmen. Im 17. und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts bildete sich somit, was die Musikgeschichte in Deutschland anbelangt, ein Graben zwischen der katholischen und der protestantischen Musikpflege. Das heißt allerdings nicht, dass nicht beide Richtungen von außen, hauptsächlich von Frankreich und von Italien, beeinflusst wurden. Der französische Einfluss kam wie von selbst mit der Übermacht des Kulturgefälles vom Hof von Versailles auf alle deutschen Höfe, ob katholisch oder protestantisch, und selbstverständlich auf die immer bedeutender werdenden Bürgerschichten. Johann Sebastian Bach bearbeitete Werke seines italienischen Zeitgenossen Vivaldi, ohne ihn zu fragen, aber das sah man damals nicht so eng. Händel machte seine Lehrjahre in Italien durch. Telemann schrieb seine Pariser Quartette, seine vielleicht bedeutendsten Werke, nach dem französischen Geschmack. Die Kirchenmusik an den wichtigsten katholischen Höfen, Wien, München, Dresden und an den geistlichen Fürstenresidenzen, war italienisch gegenreformatorisch geprägt. Der Einfluss der wortorientierten protestantischen Musik war dort gering. Dafür kamen das barocke Prachtgefühl und die Ornamentenfreude der katholischen Kirchenmusik entgegen. Sie wirkte wieder auf die protestantische Musik. Man denke an die tönenden Pauken und schmetternden Drometen in manchen Werken der erwähnten Trias Bach, Händel, Telemann und vieler anderer Meister, die oft im Übrigen keinen Anstand nahmen, katholische Messen zu komponieren, wie eben Bach mit der H-Moll-Messe, die eigentlich eine strahlende D-Dur-Messe ist, seinem neben der Matthäus-Passion wohl größten Werke. Überhaupt war die Musik, neben der Baukunst, als fast der einzige kulturelle Lebensraum, konfessionsübergreifend. Bei all der Fülle an Musik, die in der Barockzeit entstand, sollte man sich vergegenwärtigen, dass alles dies einzig für den Tagesbedarf geschrieben wurde. Zur Zeit der Wiener Klassik, die nicht nur in Wien blühte, war die ganze Barockmusik vergessen. Wer zu Beethovens Zeit Bach sagte, ohne Vornamen, meinte Karl Philipp Emanuel. Dass Mozart Johann Sebastian Bachs wohltemperiertes Klavier oder Händels Messias kannte, war die große Ausnahme. Er war Musikarchäologe. Erst die romantische Kulturansicht des 19. Jahrhunderts, für die Musik beginnend mit der sensationellen Wiederaufführung der Matthäus-Passion durch Zelter und den jungen Mendelssohn 1829 in Berlin, erschuf sozusagen die Barockmusik neu und entfaltete die ganze Breite ihrer musikhistorischen Bedeutung. Ein anderer Angelpunkt der Musikgeschichte zwischen 1650 und 1750 war die Oper. Anfänglich ein fürstliches Vergnügen, eine Umrankung politisch bedeutsamer Gelegenheiten, Fürstenhochzeiten, Prinzentaufen, Thronbesteigungen, verbreitete sich diese musikalische Form, deren Faszination bis heute ein ungelöstes Rätsel ist, hauptsächlich in die großbürgerliche Musikkultur. Venedig mit Meistern wie Monteverdi, später Cavalli, Cesti und so weiter, wurde die Hauptstadt der Oper. Und von da aus strahlte diese Kunst sehr schnell wiederum auf die deutschen Fürstenhöfe aus, wurde sozusagen wieder höfisch, selten bürgerlich wie in der reichen Opernpflege der Hansestadt Hamburg, die mit dem Namen Reinhard Kaiser verknüpft ist, der mit die ersten deutsch betexteten Opern schrieb, etwa, um den schönen barocken Titel zu zitieren, »Die blutdurstige Rache« oder Heliates und Olympia 1709. Übrigens auch bemerkenswert nach eigenem Text des Komponisten. Meines Erachtens eines der frühesten, wenn nicht das früheste Beispiel für dieses Phänomen. Das Schaffen Kaisers ist zudem mit dem etwa gleichzeitigen Opernschaffen Händels die Ausnahme von einer sonst zu beobachtenden Erscheinung, dass die Komposition von Opern bis zum Ende des 19. Jahrhunderts eine katholische Angelegenheit war. Mit Ausnahme der eben erwähnten Meister sowie Richard Wagners gibt es so gut wie keine wirklich durchschlagend erfolgreichen und weitwirkenden protestantischen Opernkomponisten. Dass Bach, der sonst alle Musikformen geistlicher und weltlicher, vokaler und instrumentaler Art mit Meisterwerken bedacht hat, keine Oper schrieb, hatte zwar vornehmlich äußere Gründe, er hatte schlichtweg keinen Auftrag dazu, sollte aber doch zu denken geben. Telemanns Opern gehören, im Gegensatz etwa zu seinen weltlichen Kantaten, nicht zu seinen Hauptwerken. Von den Bach-Söhnen schrieb nur einer Opern, Johann Christian, und der konvertierte, was ihn nebenbei nicht hinderte, danach in London Karriere zu machen. Wie gesagt, war die Musik immer erfrischend konfessionsunbekümmert. Warum bloß waren fast alle bedeutenden Opernkomponisten, bis Puccini und Wolf Ferrari, wenn auch nicht vielleicht strenggläubige, Katholiken? Die Herkunft der Oper aus Italien und dass diese Wurzel unvergessen blieb, ist eine, obwohl blasse, äußere Erklärung. Der tiefere Grund dürfte sein, dass die Oper unter strengen Protestanten als leichtfertig und frivol galt. War nicht Luther seinerzeit von der neuheidnisch-prallen Sinnlichkeit der nackten Aphroditen an den Wänden der Papst- und Kardinalspaläste eher abgestoßen als von der geistigen und geistlichen Verkommenheit der Kurie? Das setzte sich im Luthertum bis zum Pietismus und zum Puritanismus fort. Schon das Sprechtheater galt als jenseits ablehnende Sündhaftigkeit, erst recht, wenn noch gesungen wurde. Die, wenn man den modernen Begriff verwenden darf, populistische Propagandapolitik der nachtridentinischen Zeit, als die Partei des unbedingten Machterhalts über die Partei der Befürworter innerkirchlicher Reformen gesiegt hatte, förderte Volksfrömmigkeit, was meist Aberglauben ist, ebenso, wie sie bedenkenlos die Verfügung über Prunk, Glanz und Gloria erlaubte. Diese Politik hatte deshalb auch keinen Einwand gegen die Sündhaftigkeit der Oper, in der leichtfertige Sänger und moralisch haltlose Diven höchst weltliche Koloraturen leicht bekleideter, kernheidnischer Götterfiguren darboten. Beichte, Ablass und Bußtränen, was alles die Protestanten nicht hatten, erledigten die Sache nachher. So gesehen verdankt die Oper ihr Leben und Überleben der römisch-katholischen Kirche. Großes Lob dafür sei ihr gewiss. Weit klarer erscheint diese These, wenn man sich vergegenwärtigt, dass das als noch lasziver geltende Ballett, in dem man nackte Damenschenkel sehen durfte, bis ins 19. Jahrhundert eine ausschließliche Sache katholischer Höfe war. Dadurch, dass die Pflege der Oper an den süddeutschen Höfen ein gewisses Übergewicht besaß, waren zunächst aus Italien herbeigerufene Komponisten tonangebend, etwa Agostino Stefani in München, Antonio Vivaldi und Antonio Caldara in Wien. Erst mit einer Verzögerung von etwa einer Generation gegenüber Norddeutschland traten einheimische Meister in Erscheinung, die das fort und in bis dahin ungeahnte Höhen führten, was sie von ihren italienischen Vorbildern gelernt hatten. Eine ans Kuriose grenzende Einzelheit zu all dem sei nicht unterdrückt. Sie betrifft den soeben erwähnten Stefani, der 21 Jahre lang in kurbayerischen Diensten stand, dann 1688 entlassen wurde und unter anderem auf Empfehlung von Leibniz nach Hannover ging und dort im Auftrag des Herzogs Ernst August, damals noch nicht Kurfürst, die Oper Enrico Leone, also Heinrich der Löwe, komponierte. Das war ein ausgesprochen politisch-propagandistisches Werk, denn es sollte, dem Ahnherrn Heinrich huldigend, den ehrwürdigen Glanz des Welfenhauses darstellen und so die Bemühungen des Herzogs um Erlangung der Standeserhöhung zum Kurfürsten unterstützen. Stefani war nicht nur katholisch und Priester, was er in seiner neuen protestantischen Umgebung auch blieb. Er wurde in der Zeit sogar vom Papst zum Hausprälaten, Abt von San Stefano in Carrara und schließlich zum Bischof von Spiga ernannt. Ein schönes Beispiel der geistigen Freiheit und Liberalität des Papstes, zumindest in Fragen der Musik. Die deutsche Literatur hatte zwischen 1650 und 1750 noch nicht die Höhe und die Bedeutung erlangt, die ihr für die Zeiten danach bevorstand. Auf Lessing musste sie weiterhin warten. Die Rede ist in diesem Zusammenhang von derjenigen Literatur, die bis heute lebendig, das heißt lesbar ist und mehr oder weniger gelesen wird, nicht von den Karteileichen der Literaturgeschichte, die auch jenes Zeitalter begleiten. Diese Namen, diese Werke sind dennoch nicht ohne Bedeutung und zumindest streifenderweise zu betrachten, weil die Nachfolgenden auf deren Errungenschaften aufgebaut haben, und sei es als Gegenreaktion. Von den sicher achtbaren, heute eben nur in diesem Sinn vorhandenen Strömungen der verschiedenen schlesischen und fränkischen Dichterschulen und Orden wurde schon gesprochen. Das Leitfossil der Zeit danach ist das Lehrgedicht. Abgesehen von buchstäblich Myriaden von Gelegenheitsgedichten, die das ganze Land mit ödem Schwulst überzogen, waren die Lehrgedichte das Um und Auf der Literatur um 1700. Der Name Barthold Hinrich Brokes, 1680 bis 1747, das CK in seinem Namen ist ein sehr seltenes Dehnungs-CK, Hamburger Patrizier, soll für die ganze Richtung hier stehen, sein irdisches Vergnügen in Gott bestehend in physikalisch und moralischen Gedichten, erschienen 1721 bis 48, ist nicht ohne Kraft und Reiz, wenn auch, aus heutiger Sicht, oft unfreiwillig komisch. Ich sah mit betrachtendem Gemüte jüngst einen Kirschbaum, welcher blühte. Wirklich lebendig geblieben, allerdings indirekt, sind die Werke dieser Lehrdichter in den Kantaten Bachs. Den Text der Johannespassion, Bachwerkverzeichnis 245, hat Bach dem Lehrgedicht Brokes, der für die Sünde der Welt gemarterte und sterbende Jesus von 1715, entnommen. Neben Brokes ist der Schweizer Albrecht von Haller, 1708 bis 77 zu nennen, dessen Lehrgedicht oder fast schon Lehrepos, die Alpen, eine Art moralisierende Naturbetrachtung ist, nicht ohne ernsthaften naturwissenschaftlichen Anspruch. Haller war Arzt, später Professor für Chirurgie, Botanik und Chemie. Überhaupt waren Deutschschweizer Dichter und Gelehrte in der ersten Reihe der Aufmerksamkeit. Etwa Johann Jakob Bodmer, 1698 bis 1783, oder Johann Jakob Breitinger, 1701 bis 76, der in seiner kritischen Dichtkunst eine Grundlage für eine modernere Literatur schaffen wollte. Deutlich war das Bemühen zu spüren, die fremden Einflüsse, namentlich aus England und Frankreich, sowohl zu verarbeiten als auch zu überwinden. Ohne Miltons und Popes Vorbilder wären Hallers Alpen und später Klopstocks Messias nicht denkbar. Hallers Lehrepos ist über die Literatur hinaus insofern bemerkenswert, als er das erste Mal dieser bis dahin nur als gefährlich, hinderlich und möglichst zu meiden betrachteten, insgesamt unangenehmen Erscheinung der Erdoberfläche, poetische und also positive Züge abgewann. Aber auf sie, die Alpen hinaufzusteigen, vermied man nach wie vor. Das ließ noch einige Jahrzehnte auf sich warten. Der Dichter Ewald Christian von Kleist, 1715 bis 59, entfernter Verwandter des jüngeren Heinrich, wie dieser preußische Offizier, leitete schon in die Empfindsamkeit hinüber, mit ihrer Vorliebe für amöne, liebliche Plätze, in deren Bosketten die Zephyre lispeln. Johann Wilhelm Ludwig Gleim, 1719 bis 1803, wäre zu nennen, ein nahezu unheimlich produktiver Geist, vor dessen Dichtungen sozusagen nichts sicher war. Und Gottlieb Wilhelm Rabener, 1714 bis 71, der erste neuere Satiriker deutscher Sprache. Nicht minder fruchtbar als Gleim war sein Zeitgenosse Christian Felix Weiße, 1726 bis 1804, der sich auch einen Namen als dramatischer Dichter machte. Aber wenn vom Theater die Rede ist, muss der Name Johann Christoph Gottsched fallen, 1700 bis 1766, Professor in Leipzig, und zwar für Poesie und dann für Logik und Metaphysik. Er war aufrichtig um die Ehre und die Würde der deutschen Sprache und Literatur besorgt, jedoch ein trockener, absolut humorloser, arroganter und besserwisserischer Federfuchser. Noch 1759 hat ihn Lessing im 17. der Literaturbriefe so sachlich wie abschließend erledigt: Es wäre zu wünschen, dass sich Herr Gottsched niemals mit dem Theater vermengt hätte. Seine vermeinten Verbesserungen betrafen entweder entbehrliche Kleinigkeiten oder sind wahre Verschlimmerungen. Gottscheds Tragödie »Der sterbende Cato« 1732, nicht geschrieben, sondern eher gefertigt, und zwar nach den strengsten Regeln der Dramaturgie, so wie Gottsched sie missverstand, sollte ein Musterbeispiel sein, wie eine Tragödie zu, ja eben zu fertigen ist. Das Stück löste, als es von der Neubischen Truppe gespielt wurde, unter den professoralen Zuhörern Begeisterung aus. Die anderen sind vermutlich damals schon eingeschlafen. Das Stück ist unlesbar und so schlecht und trocken, dass es nicht einmal mehr als Parodie aufgeführt werden könnte. Die Neubische Truppe war eines der besten und einflussreichsten Theaterunternehmen der Zeit. Es gab damals, mit Ausnahme einiger Hoftheater, keine festen Bühnen und Ensembles. In den Hoftheatern wurden Festivitäten für die hohen Herrschaften geboten, zu besonderen Anlässen, gelegentlich mit zahlender Zulassung des Volkes. Ein Repertoire gab es nicht. Die Theatertruppen waren private Veranstalter und auf Gewinn bedacht. Freilich, die Mitglieder lebten davon oft genug schlecht. Wie es in solchen Truppen zuging, ist im ersten Teil von Goethes Wilhelm Meister großartig, lebendig und anschaulich geschildert. Dass das Niveau bei solchen Unternehmen, wo jeder alles können musste, vom Billettverkauf bis zur Hauptrolle, unter Umständen nicht sehr hoch war, lässt sich denken. In den gängigen Komödien, schreibt Lessing, waren die Prügelszenen das erfolgreichste. Die Neubische Truppe, 1727 gegründet, wurde benannt nach ihren Prinzipalen Friedrich Neuber und dessen Ehefrau und eigentliche Seele des Unternehmens Friederike Caroline, der Neuberin. Sie lebte von 1697 bis 1760. Sie war eine der ersten Schauspielerinnen deutscher Sprache und bemüht, das Niveau der Schaubühne zu heben, traf sich so mit den Absichten Gottscheds, dessen Tragödien sie aufführte. Die Reform, die ein ausdrückliches Ziel Gottscheds und Neubers war, richtete sich hauptsächlich gegen die aus Italien von der Commedia dell'arte kommende Stehgreifkomödie und deren Protagonisten, den Arlecchino oder Harlekin, dem der deutsche Hanswurst entsprach. Die oft vertretene Ansicht, dass Gottsched und die Neuberin gemeinsam 1737 den Harlekin oder Hanswurst feierlich von der Bühne verbannten oder gar auf der Bühne verbrannten, ist so nicht richtig. Zwar scheint die Neuberin in jenem Jahr etwas derartig Symbolhaftes inszeniert zu haben. Welche Rolle Gottsched dabei spielte, ist hingegen unklar. Lessing schreibt, die Verbannung sei unter den Auspizien Gottscheds erfolgt, was immer darunter zu verstehen ist. Der Harlekin überstand selbstverständlich alle Verbannungen, und die Neuberin musste reumütig zu Inszenierungen von vielleicht zumindest weniger derben Volksstücken harlekinesker Art zurückkehren. Denn der steintrockene Käse, die Gottschedschen Musterdramen, waren keine Kassenmagneten. Nicht zuletzt wohl deshalb überwarf sich letzten Endes selbst die Neuberin mit Gottsched, der humorlos grollend mit seinem literarischen Trockengut allein zurückblieb. Drei in ihrer Art große Geister, tief innerlich verschieden, aber einig in der Abneigung gegen Gottsched und der Ablehnung des inzwischen abgestandenen Gottschedismus, nämlich Gellert, Klopstock und Lessing, entfalteten ihre, die trostlose Strecke der deutschen Literatur der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts überwindende Wirksamkeit erst später. Es wundert einen, dass in Zeiten beständiger Kriege und ununterbrochener Geldnot der Fürsten und Herren, das Jahrhundert zwischen 1650 und 1750 dasjenige war, in dem das ganze Reich mit den prächtigsten, strahlendsten barocken Bauten, sowohl kirchlichen als weltlichen, überzogen wurde. Für die katholischen Teile des Reiches, also Süddeutschland mit den habsburgischen Erblanden und das Rheinland, erklärt sich das noch aus dem Geist der Gegenreformation, die das Bild der Ecclesia Triumphans zu ihrem Leitbild machte. Im Übrigen aber war diese Bauwut, die Fürsten, Bischöfe und Äbte befiel, auch aus dem barocken Geltungs- und Repräsentationsdrang zu verstehen. Außerdem wollte man hinter dem, was kulturell und im Fall der bildenden Kunst architektonisch in Frankreich geschah, nicht zurückstehen. Und so entstand in mehr oder weniger großartiger Anlehnung an das Lichtreich von Versailles, wie Hans Sedlmayr es nennt, dessen Baubeginn ins Jahr 1661 fiel, manches Klein-Versailles. Beispiele solcher fürstlicher Bemühungen, die nicht selten zum Bankrott der Bauherren führten, sind die Schloss- und Palastbauten in Dresden, der große Garten von Johann Georg Stark, erbaut 1679 bis 81, der Zwinger und die Schlossanlage von Matthäus Daniel Pöppelmann, 1711. Seine figürliche Ausstattung verdankt der Zwinger dem bayerischen Bildhauer Balthasar Permoser, den Kurfürst Johann Georg IV. Nach Sachsen rief und von dem auch das Prinz-Eugen-Denkmal und die Ausstattung der Dresdner katholischen Hofkirche stammen. Das Schloss Schönbrunn in Wien, Baubeginn 1695, entwarf der geniale Baumeister Johann Bernhard Fischer von Erlach. 1698 wurde mit dem Bau des gerade noch nicht königlichen, doch schon im Hinblick auf die Rangerhöhung konzipierten Stadtschlosses in Berlin begonnen, dessen Architekt sozusagen das norddeutsche Pendant zu Fischer von Erlach war, Andreas Schlüter. Dieser war dazu ein ebenso genialer Bildhauer. Er schuf das Reiterdenkmal des großen Kurfürsten und die ungemein eindrucksvollen Masken an der Fassade des Zeughauses in Berlin. Das also bald königliche Schloss in Berlin wurde Ende des Zweiten Weltkriegs zwar schwer, wenngleich nicht unrettbar beschädigt. Aus ideologischen Gründen ließ die DDR-Regierung die Reste sprengen. Eine der vielen proletarischen Barbareien dieses Regimes. Es gibt Bestrebungen, das Stadtschloss zu rekonstruieren, so wie das Juwel der Dresdner Frauenkirche von Georg Bär wieder aufgebaut wurde. Eine weitere, in Anbetracht der politischen Bedeutung des Landes nahezu hochstaplerische, wenngleich gloriose Kopie von Versailles, ist die 1704 bis 1733 von Johann Friedrich Nette und Donato Giuseppe Frisoni erbaute Schlossanlage in Ludwigsburg, wohin der über die bürgerliche Renitenz der Stuttgarter erboste Herzog Eberhard Ludwig seine Residenz verlegte. Den Unmut der Stuttgarter erregte nicht die Politik des Herzogs, sondern seine für die pietistischen Schwaben zu leichtlebige Liaison mit der Mätresse Fräulein von Grävenitz. In dieser Hinsicht wollten die deutschen Fürsten ja ebenso wenig hinter dem Roi Soleil zurückstehen. Eine ähnliche Gründungsgeschichte hatten die planmäßige Anlage und der Bau des Stadtschlosses in Karlsruhe ab 1715. Schon gegen Ende der hier behandelten Epoche, 1745, entsteht der Bau, der vielleicht die Krönung, in gewisser Weise aber auch das Ende des eigentlichen Barock ist, Friedrichs des Großen Schlossanlage Sanssouci in Potsdam von Knobelsdorff. Nicht minder großartig, wenngleich nicht so weitläufig und ohne den imperialen oder jedenfalls souveränen Anspruch, ist die sozusagen eine Stufe darunter angesiedelte weltliche Baukunst. Barocke Paläste wie das reiche Palais Czernin in Prag von Francesco Caratti 1667, die beiden Palais Liechtenstein in Wien, Domenico Martinelli um 1700 und eben dort das Stadtpalais des Prinzen Eugen in der Himmelpfortgasse, Fischer von Erlach 1695, sowie das Belvedere von Johann Lukas von Hildebrand, begonnen 1714. In diesen Bereich gehören darüber hinaus das Schloss Pommersfelden der Fürstbischöfe von Bamberg, 1711 bis 18, ebenfalls von Hildebrand sowie dem begabtesten der Architektendynastie Dienstenhofer, Johann, die fürstbischöfliche Residenz in Würzburg, die eigentlich schon eher zu den kleinen Versailles zählt, von Balthasar Neumann, Baubeginn 1719, und in gewisser Weise auch ein Prachtbau wie die Hofbibliothek in Wien, Fischer von Erlach ab 1722, von seinem Sohn Joseph Emanuel 1735 vollendet, heute Nationalbibliothek. Oder, als Beispiel für den großbürgerlichen Wetteifer mit dem Barockprunk, das schöne Concordia-Haus in Bamberg von Johann Dienstenhofer um 1725, heute Sitz des Internationalen Künstlerhauses. Den italienischen Einfluss, das Einströmen des gegenreformatorischen Hochbarock in der sakralen Architektur, zeigt die Chronologie. Während die ersten Bauten dieser in der Hinsicht grandiosen Epoche von Meistern errichtet wurden, die man aus Italien in den Norden rief, wie der noch während des Dreißigjährigen Krieges errichtete Dom zu Salzburg von Carlo Carlone, dieser Servitenkirche in Wien von Carlo Carnevale, erbaut 1651 bis 77, der Dom zu Passau, Carlo Lurago, 1668, die Klosterkirche von St. Florian, ebenfalls Carlone, Baubeginn 1686, lernten sehr bald einheimische Architekten diesen Stil, übertrafen ihn wohl hier und da. So der schon erwähnte Johann Bernhard Fischer von Erlach, der die Dreifaltigkeitskirche und die 1696 begonnene Kollegienkirche in Salzburg, Michael Tump, der ab 1686 die Kirche des ehemaligen Prämonstratenserklosters in Marchtal erbaute, die Dynastie der Dienstenhofer, Christian Kilian Ignaz und eben der geniale Johann, von denen St. Nikolaus in Prag und der Dom zu Fulda stammen, oder Jakob Prantauer, der Stift Melk in Niederösterreich schuf, das von 1703 bis 39 errichtet wurde. Eine Apotheose des Hochbarock ist Fischer von Erlachs Karlskirche in Wien, neben dem Stephansdom das bedeutendste, herausragende geistliche Bauwerk der Kaiserstadt, von Kaiser Karl VI. Für das Ende einer Pestepidemie gelobt, eine der vielen Epidemien, die immer noch grassierten, wenngleich sie dank etwas verbesserter Hygiene nicht mehr solche Verheerungen anrichteten wie im Mittelalter. Diese letzte größere Pestepidemie verbreitete sich vom Osten her über Skandinavien und Teile des Reiches 1708 und 1709, erlosch dann. Die Karlskirche ist also eine Votivkirche, Baubeginn 1716, deren Name aber nicht oder nicht nur vom Namen des Kaisers herzuleiten ist, sondern vom 1610 heilig gesprochenen Carlo Borromeo, der als Pestheiliger gilt, weil er sich unbeschadet um Pestkranke gekümmert hat. Wie weit diesem untadligen Kirchenfürsten die andere Pest, die der Korruption und der Verweltlichung im Vatikan und der Kurie sauer aufstieß, ist nicht dokumentiert. Das farbenfrohe, trotz aller Stuckatur und Vergoldung zuchtvoll proportionierte, wegen der erwünschten raschen Bauzeit technisch leider oft sorglose, leidenschaftliche Hochbarock beginnt im ersten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts. Die Dresdner Frauenkirche wurde schon erwähnt. Hierher gehören außerdem das Juwel Kloster Banz von Johann Dienstenhofer, 1710 bis 19, die Klosterkirche Rohr am Inn und Weltenburg von Egid Quirin und Cosmas Damian Asam, ab 1716 erbaut, die Kirchen in Berg am Laim, damals bei, jetzt in München, und die Klosterkirche von Otto Beuren, 1737, von nicht mit Johann Bernhard oder Joseph Emanuel zu verwechselndem Johann Michael Fischer. Am Ende des hier behandelten Zeitraums entstehen zwei jener Kirchen, die in den Augen der damaligen und wohl erst recht einiger heutiger als vorweggenommene paradiesische Schönheiten galten und gelten. Die Wies bei Steingaden, 1746 von Dominikus Zimmermann, und 14 Heiligen bei Bamberg, 1743 begonnen, von Balthasar Neumann. Selbstverständlich ist diese Aufzählung nicht vollständig. Sie ist als Sammlung von Beispielen gedacht, für die heute, aber noch nicht sehr lange, wieder geschätzte Barockkunst, die in der für die Zeit typischen Weise weltliche Freude und Lust, Sinnen- und Schönheitstaumel mit dem stets gegenwärtigen Memento Mori verbindet. Vollbrüstige, kaum verhüllte, deutlich weibliche Engel neben einem in einen schwarzen, drohend wehenden Mantel gekleideten Skelett abzubilden, wie in Johann Evangelist Holzers Deckenfresko in St. Anton bei Garmisch-Partenkirchen, entsprach dem Geist der Zeit und der Ansicht vom Sinn der Welt. Dass die Malerei und die Plastik in diesem Zeitraum sich hauptsächlich, außer dem repräsentativen fürstlichen Porträt und dergleichen dekorativen Aufgaben zuwandten, ist aus diesem Geist der Zeit von selbst zu verstehen. Die Künstlerfamilie Zürn ist hier zu erwähnen. Als Beispiel die wegfliegend erscheinenden Engel in der Stiftskirche von Kremsmünster von Michael Zürn, 1685. Die schon genannten Brüder Asam, Paul Troger, von dem der Marmorsaal in Stift Melk stammt, der gleichfalls bereits angeführte Balthasar Permuser, der sowohl als Maler, siehe die Apotheose des Prinzen Eugen, 1718 bis 22, als auch als Bildhauer wirkte. Von ihm stammt der Figurenschmuck des Zwingers in Dresden, etwa 1714. Oder Georg Raphael Donner, von dem eines der bekanntesten Brunnenkunstwerke stammt, das auf dem Neuen Markt in Wien, 1737 bis 39. Die Stuckatur, ein in der Barockzeit höchst wichtiges Dekorationsmittel, erhob sich förmlich zu einer eigenen, eigenständigen Kunstgattung. Die Künstlerfamilien Feuchtmayer, der bedeutendste Johann Michael, und Straub, der bedeutendste Johann Baptist, befassten sich hauptsächlich mit dieser Kunst, schmückten die erwähnte Wieskirche, die Kirche zu Ettal, Otto Beuern und so weiter, darüber hinaus fürstliche Bauten, wie das Schloss Bruchsal. Die Erfindung des Porzellans Anfang des 18. Jahrhunderts brachte ebenfalls eine neue, eigenständige Kunst- oder besser Kunstgewerberichtung hervor. Porzellanplastiken, Figuren, kunstvolle Gebrauchsgegenstände, namentlich Geschirr, und die Porzellanmalerei, was freilich bald ins kleinlich Fragwürdige abrutschte, aber zeitweise, etwa in den Werken des in München tätigen Franz Anton Bustelli, große Kunst hervorbrachte. Der Begriff Erfindung gilt nur in Anführungszeichen, weil Johann Friedrich Böttger, auch Böttcher oder Böttiger, 1682 bis 1719, entgegen mancher Darstellung das Porzellan nicht erfunden hat. Das war spätestens seit der Ausweitung des Ostasienhandels, also längst, in Europa bekannt. In China schon seit dem 7. Jahrhundert, vielleicht sogar früher. In Europa gab es seit dem 17. Jahrhundert vielfach Bemühungen, chinesische und japanische Importwaren nachzuahmen, aber ohne Erfolg. Es gelang nur die Herstellung weichen Porzellans. Keine Legende ist die sozusagen irrtümliche Erfindung des harten Porzellans durch Böttger, der eine schillernde Figur war. Sein Lebenslauf, hier ein wenig ausführlicher skizziert, kann als Beispiel für die abenteuerlichen Wege der Kultur und der Wissenschaft dienen. Böttger stammte aus Schleiz in Thüringen, und zwar aus angesehener Familie. Sein Vater war Münzmeister der Grafen von Reuß, starb früh und die Mutter heiratete einen Herrn Thiemann, der Ingenieur und Festungsbaumeister war und seinen Stiefsohn in diesen Künsten unterrichtete. Im Alter von 14 Jahren wurde Böttger dann nach Berlin in die Lehre zu einem Apotheker gegeben. Die Pharmazie war nach damaliger Meinung nicht weit von der alchemistischen Geheimwissenschaft angesiedelt, und das interessierte den offenbar höchst aufgeweckten Jüngling, der in Berlin noch dazu mit einer ebenfalls schillernden Figur in Verbindung kam, Johann Kunkel von Löwenstern, der eine Zeit lang am Hof des Kurfürsten Friedrich Wilhelm als geheimer Kammerdiener und Inhaber des Kristallglasprivilegs eine gewisse Rolle spielte. Freilich gelang es auch Kunkel nicht, das vom Kurfürsten so ersehnte Gold herzustellen. Aber mit dem von ihm erfundenen Verfahren zur Herstellung von edlem Goldrubinglas war immerhin ein gutes Geschäft zu machen. Nach dem Tod des alten Kurfürsten verlor Kunkel zwar seine Vorzugsstellung am Hof, experimentierte jedoch weiter und interessierte den inzwischen knapp 20-jährigen Böttger für seine Arbeit. Zu sehr. Es war wie bei Goethes Zauberlehrling. Von einem angeblichen Mönch, der angeblich Laskaris hieß, das war der Name einer längst untergegangenen byzantinischen Dynastie, und angeblich aus Griechenland stammte, erhielt Böttger ein Wunderpulver, mit dessen Hilfe er hinter dem Rücken seines Lehrherrn Gold herstellen wollte. Die Sache flog auf, Böttger floh auf sächsisches Gebiet nach Wittenberg und tat so, als wolle er studieren. Inzwischen hatte Friedrich I., nunmehr außer Kurfürst auch König in Preußen, von den Experimenten Böttgers gehört und wollte unbedingt des Goldmachers habhaft werden. Er schickte, ein Rechtsbruch, Soldaten auf fremdes Gebiet und ließ Böttger festnehmen. Doch da hatte Kurfürst Friedrich August I. von Sachsen, inzwischen ebenfalls König, nämlich von Polen, schon von dem fabelhaften Böttger erfahren und ließ ihn samt den preußischen Soldaten gefangen setzen. Es versteht sich fast von selbst, dass beide Staaten, Brandenburg-Preußen und Sachsen-Polen, an der üblichen Staatskrankheit litten, wie alle Staaten seit jeher und bis heute, an Geldmangel. Dass sich beide Potentaten an so dubiose Hoffnungen klammerten und mit Gewalt um den Jüngling stritten, lässt die Größe des Geldmangels ahnen, und das Aber- und Wunderglaube zu jener Zeit wahrlich konfessionsübergreifend grassierten. Freilich, der eine baute am Zwinger, der andere am Stadtschloss in Berlin, und außerdem mussten oder wollten sie Kriege führen. Sachsen obsiegte im Fall Böttger, das heißt, nicht eigentlich der König Kurfürst, sondern Anton Egon Fürst zu Fürstenberg, ein Neffe des schon in anderem Zusammenhang erwähnten Kardinals Fürstenberg. Er war ein Günstling des Kurfürsten Friedrich August und war von diesem, nachdem er König von Polen, also August der Starke, geworden war, zum Gouverneur von Sachsen berufen worden. Fürstenberg ließ dem Scharlatan als Vorleistung auf den künftigen Goldgewinn in Dresden ein Laboratorium einrichten, in dem Böttger nun geheimnisvolle Experimente ausführte. Es ist im Nachhinein schwer zu sagen, ob Böttger ein schamloser Gauner war und in seinem Laboratorium nur blauen Rauch aufgehen ließ, oder ob er, was durchaus denkbar ist, selbst an die Möglichkeit glaubte, Gold machen zu können und tatsächlich, selbstredend, ergebnislose Versuche anstellte. 2 Jahre konnte er Fürst Fürstenberg hinhalten. Dann floh er nach Wien, wurde verhaftet, an Sachsen ausgeliefert und dort auf der Albrechtsburg in Meißen gefänglich einbehalten. Dieser Tatsache verdankt Meißen seine Porzellanmanufaktur und deren Weltruhm. Fürstenberg wollte offenbar unbedingt glauben, obwohl jeder Augenschein dem widersprach, dass Böttger doch Gold machen konnte. Dieser verfasste eine Schrift, hanebüchen kraus und kryptisch verbrämt, an den Kurfürsten und König, und auch der wollte glauben. So wurde der seltsame und scheinbar wertvolle Vogel zwar vorsichtshalber im Käfig gehalten, aber gut behandelt und einem Mann zur Seite gegeben, der ebenfalls ein eigenes Kapitel wert wäre, was, wie der Erzähler zugibt, dennoch zu weit führte, nämlich Ehrenfried Walter Graf von Schirnhaus, 1651 bis 1708, ein echt barockes Universalgenie. Philosoph, Mathematiker, als solcher ausgesprochen seriös, die kubische Gleichung, eine algebraische Gleichung dritten Grades, ist nach ihm Schirnhaus-Gleichung benannt, Naturwissenschaftler, Ingenieur, Techniker, Unternehmer, Mediziner. Er stand im Verkehr mit Spinoza, Leibniz und Huygens und anderen gelehrten Geistern seiner Zeit, und richtete im Auftrag des Kurfürsten Glas- und Keramikmanufakturen ein, die recht erfolgreich waren und deren Produkte sogar gewinnbringend exportiert werden konnten. Gold zu machen gelang Schirnhaus nicht, so wenig wie hartes Porzellan. Das schaffte erst Böttger und auch erst nach Schirnhausens Tod 1708. Böttger experimentierte mit der in der Meißner Gegend vorkommenden roten Tonerde unter Zusatz von Feldspat. Und so erzielte er tatsächlich das begehrte harte weiße Porzellan. Ob dieses wirklich nur das ungewollte Nebenprodukt der Suche nach synthetischem Gold war oder die Absicht doch auf das Porzellan gerichtet war, weiß man nicht. Es dürfte das Erstere eher Legende sein. Böttger, immer noch in Gefangenschaft, bat nach diesem Erfolg beim Kurfürsten um seine Freilassung, aber der hielt ihn jetzt erst recht fest, denn das weiße Meißner Gold stellte sich als Verkaufsschlager heraus und das Geheimnis der Herstellung sollte gewahrt bleiben, um das Monopol zu sichern. Das gelang nicht. Entlassene oder entlaufene Mitarbeiter verkauften das Rezept und innerhalb weniger Jahre entstanden überall in Europa fürstlich und staatlich geförderte Porzellanmanufakturen, von Nymphenburg bis Berlin, von St. Petersburg bis Sèvres bei Paris. 1714 endlich wurde Böttger freigelassen. Das Geheimnis war ohnehin verraten. Er lebte nicht mehr lange, experimentierte weiter auf der Suche nach Gold, vergiftete sich durch schädliche Dämpfe und starb nur 37 Jahre alt. Vorliegende Erzählung hat sich vielleicht ungebührlich lange bei einem einzelnen historischen Ereignis oder eigentlich einer einzelnen Person aufgehalten. Einer Person, die welthistorisch betrachtet von eher untergeordneter Bedeutung ist. Aber welche einzelne Person ist schon welthistorisch wirklich bedeutend? Kann nicht fast jede durch andere ersetzt werden? Gibt es wirklich weichenstellende Persönlichkeiten im Lauf der Geschichte? Sind es nicht eher die unausweichlichen Zwänge, mag man sie Schicksal nennen, Gesetz der Weltgeschichte, Gottes Wege und Wille, die den Fluss leiten und lenken, den Fluss der Geschichte der Menschheit, der dahin strömt, unberührt, seiner eigenen Gewalt folgend? Und der Einzelne, selbst wenn er ein Prinz Eugen ist oder ein Leibniz, kann kaum mehr als einen Kieselstein in den Fluss werfen, in dem daraufhin höchstens ein vergängliches Wirbelchen entsteht, um das sich der Fluss nicht kümmert. Er fließt unbeirrt dorthin, wohin er offenbar ausgerichtet ist, zu jenem Abgrund, in den dann alles hinabkataraktiert, unter letztem Aufschäumen, was, wie es jetzt scheint, ziemlich bald zu erwarten ist. Abgesehen davon mag es als Entschuldigung für die porzellanische Abweichung im jetzt abzuschließenden Kapitel dienen, dass es sehr oft einzelne Charaktere und deren Lebensläufe und Umstände sind, die eine Epoche sozusagen von unten her beleuchten und verständlich machen. Und so ein Charakter scheinen dem Erzähler dieser Johann Friedrich Böttger und auch seine ungewollte Erfindung zu sein, jene gleichermaßen harte wie zerbrechliche, kostbare Errungenschaft eines Zeitalters, dessen Leuchten und Glitzern nicht erkennen lässt, ob es die Reflexe von Fäulnis oder von Brillanten sind. Zweites Kapitel. Es wurde schon erwähnt, dass Kaiser Karl VI. Nicht das Format seines zum Unglück für das Reich und für Habsburg so früh verstorbenen Bruders Josef hatte, auch nicht das seines, wenngleich engstirnigen, so doch zielstrebigen und energischen Vaters. Karl war nicht unbegabt, war persönlich liebenswürdig, gebildet und hochmusikalisch, wohl aber in politischer Hinsicht mehr als nur ungeschickt, fast dümmlich. Sein Glück war, dass er fast seine ganze Regierungszeit hindurch, er starb 1740, den Prinzen Eugen zur Seite hatte. Nach dessen Tod 1736 die Misere Habsburgs im 18. Jahrhundert heranrollte, davon später. Zunächst ein Blick auf die anderen deutschen Staaten, wobei dieser Begriff für die damalige Zeit gesehen nicht korrekt ist, da diese Staaten, obwohl de facto beinahe Völkerrechtssubjekte mit allen Kennzeichen, immer noch Teile des Reiches, dem Kaiser untergeordnete Reichsstände waren, mit Ausnahme selbstverständlich der außerhalb des Reiches liegenden Länder, im Falle Brandenburgs das nunmehrige Königreich Preußen, im Falle Sachsens Polen und letztlich im Falle Habsburgs Ungarn. Das ungünstigste Geschick hatte Bayern. Die österreichische Besetzung bis 1715 sog das Land erbarmungslos aus. Handel und Wirtschaft lagen da nieder. Der einzige Vorteil, das soll nicht zynisch verstanden werden, sondern als Seitenblick auf die Kulturgeschichte, war vielleicht, dass die österreichischen Besatzer die Sitte des Kaffeetrinkens mitbrachten. In der Folge entstanden in den Städten, vor allem in München, Kaffeehäuser, meist von Italienern betrieben, deren Familien dann oft hier naturalisiert wurden, zum Beispiel die Brentanos, von der einige Mitglieder in der deutschen Geistesgeschichte eine Rolle spielen sollten. Das Kaffeetrinken war bei der kurfürstlichen Regierung gar nicht gern gesehen, nicht so sehr, weil man ihm gesundheitliche Schäden zuschrieb. Der bedeutende bayerische Gelehrte Lorenz von Westenrieder führte sogar die Hämorrhoiden darauf zurück, sondern weil man einen Rückgang des Biertrinkens befürchtete. Und die Biersteuer war eine der finanziellen Säulen, auf denen der ohnedies desolate Staatshaushalt ruhte. Sie machte fast 30% der Einnahmen aus. Wenigstens dieser Konflikt beruhigte sich, denn die Bayern tranken offenbar sehr bald sowohl Bier als auch Kaffee in ausreichenden Mengen. Am 10. April 1715 kehrte der rehabilitierte, in seine Würden wieder eingesetzte und mit dem Kaiser und Habsburg notdürftig und keineswegs dauerhaft versöhnte Kurfürst Max Emanuel in seine Hauptstadt München und ein völlig daniederliegendes Land zurück, das außerdem um die an die Pfalz zwangsabgetretene Oberpfalz verringert war. Wenn man meinte, der elegante blaue Kurfürst würde nun beginnen, durch sparsame Wirtschaft und kluge Handelspolitik die Wunden des Landes zu heilen, täuschte man sich. Er gründete zwar, eher halbherzig, einige Manufakturen in den Vorstädten Münchens, meist Tuchwebereien, bezeichnenderweise vor allem für Uniformstoffe, die aber noch zu seiner Regierungszeit wieder eingingen. Hauptsächlich beschäftigte sich Max Emanuel mit seiner Lieblingstätigkeit, dem Ausgeben von Geld, das er nicht hatte. Seinem Sohn und Erben Karl Albrecht hinterließ er eine Staatsschuld von 26,5 Millionen Gulden, das sage und schreibe siebenfache des jährlichen Steueraufkommens. Kostspielig, Prinz Eugen sagte, zum Krieg führen benötigt man drei Dinge, erstens Geld, zweitens Geld und drittens wieder Geld, war für Bayern auch die neu gewonnene, höchst brüchige und nicht lang andauernde Freundschaft mit Habsburg, die den Kurfürsten verpflichtete, den Kaiser im neuen Türkenkrieg, von dem noch die Rede sein wird, mit einer Armee zu unterstützen. Die politischen Geschicke des Kurfürstentums Brandenburg waren namentlich von 1700 an völlig mit dem nunmehrigen Königreich Preußen verbunden, so sehr, dass der Name Preußen sozusagen nach Brandenburg herüberzog und Berlin Königsstadt wurde, wozu der verschwenderische und prachtliebende, ziemlich eitle und wohl eher dumme König Friedrich I. durch großartige Bauten beitrug, von denen schon die Rede war. Der vom großen Kurfürsten in seiner sparsamen Vorsicht angesammelte Staatsschatz war in kürzester Zeit verpulvert, und zwar, soweit nicht für die Bauten verwendet, buchstäblich, denn die Zustimmung des Kaisers zu seiner Rangerhöhung hatte sich der Kurfürst neben anderen bereits erwähnten Zusagen durch sein Versprechen erkauft, Habsburg militärisch zu unterstützen. Diese Verpflichtung hat der neue König in seiner Großmannssucht im Türkenkrieg und im Spanischen Erbfolgekrieg tatsächlich übererfüllt, ohne dafür in den Friedensschlüssen von Ryswick und Utrecht Dank zu ernten, das heißt bedeutenden Landgewinn oder Handelsvorteile. Ein gewisses Verdienst ist Friedrich im Zusammenhang mit Wissenschaften und Künsten nicht abzusprechen, für die er sich interessierte, nicht zuletzt aus dem Wunsch heraus, Berlin und sein Reich zu einem Mittelpunkt des geistigen Lebens zu machen. Die Universität Halle wurde 1694 von ihm gegründet, an der dann so bedeutende Gelehrte wie Thomasius und Franke wirkten. Die Akademie der Künste und vor allem die Sozietät der Wissenschaften 1700 in Berlin, in die kein geringerer als Leibniz berufen wurde. Dies allerdings war ebenso einer Frau zu verdanken, der geistvollen Königin Sophie Charlotte, der zweiten Gemahlin Friedrichs und Mutter des Thronerben, des späteren Soldatenkönigs mit dem förmlich zum preußischen Signum erwachsenen Namen Friedrich Wilhelm, einer geborenen Prinzessin von Hannover. Sie war eine Enkelin des unglückseligen Winterkönigs Friedrich von der Pfalz und damit eine Nichte der Herzogin Elisabeth Charlotte von Orléans, die, wie erwähnt, am Hof Ludwigs des 14. eine erfrischende Rolle spielte. Sophie Charlotte lebte vor ihrer Heirat eine Zeit lang in Paris bei ihrer Tante, also im Zentrum der Welt, und lernte dort nicht nur großartige Hof- und Lebensluft, sondern auch Leibniz und den Vorteil freieren Geistes kennen. 1684 wurde sie mit dem damaligen Kurprinzen Friedrich verheiratet, damit 1700 Königin in Preußen. Ob ihre Ehe, zu der sie, wie damals bei Prinzessinnen üblich, abkommandiert wurde, mit dem stets kränklichen, durch ein schiefes Rückgrat buckligen Friedrich glücklich war, ist zu bezweifeln. Mit der Geburt des Thronerben 1688 war sie der Meinung, ihre Pflicht getan zu haben, und zog sich, damals weit hinaus, nach Charlottenburg zurück, einem zu ihren Ehren sogenannten neuen Stadtteil, wo für sie ein Schloss erbaut wurde. Dort hielt sie bis zu ihrem Tod 1705 einen eigenen Hof, umgeben von Schöngeistern und Gelehrten, die philosophische Königin, wie sie genannt wurde. Ebenso wenig glücklich war die dritte Ehe des Königs mit der Prinzessin Sophie Luise von Mecklenburg-Schwerin, die aus einem streng lutherischen Haus stammte und an dem für ihre Begriffe zu freisinnigen Hof von religiösen Skrupeln geplagt und buchstäblich in den Wahnsinn getrieben wurde. Verderblich war, dass der wankelmütige, einesteils charakterlich schwache, andernteils, vielleicht eine Folge davon, starrsinnige König, die Räte und Minister, die sich unter der Regierung seines Vaters bewährt hatten, entließ. Etwa den Minister Eberhard Christoph Freiherr von Dankelmann, dem Brandenburg-Preußen eine straffe, zentralistische Verwaltungs- und effektive Finanzstruktur verdankte. Nur dank dieser Reformen vermochte der preußische Staat, die enorme Misswirtschaft der Regierung Friedrichs I. zu überstehen. Die Entlassung Dankelmanns, muss gerechterweise eingeflochten werden, bewirkte die philosophische Königin, denn der bürokratische, wirtschaftlich-pedantische Calvinist Dankelmann hatte offen die kostspielige Hofhaltung der Sophie Charlotte in ziemlich harschen Worten kritisiert. Der König ersetzte, zum Schaden des Staates, die wackeren alten Räte durch korrupte Günstlinge, wie die vom Volk die drei preußischen W genannten Wartenberg, sein Wittgenstein und Wartensleben. Der übelste der drei war Johann Casimir von Kolbe, später Reichsgraf von Wartenberg, der den König schon deshalb in der Hand hatte, weil seine Frau Katharina, eine höchst ordinäre, aber geschlechtslustige Weinhändlerstochter aus Emmerich, mit Wissen und sogar mit Absicht des Ehemannes die Mätresse des Königs war. In frechster Schamlosigkeit bereicherten sich die drei Ws, Wartenberg auch in seiner Stellung als Generalfeldmarschall, am Einkommen des Staates, sodass dieser fast in den Konkurs schlitterte. Der Tod Friedrichs I. 1713 rettete Preußen, denn der nun folgende König, Friedrich Wilhelm I., war aus völlig anderem Holz geschnitzt als sein Vater. Jung, er war bei Regierungsantritt 25 Jahre alt, vor Gesundheit strotzend, gerade bis zur Schroffheit, redlich und kernig, allem, was nicht der Nützlichkeit diente, von Herzen abgeneigt, Wissenschaft und Künste betrachtete er als Firlefanz, sparsam bis zum Geiz forderte er von seinen Untertanen, Mitarbeitern, Ministern und Generälen bedingungslose Pflichterfüllung. Ging dem allerdings mit eigenem Beispiel voran. Er erklärte sich selbst zum Finanzminister und Feldmarschall des Königs von Preußen, mistete sofort im Sinne von dieser Saustall, nämlich die von ihm zähneknirschend beobachtete Misswirtschaft unter seinem Vater, muss ein anderer werden, den Hof und das Ministerium aus, warf die korrupten Günstlinge seines Vaters, einschließlich der Weinhändlerstochter, hinaus und begann eisern zu sparen. Das Begräbnis seines Vaters duldete er noch als letztes barockes Prachtfest. Dann brach die Eiszeit an. Mit einem Federstrich reduzierte er die Gehälter der Hofchargen von 250.000 auf 50.000 Gulden. Unter den Allonge-Perücken herrschte blankes Entsetzen. Friedrich Wilhelm, der offenbar viel von seinem Großvater, dem großen Kurfürsten, an Erbanlagen mitbekommen hatte, stellte ein vorzüglich geschultes und bewaffnetes Heer auf, 80.000 Mann zuletzt, bildete ein tadelloses Offizierskorps heran, regelte die Rekrutierungen, vor allem machte er das Heer nicht von Subsidien von außen, also von Zahlungen oder Darlehen seitens Verbündeter abhängig, sondern finanzierte es aus dem Staat heraus. Er war menschlich gesehen sicher keine sympathische Erscheinung. Ein Kommisskopf, unduldsam und hart gegen sich und andere. Von seinem Verhalten gegen seinen ältesten Sohn wird noch die Rede sein. Seine einzigen Vergnügen waren die Jagd und sein berühmtes Tabakskollegium. Aber er war der Erste, der die Bezeichnung erster Diener seines Staates verdiente. Und er bahnte in Fortsetzung der Bemühungen seines Großvaters den Weg zur Großmacht Preußen im 19. Jahrhundert und letzten Endes zu Bismarcks Zweitem Reich. Es ist wie mit den Medikamenten, die, wenn sie wirken, selten ohne Nebenwirkungen und womöglich Spätfolgen sind. Das Medikament der sparsamen Wirtschaftsführung zugunsten des absoluten Vorrangs des Militärs war zu Zeiten Friedrich Wilhelms ohne Zweifel nützlich und wohl sogar notwendig zur Gesundung des neuen Staates Preußen-Brandenburg, führte jedoch im Laufe der nächsten 200 Jahre zum deutsch-preußischen Hurra-Patriotismus, zur maßlosen Überschätzung des Offizierstandes und zur wilhelminischen Großmachtpolitik und so, mit mehreren anderen Ursachen, zu den Weltkatastrophen des 20. Jahrhunderts. Zurück zum Tabakskollegium, das doch einen eigenen Absatz im Lauf der Erzählung wert ist. Es war, neben der Jagd, wie erwähnt, das einzige Vergnügen, das der harsche König kannte. Im Tabakskollegium war er Mensch, da durfte er sein. Da gab er sich leutselig, locker und, wenn auch polternd bäuerisch und nicht immer geschmackvoll, sogar lustig. Er machte derbe Späße auf Kosten seiner Gäste und lachte sich schief, wenn einer seiner Kumpane betrunken unter den Tisch fiel. Jede Etikette war aufgehoben, alles war zwanglos und gelegentlich durfte man sogar anderer Meinung sein als der König und diese äußern, was außerhalb des Tabakskollegiums unter Umständen existenzgefährdend war. Das Kollegium fand fast täglich statt, abends, sowohl in Berlin als in Potsdam oder Wusterhausen. Teilnehmer waren Minister, Generäle, Vertraute, wie etwa der alte Dessauer, also Fürst Leopold von Anhalt, von dem noch die Rede sein wird, und durchreisende Gäste von Stand, die gelegentlich die Ehre und das manchmal zweifelhafte Vergnügen hatten, dazugeladen zu werden. Man rauchte aus kurzen Tonpfeifen. Gäste, die nicht rauchten, mussten die kalte Pfeife wenigstens im Mund halten. Es wurde Ducksteiner Bier getrunken. Das hauptsächliche Ziel von des Königs Witzen war der Philosoph, eher Hofnarr, Jakob Paul Gundling, den der König aus Jux sogar in den Freiherrenstand erhob. Einmal versuchte Gundling in nüchternem Zustand den Erniedrigungen zu entfliehen, wurde aber von königlichen Soldaten zurückgeholt. Ohne den Philosophen machte dem König das Tabakskollegium kein Vergnügen. Als Gundling 1730 starb, ließ ihn der König in einem Weinfass begraben. Drei Ereignisse seien hier kursorisch vorweggenommen. Erstens die Beteiligung Preußens am Zweiten Nordischen Krieg 1713 bis 20, dem, kaum zu glauben, bei der Bezeichnung Soldatenkönig für Friedrich Wilhelm einzigen Krieg, den der König in den 27 Jahren seiner Regierung führte. Zweitens der Geheimvertrag von Wusterhausen 1726, in dem, für Habsburg außerordentlich wichtig, ja existenzerhaltend, drittens die pragmatische Sanktion, also das Nachfolgerecht Maria Theresias, anerkannt wurde. Der Soldatenkönig, der in seinen späteren Jahren ungeheuer dick wurde, auch ein Erbteil seines Großvaters, trotz Podagra und Wassersucht bis zuletzt rastlos tätig, starb am 31. Mai 1740, seinem ungeliebten Kronprinzen Friedrich ein tadellos geordnetes, finanziell gesichertes, in, wie es später hieß, schimmernder Wehr prangendes Staatswesen hinterlassend. Zum Schluss dieses Abschnittes sei ein charakteristisches Wort zur sprichwörtlichen Floskel geworden, des Königs zitiert, das deswegen historisch belegt ist, weil er es eigenhändig schriftlich niedergelegt hat und das das Staats- und Selbstverständnis Friedrich Wilhelms treffend umreißt. In einem Schreiben vom 24. April 1716 an seine Minister in einer wichtigen Steuerangelegenheit heißt es in so ungelenk holzgeschnitzter wie deutlicher Manier und Sprache: Ich stabilisiere die Souveränität und setze die Krone fest wie ein Rocher von Bronze. Ein etwas schiefes Bild vielleicht, weil Felsen eigentlich nie aus Bronze sind, aber in seiner Einfachheit ein einleuchtendes Schlagwort für die Regierungsmaximen dieses unbeugsamen, geradlinigen, im preußischen Sinn tugendhaften Königs. Es gab noch zwei in ihrer Ausdehnung nicht unbedeutende Fürstentümer hohenzollernscher Herrschaft, nämlich in Franken, die beiden Teile der Burggrafschaft Nürnberg, zu der freilich die Reichsstadt Nürnberg nicht gehörte, nunmehr Markgrafschaft Ansbach bzw. Bayreuth genannt, von Nebenlinien Brandenburgs regiert, daher Markgrafschaften, die sich aufgrund Erbteilung im späten 15. Jahrhundert abgespalten hatten. Diese im politischen Windschatten liegenden Markgrafschaften machten kaum eigene große Politik. Die Markgrafen aber waren, wie alle ihre fürstlichen Kollegen, bemüht, barocken Glanz in ihre oft bescheidenen Residenzen zu bringen. Dem verdanken die Schlösser zu Ansbach und zu Bayreuth ihre Entstehung. Und in Bayreuth, wo im 18. Jahrhundert die kunstsinnige und liebenswürdige Markgräfin Wilhelmine, Tochter des Soldatenkönigs und Lieblingsschwester Friedrichs des Großen, lebte, das ungemein schöne, edle Opernhaus, dessen Ruf Richard Wagner gut 100 Jahre später veranlasste, Bayreuth zu seinem endgültigen Aufenthalt zu wählen. Er musste dann feststellen, dass das Rokoko-Juwel für seine Drachen, Götter, fellgekleideten Helden und Walküren doch nicht geeignet war und baute sich auf dem grünen Hügel außerhalb sein eigenes Theater. Die Geschicke des Kurfürstentums Sachsen waren im letzten Jahrzehnt des 17. und in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts bestimmt von der Gestalt, den Eitelkeiten und den Dummheiten des Kurfürsten Friedrich August I. Er lebte 1670 bis 1733. Er kam nach dem frühen Tod seines älteren Bruders Johann Georgs IV. Sozusagen unvermutet 1694 zur Regierung, zeigte zunächst, auch als persönlicher Freund des späteren Kaisers Josephs I., vielversprechende Anlagen, doch dann überwölbte ihn die Eitelkeit. Namentlich nachdem er als Befehlshaber eines kaiserlichen Heeres gegen die Türken ganz klägliche Figur gemacht und versagt hatte und das Kommando niederlegen musste. 1696 starb König Johann III. Sobieski von Polen, einer der Sieger von Wien 1683. Die Polen, oder vielmehr, da das Volk selbstverständlich nicht gefragt wurde, die im Sejm zusammengeschlossenen Magnaten, eine ziemlich selbstherrliche, stets zerstrittene Bande, die sich nur in einem Punkt einig war, ihre Rechte und Privilegien zur Unterdrückung des Landes nicht antasten zu lassen. Die Magnaten also waren stark darauf bedacht, um jeden Preis das alte Prinzip des Wahlkönigtums zu wahren und den Anfängen der Bildung einer Dynastie, also eines erblichen Königtums, zu wehren. Dazu kam, dass Sobieskis Frau, eine Französin, gegen ihren eigenen Sohn intrigierte. Und so wählten die Magnaten und Voivoden den französischen Prinzen Conti zum König von Polen, worauf Friedrich August von Sachsen durch seinen noch intriganteren Minister Graf Flemming Bestechungsgelder in ungeheurer Höhe an die einflussreichsten Wahlberechtigten verteilen ließ, was natürlich ein neues Loch in die sächsische Staatskasse riss, aber dazu führte, dass der Sejm Friedrich August zum König wählte. Dem Prinzen Conti etwas davon zu sagen, hielt man für entbehrlich. Als der nach Krakau kam, konnte er eben noch der Krönung des Sachsen, der sich nun August II. Nannte, beiwohnen und dann betreten nach Hause fahren. Da Polen katholisch war und nur ein Katholik dort König werden konnte, war August kurz zuvor, aus tief innerster Überzeugung, wie zu vermuten ist, zur katholischen Konfession konvertiert. Bei der durchwegs protestantischen Bevölkerung in Sachsen erregte das Unwillen, den August dadurch zu beruhigen versuchte, dass er verkündete, dieser Schritt sei eine rein persönliche Angelegenheit. Die Rechte der protestantischen Kirche würden nicht angetastet. Dem war nach einigem Hin und Her auch so, dennoch gestattete August den Jesuiten die Niederlassung in Sachsen, deren gegenreformatorische Bemühungen allerdings wirkungslos blieben. Das zeigt, dass die Rekatholisierung nur dort erfolgreich war, wo sie von staatlicher Gewalt unterstützt wurde, wogegen sich der Protestantismus von allein verbreitete, selbst da, wo er behindert wurde. Das änderte sich erst im 19. Jahrhundert, als die römische Kirche endlich begann, sich aus den schädlichen Klauen ihres weltlich-machtpolitischen Denkens zu lösen. Die Kurfürstin und nun Königin Christine Eberhardine, eine geborene Markgräfin von Bayreuth aus der fränkischen Linie, widersetzte sich der Konversion, blieb lutherisch und zog sich aus dem ehelichen Leben und nach Pretzsch bei Wittenberg auf ihr Schloss zurück. Dem neuen König machte das nicht viel aus, denn er vergnügte sich mit einer Unzahl von Mätressen, mit denen er, der Sage nach, die aber nicht ganz unwahrscheinlich klingt, 352 uneheliche Kinder zeugte. Nicht nur seine historisch verbürgten Körper, sondern auch dieser seiner bis ins Alter ungebrochenen Zeugungskraft verdankt er seinen Beinamen August der Starke. Charakterlich und politisch war er ein Schwächling. Die berühmtesten seiner Bettgespielinnen waren die Türkin Fatima sowie die geschiedene Fürstin Lubomirska, die ihm den Bastard Johann Georg, den später sogenannten Chevalier de Saxe und sächsischen Generalfeldmarschall, und die Gräfin Aurora Maria von Königsmark, die ihm Moritz gebar, der schließlich nach Frankreich ging, es als Maurice, Maréchal de Saxe, zum Maréchal de France brachte. Und im Übrigen der Urgroßvater der Schriftstellerin George Sand, bürgerlich Aurore Dupin, war. Die Ausstattung und die Versorgung der Mätressen und ihrer Nachkommen verschlang Unsummen, die für andere Zwecke gebraucht worden wären. Zur Deckung der Schulden, oder besser gesagt, um wenigstens einige Löcher zu stopfen, verkaufte oder verschleuderte August Ländereien, Domänen, Rechte und Ansprüche. So etwa 1697 das ganze Herzogtum Sachsen-Lauenburg, das durch Aussterben der dortigen alten Herzogsdynastie eigentlich an die kurfürstliche Linie gefallen wäre, an den Herzog von Braunschweig. Und selbst das Erbbegräbnis seiner Ahnen in Wettin samt Särgen und Skeletten. Bleibend bis heute sind dagegen einige der Bauten, mit denen August in seiner barocken Prachtliebe, aber auch, muss man sagen, mit Sinn für Stil und Geschmack bei der Auswahl seiner Baumeister und Künstler, seine sächsische Hauptstadt in das später sogenannte Elbflorenz verwandeln ließ. Der Zwinger, ein zu den höchsten architektonischen Gesamtkunstleistungen zählendes Juwel, verdankt August sein Entstehen. Die Frauenkirche und das japanische Palais, deren Künstler zum Teil schon in anderem Zusammenhang genannt wurden. 1721 gab August den Befehl, eine Schatzkammer zusammenzustellen. Es entstand das berühmte grüne Gewölbe, in dem unzählige Schmuckstücke, Zierteller, Gefäße, Uhren, Spiegel aus Gold und Silber, Edelsteine und andere Preziosen aufbewahrt wurden. Allein der materielle Wert ist in Geld gar nicht auszudrücken. Kernstück der Sammlung ist die teuerste Puppenstube der Welt, eine Goldschmiedearbeit der Gebrüder Dinglinger aus Dresden, die daran 8 Jahre arbeiteten. Ein Tableau kleiner Figürchen in architektonischem Rahmen, den Hofstaat von Delhi am Geburtstag des Großmogul Aurangzeb darstellend, aus 137 farbig emaillierten Goldfiguren und 3000 Diamanten, Rubinen, Smaragden und Perlen. Dass August mit dem märchenhaften Großmogul sich selbst meinte, ist klar. Ein weiterer Höhepunkt der Sammlung ist der Grüne Dresdner, mit 41 Karat der größte grüne Diamant der Welt. Immerhin, das muss man August zugutehalten, öffnete er 1730 die Sammlung der Schaulust seiner Dresdner. Ein freundlicher Zug, auch wenn einer der Beweggründe die eitle Selbstdarstellung gewesen sein mag. In Dresden war August beliebt. Seine Konversion wurde mit der Zeit von den protestantischen Untertanen nicht mehr krumm genommen, schon weil er, wie sich bei seinem Charakter denken lässt, nicht direkt ein zelotischer Betbruder geworden war. Sein Andenken blieb bei den Dresdnern durch die Jahrhunderte bis heute günstig. Das von Augusts gleichnamigem Sohn 1736 errichtete Reiterdenkmal auf dem Neustädter Markt, entworfen von Jean-Joseph Vinache, in Kupfer getrieben und vergoldet von Ludwig Wiedemann, wurde nie Ziel bösartigen Unmuts, im Gegenteil. Zu DDR-Zeiten hing einmal am Morgen eine Schmähschrift am goldenen Reiter. »Lieber August, steig hernieder und regiere Sachsen wieder. Lass in diesen schweren Zeiten lieber jenen Erich reiten.« Gemeint war selbstverständlich Erich Honecker. Und ehe die Stasi das staatsgefährdende Blatt entfernen konnte, lachte ganz Dresden darüber. Honecker nicht. In der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 vernichtete ein nicht anders denn als Kriegsverbrechen zu bezeichnender Angriff britischer und amerikanischer Bomber praktisch die ganze Innenstadt Dresdens. Auf Befehl Churchills, der sich damit trotz aller seiner sonstigen Verdienste aus der Kategorie der Gerechten in der Geschichte hinaus katapultierte. Damit sollen die deutschen Kriegsverbrechen, etwa die Schweinereien der Wehrmacht gegenüber der Zivilbevölkerung in Russland oder die Bombardierung Coventrys, nicht geleugnet oder verniedlicht werden, die Judenverfolgung schon gar nicht. In mühsamer Arbeit wurden, zuletzt mit der Vollendung der Frauenkirche 2005, die Wunden einigermaßen geglättet, die Augusts des starken Juwel geschlagen worden waren. Von Augusts unglücklichen und politisch-dilettantischen Kriegszügen wird im nächsten Kapitel in größerem Zusammenhang mit dem Zweiten Nordischen Krieg noch die Rede sein. Die Geschichte des Kurfürstentums Hannover ging in dem hier behandelten Zeitraum und darüber hinaus deswegen eigene Wege, weil es durch den Aufstieg der Kurfürsten zu Königen von Großbritannien seine politischen Geschicke mehr oder weniger mit diesem Reich teilte. Wie schon erwähnt, wurde Herzog Ernst August von Braunschweig-Lüneburg von Kaiser Leopold I. gegen die Zusicherung, bei Kaiserwahlen stets für den habsburgischen Kandidaten zu stimmen, zum Kurfürsten erhoben. Auf Ernst August folgte 1698 Kurfürst Georg Ludwig, dem es durch Erbgang gelang, alle braunschweig-lüneburgischen Lande zu vereinigen, die von da an auch nicht mehr geteilt wurden. Seine Mutter war die Enkelin des englischen Königs Jakob James I., des Sohnes der Maria Stuart. Angesichts dieser nahen Verwandtschaft wurde Georg Ludwig durch Beschluss des englischen Parlaments und aufgrund des oben genannten Sukzessionsgesetzes, das katholische Prinzen ausschloss, 1701 zum Thronfolger bestimmt, bestieg 1714 nach dem Tod der Königin Anna den englischen Thron und verlegte die Hofhaltung samt der Regierung Hannovers nach London. Das Kurfürstentum wurde hinfort, nicht zu seinem Schaden, von Statthaltern verwaltet, denen ein Geheimer Rat zur Seite stand. Sowohl Statthalter als auch Geheimer Rat wurden aus einheimischen Adligen und aus Bürgern rekrutiert, was bei gleichzeitiger Weiterentfernung vom Herrscher zu einer erfreulichen, fast Demokratisierung zu nennenden Entwicklung nicht zuletzt in wirtschaftlicher Hinsicht führte. Auf Georg Ludwig, nunmehr König King George I., folgte 1727 George II., der schon ganz Engländer war, sich aber dennoch gern und oft in Hannover aufhielt und das Verdienst hat, 1737 die Universität Göttingen gegründet zu haben, die bald und dauerhaft eine der großen Pflanzstätten des deutschen Geisteslebens werden sollte. Eine Entwicklung schon fast grotesker Art ereignete sich 1731. George II. Stand mit seinem Schwager, dem preußischen Soldatenkönig, ohnehin auf schlechtem Fuß, und als freche preußische Werbeoffiziere versuchten, auf hannoveranischem Gebiet Rekruten auszuheben, kam es fast zum Krieg zwischen den beiden Kurfürsten. Die Herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel und von Sachsen-Gotha konnten in letzter Minute den Konflikt vermittelnd entschärfen. Auch über die Verwicklungen Hannovers in den Zweiten Nordischen Krieg soll im folgenden Kapitel berichtet werden. Es gab im Heiligen Römischen Reich nicht nur Fürstentümer. Von gewisser politischer, vor allem wirtschaftlicher Bedeutung waren die Hansestädte, voran Hamburg. Durch den bürgerlichen Zuschnitt der Regierung führten sie zunehmend ein Eigenleben abseits der fürstlichen Koalitionen der Zeit. Allerdings hatte ihr Handel durch den Dreißigjährigen Krieg gelitten, die Kommerzien waren vielfach an die Holländer übergegangen. In Hamburg tat ein bockbeiniger Protestantismus das Seine dazu, die Stadt dem Reich zu entfremden. 1628 hatten sich die Hansestädte geweigert, dem kaiserlichen Befehl zu folgen und eine Kriegsflotte aufzustellen, mit der Begründung, nicht der katholischen Sache dienen zu wollen. Vielleicht scheuten sie auch nur die Kosten. Gleichzeitig warfen die dänischen Könige, die ja in Personalunion Herzöge von Schleswig-Holstein waren, begehrliche Augen auf die große Stadt. Durch das herrische, fast tyrannische Regime des Bürgermeisters Heinrich Meurer kam es 1686 zu einem ernsthaften Konflikt um die Macht in der Stadt und deren Verfassung. Es war kein Volksaufstand, denn auf der anderen Seite standen unter anderem der Reeder Cort Justram, der eine Walfangflotte unterhielt, die bis nach Grönland herumfischte, und der Kaufherr Hieronymus Snitger, also zwei Patrizier. Justram und Snitger vertrieben Meurer, der keine Anstände sah, beim katholischen Kaiser um Hilfe zu bitten, welcher das aufmüpfige und freche Verhalten in der Flottensache vor bald 60 Jahren nicht nachtrug und außerdem der Meinung war, dass die alte Ordnung, wie immer gesünder, herzustellen sei und deshalb den Herzog von Braunschweig-Lüneburg, den späteren Kurfürsten, beauftragte, in Hamburg Ruhe und Ordnung zu schaffen. Daraufhin wandten sich Justram und Snitger an den König von Dänemark, Christian V. Der war eine etwas schleißige nordische Kopie des Roi Soleil und wie dieser stets auf Länderraub aus, fast immer vergeblich. Was aber Justram und Snitger nicht erwarteten war, dass sich die Dänen nicht etwa gegen den heranrückenden Braunschweiger wandten, sondern flugs vor Hamburg auftauchten, die, rechtlich völlig absurde, Erbhuldigung für König Christian und die Übergabe der Stadt forderten. Der Hilferuf hatte sich also als Schlag ins Wasser erwiesen, und die Hanseaten konnten froh sein, dass vor dem herannahenden Braunschweiger die Dänen den mutigen Rückzug antraten. Reumütig nahmen die Bürger den ungeliebten Meurer wieder auf, der sofort den Justram und den Snitger köpfen ließ und mit noch grausamerer Strenge bis zu seinem Tod 1690 regierte. In anderem Zusammenhang wurde schon erwähnt, dass die lutherische Reform sich bald, was für die Gegenreformation günstig war, in vielerlei Richtungen aufspaltete. Den teils gemäßigten, teils orthodoxen Lutheranern standen die strengeren Reformierten gegenüber, deren sozusagen fundamentalistischen Flügel die Calvinisten bildeten, benannt nach dem französischen, in Genf wirkenden Jean Calvin, latinisiert Johannes Calvinus, einem so hochbegabten wie zelotischen, bis zur Unmenschlichkeit unduldsamen Asketen. Die von ihm ausgehende Spielart des Protestantismus, eben der Calvinismus, in seiner strengen Beobachtung der Schrift und des ernsthaften Lebens nach ihr, betrachtete sich als das am wenigsten verfälschte Christentum. Vielleicht nicht ganz zu Unrecht. Dabei fragt man sich, wie dies mit der Intoleranz der Calvinisten vereinbar ist, die oft gegen andere Protestanten schärfer kämpften als gegen die Katholiken. So auch in Hamburg nach dem Tod Meurers. Dort beschwor die belfernde calvinistische Geistlichkeit 1693 sogar eine Art Sozialrevolution herauf, die das gedeihliche Leben der Stadt lähmte und 1712 erneut die Dänen unter dem neuen König Friedrich IV. Auf den Plan rief. Mit einer Zahlung von 250.000 Reichstalern wurde der Däne zum Abzug bewogen, und unter Aufsicht kaiserlicher Kommissare wurden durch den Hauptrezess von 1712 Friede und Harmonie zwischen Rat und Bürgern wiederhergestellt, die erstaunlicherweise das ganze folgende Jahrhundert anhielten. Die beiden größeren südwestdeutschen Territorien, Baden und Württemberg, hatten sowohl im Dreißigjährigen Krieg, mit Ausnahme des unberührt gebliebenen Schwarzwaldes, als während der Raubkriege Ludwigs des 14. und dann nochmals im Spanischen Erbfolgekrieg schwer gelitten. Und die Regenten waren in beiden Fällen eher damit beschäftigt, ihre Residenzen mit Prachtbauten auszustatten und im Kleinen sonnenköniglich zu glänzen, als den verödeten, ausgebluteten Ländern aufzuhelfen. Eine Ausnahme bildete Herzog Eberhard III. Von Württemberg, der, nachdem er 1634 vor den Kaiserlichen hatte fliehen müssen, die das Land besetzten und verheerten, 1648 restituiert wurde und bis zu seinem Tod 1674 bemüht war, die Finanzen zu ordnen und den Wohlstand des Landes zu heben. Herzog Eberhard Ludwig, 1677 bis 1733, sein Enkel, setzte diese Bemühungen zunächst fort, unter anderem dadurch, dass er aus dem Dauphiné und aus Piemont geflohene Waldenser aufnahm, um die durch den Krieg entvölkerten Landstriche zu besiedeln. Waldenser sind Anhänger einer streng altchristlich ausgerichteten religiösen Bewegung, die im 12. Jahrhundert in Lyon entstanden war, nach ihrem Gründer Valdes oder Valdus benannt. Sie bemühten sich, ohne mit der Kirche zu brechen, ein Leben nach dem Wortlaut des Evangeliums, namentlich nach den Seligpreisungen, zu führen. Aber die Kirche brach mit ihnen, denn wie immer und noch heute war das genaue Lesen der Bibel suspekt. Das Evangelium ist oft sehr präzis in seinen Aussagen, und wenn das wörtlich genommen wird, bricht das dogmatische Kartenhaus zusammen, das die Theologen in den Jahrhunderten nach Christus errichtet haben. Entgegen dem Gebot, die Feinde zu lieben, verdammten, verfluchten und verfolgten die Päpste, Lucius III. Und Innozenz III., die Waldenser, Sixtus IV. Ließ 1477 einen Kreuzzug gegen sie predigen, und nachdem sich die Waldenser der Reformation angeschlossen hatten, deren Lehre ihnen naturgemäß entgegenkam, wurden die Verfolgungen blutig. Auf Befehl des Papstes wurden 1545 vom piemontesischen Heer, unterstützt von Räuberbanden im pontifikalen Dienst und vazierenden Fanatikern aus Irland, 4000 Waldenser ermordet. 1685 durch ein französisch-päpstliches Heer 3000 dieser Gläubigen qualvoll abgeschlachtet. 10.000 wurden ins Gefängnis geworfen, was sie kaum überlebt haben dürften. Viele Waldenser flohen deshalb, unter anderem nach Württemberg, wo Herzog Eberhard Ludwig sie, wie gesagt, aufnahm. Die in Württemberg vorherrschende pietistische Richtung der Reformation lag zudem den Waldensern nahe. Erst 1848 wurden gegen den Protest Papst Pius IX. Ihnen in Italien Glaubensfreiheit und die vollen bürgerlichen Rechte zugestanden. Und der persönlich streng katholische Kaiser Franz Josef, in Glaubensdingen wohltuend tolerant, schenkte die älteste Kirche von Triest, das seit 1381 habsburgisch war, den Waldensern, deren Pfarrkirche sie heute noch ist. Bald nach dem Ende des Spanischen Erbfolgekrieges ergriffen auch Herzog Eberhard Ludwig die allgemeinen Gebrechen der Barockfürsten, die Bauwut und der Morbus Roisoleius. Am Hof lebte ein Herr aus märkisch-krautjunkerscher Familie, Friedrich Wilhelm von Grävenitz, 1679 bis 1754, der es verstand, sich in das Vertrauen des Herzogs einzuschleichen und bald an dessen Stelle als Premierminister regierte, sich und seine Familie ungeheuer bereicherte, aber ein begabter Verwaltungsfachmann war, der durchaus zum Wohl des Staates die administrativen Strukturen verbesserte, so dass Württemberg fast so etwas wie ein Musterland wurde. Der Einfluss von Grävenitz auf den Herzog verstärkte sich dadurch, dass seine Schwester Wilhelmine die Geliebte des Herzogs wurde, der sie zusammen mit ihrem Bruder vom Kaiser zur Reichsgräfin bzw. zum Reichsgrafen erheben ließ und sie, ein Skandal selbstverständlich, 1707 heiratete, obwohl er schon mit einer badischen Markgräfin verheiratet war. Die Bigamie und überhaupt die Unverfrorenheit der Grävenitz erbosten die Bürger von Stuttgart, die sich erfrechten, dagegen aufzumucken, worauf der Herzog, nunmehr vollkommen in Liebesbanden der Grävenitz, seine Residenz aus Stuttgart in eine eigens mit riesigem Geldaufwand erbaute neue Stadt verlegte, die eigentlich Grävenitzburg heißen hätte müssen, dann aber doch nach dem Herzog Ludwigsburg genannt wurde. Der Kaiser griff ein, die ohne dies nichtige Ehe wurde für ungültig erklärt, die Grävenitz musste vom Hofe, kehrte zum Schein mit einem österreichischen Grafen verheiratet zurück, regierte weiter den Herzog und das Land, bis sie es so bunt trieb, dass der Herzog, wohl auch weil der Schmelz ihrer Jugend dahin war, sie war inzwischen 45, sich 1731 von ihr trennte. 2 Jahre später starb er. Übrig blieben ein Berg von Schulden und bis heute das deutsche Versailles, das großartige Schloss Ludwigsburg. Die badische Markgrafschaft war seit 1535 in 2 Linien geteilt: Baden-Baden und Baden-Durlach. Die Markgrafen von Baden-Baden, dem südlichen Landesteil, blieben nach kurzem Liebäugeln mit der Reformation katholisch. Die von Baden-Durlach wurden evangelisch. Daher kommt es, dass heute noch im badischen Teil Baden-Württembergs der südliche Teil um Freiburg im Wesentlichen katholisch, der nördliche um Karlsruhe und Pforzheim evangelisch ist. Die Stadt Freiburg selbst und das umliegende Gebiet waren nicht badisch, sondern habsburgisch, ein Teil von Vorderösterreich und somit gemäß dem seinerzeitigen Religionsfrieden per se katholisch. Beide Landesteile litten, ebenso wie Württemberg, schwer im Dreißigjährigen Krieg und fast noch ärger unter dem Spanischen Erbfolgekrieg und den Einfällen der Franzosen. Aus der katholischen Linie stammte der wiederholt erwähnte Türken Louis, Markgraf Ludwig Wilhelm, 1655 bis 1707, der kaiserlicher Feldmarschallleutnant war, später Feldzeugmeister und Oberkommandierender der Reichstruppen, ein bewährter, kaisertreuer Haudegen, Sieger von Lippa und Salankämen, dessen Name allein schon den Türken Furcht und Schrecken einjagte. Zeit zum Regieren seines Landes hatte er nur spärlich. Aber seine Frau, Franziska Sibylle, geborene Prinzessin von Sachsen-Lauenburg, führte in seiner Abwesenheit und nach seinem Tod für den unmündigen Erben Ludwig Georg klug, umsichtig und sparsam die Regentschaft, so dass dieser Landesteil sich etwas erholte. Das evangelische Baden-Durlach hatte darunter zu leiden, dass einer von ihnen, Friedrich V., 1622 bis 1659, für den Winterkönig Partei ergriffen hatte und nach der Niederlage von Wimpfen sein Land verlassen musste. Später hatte er dann noch unter den Soldateska Horden Ludwigs des 14. zu leiden. Erst nach dem Frieden von Reichswijk konnte Markgraf Karl III. Wilhelm, 1709 bis 1738, einer der frühesten aufgeklärten Fürsten des Reiches, seinem Land aufzuhelfen beginnen. Karl Wilhelm, über die Bürger von Durlach erzürnt, nicht wegen eines Skandals wie in Württemberg, sondern aus allgemeinem fürstlichen Unmut, verlegte seine Residenz in den nahegelegenen Hartwald, weil er die originelle Einsamkeit suchte. Vielleicht waren ihm die Durlacher einfach zu laut. Er erbaute ein Jagdschloss, gemessen an anderen Schlössern, die in jener Zeit entstanden, von bescheidenem Ausmaß. Es war eigentlich nur ein achteckiger Turm, zu dem er am 17. Juni 1715 zu dero künftiger Ruhe und Gemütsergötzung den Grundstein legte. Wichtiger war, dass nach Plänen, zu denen der Markgraf von holländischen Siedlungen angeregt worden war und die er wirklich mit eigener Hand entwarf, eine symmetrische Straßengliederung für die künftige Stadt entstand. 32 Straßen, strahlenartig vom Favoritebau, jenem Turm mit den Anbauten ausgehend, Sinnbild der fürstlichen Gnadensonne, wie Herbert Brunner schreibt. Zwar verdankt also Karls Ruhe seine Entstehung fürstlicher Laune, nicht jedoch despotischer Willkür, denn kein Badener wurde dorthin zwangsverpflanzt, es erging lediglich eine freundliche Aufforderung zur Ansiedlung, versüßt durch die Aussicht auf Steuervorteile und sonstige Vergünstigungen. Tatsächlich kamen sehr rasch an die 2000 Siedler, die in kleinen, aber bequemen, der fürstlichen Vorschrift nach ausschließlich aus Holz errichteten Häusern in der Gnadensonne lebten. 1718 verlegte Karl Wilhelm den Regierungssitz offiziell nach Karlsruhe und von hier aus reorganisierte sein Ministerium die Verwaltung und den Beamtenapparat. Darauf aufbauend machte Karl Wilhelms Nachfolger Karl IV. Friedrich, einer der klügsten und aufgeklärtesten Fürsten seiner Zeit, sein Land zu einem modernen, liberalen Gemeinwesen, und zwar das ganze Baden, denn er erbte nach dem Aussterben der Baden-Badener Linie auch die südliche Hälfte, ohne die dort herrschende katholische Konfession zu stören, Zeichen seiner Liberalität. Die Begeisterung des haushälterischen Markgrafen für Musik und für die Oper zeitigte zukunftsweisende Aufführungspraktiken. Statt der teuren aus Italien zu importierenden Kastraten, die Gesangsstars der Zeit, ließ der Fürst hübsche und begabte weibliche Landeskinder singen, für die er überhaupt eine große Vorliebe hegte und von denen er sich einen Harem, wie er es nannte, hielt. Eine Zeit lang wirkte der bedeutende Komponist Johann Melchior Molter, 1696 bis 1765 am Badischen Hof, der erste, der die neuartige Klarinette ernsthaft verwendete. Karl Wilhelm finanzierte ihm sogar einen zweijährigen Studienaufenthalt in Italien. Eine musikalische Lokalgröße war der Hofmusiker, Kammerdiener und fürstliche Beamte M. Johann Baptist Matthäus Trost, der unter anderem eine Oper in zwei Teilen schrieb, »Die bestürzte Königin in Schottland, Maria Stuart« und »Die enthauptete Königin in Schottland, Maria Stuart«, 1716. Im Libretto seiner anderen Oper, Ademarus, vermerkte er, dass er, der Elemosenario und Bibliothecario, dies bei erübrigten Nebenstunden von neuem musikalisch komponiert habe. Es ist vielleicht erlaubt zu bemerken, dass der Erzähler dieser Geschichte, als er diese Bemerkung des Herrn Elemosenario und Bibliothecario Trost las, sich daran erinnerte, dass auch er viele Arbeiten bei erübrigten Nebenstunden geschrieben hat. Und doch hofft, dass es ihm nicht so geht wie Trost, dessen Werke bis auf die letzte Note verloren gegangen sind. Nur die Texte, wohl nicht von ihm, sind erhalten. Und nicht einmal, was das M vor seinen anderen Vornamen bedeutet, weiß man. Aber immerhin, immer ragt der gute Trost, den Gott selig haben möge, aus der riesigen Masse der unbekannt gewordenen, vergessenen und doch einmal gelebt, geliebt, gelitten, meist gelitten habenden Seelen, ein ganz klein wenig in die Erinnerung der Menschheit heraus. Fürstentümer wie Hessen, das Kurfürstentum Pfalz, dessen offizieller Titel Pfalzgrafschaft bei Rhein lautete, Nassau, die Länder der sachsen-ernestinischen Linie und der anderen thüringischen Fürsten und so fort, ganz zu schweigen von kleinen und kleinsten Graf und Herrschaften, die oft durch Erbteilungen zu lächerlichen Gebieten aufgesplittert wurden, waren im großen politischen Konzert meist ohne Bedeutung, schlossen sich jeweils mehr oder weniger der einen oder anderen Partei an, und ihre Potentaten werkelten so vor sich hin. Mancher, etwa Landgraf Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt, 1678 bis 1738, ahmte soweit möglich das Beispiel der großen Herren in Bauwut und Schuldenmachen nach. Die Grenzen der weltlichen Gewalt der geistlichen Fürsten, das kann in diesem Zusammenhang nebenbei bemerkt werden, stimmten mit den Diözesangrenzen nicht überein. Die Diözese Regensburg etwa war weit größer als das gleichnamige Fürstbistum, das andererseits ausgedehnte Ländereien in Tirol sein eigen nannte, die wiederum geistlich zur Diözese Brixen gehörten. Doch selbst die erheblich ausgedehnteren geistlichen Fürstentümer machten kaum eigene Politik. Das Kurfürstentum Köln etwa fuhr immer im Fahrwasser der kurbayerischen Politik, denn von 1583 bis 1761 war stets ein nachgeborener bayerischer Prinz dort Erzbischof und Kurfürst. Sehr wohl allerdings verfolgte das Fürsterzbistum Salzburg während des Dreißigjährigen Krieges und auch danach eine eigene Politik, nämlich die, sich aus Koalitionen und Streitereien herauszuhalten. Dadurch wurde es eines der reichsten und sichersten Fürstentümer, zur Sparkasse aller anderen und fast so etwas wie im 20. Jahrhundert die Schweiz. Die Schweizerische Eidgenossenschaft ging seit 1648 eigene Wege, zählte seither nicht mehr zum Reich, muss aber, als zum größeren Teil deutschsprachig, in einer Erzählung der deutschen Geschichte erwähnt werden. Bei im Großen und Ganzen friedlichen Verhältnissen nach außen und mit Ausnahme Graubündens, das durch spanischen Durchzug und heftige Parteikämpfe in Mitleidenschaft gezogen wurde, vom Dreißigjährigen Krieg unberührt, war das Land schon vor 1648 beginnend von Auseinandersetzungen zwischen den katholisch gebliebenen und den protestantisch gewordenen Kantonen und Städten zerrissen. Diese Religionskriege wurden mit unverständlicher Erbitterung geführt, wobei keine Seite der anderen an Borniertheit und Brutalität etwas nachgab. Es kam zu 4 Religionskriegen, die noch dazu eine soziale Komponente erhielten, denn es hatte sich in den Städten ein Patriziat gebildet, das sich zwar bürgerlich-republikanisch gab, aber eine aristokratische Herrschaft über das bäuerliche Umland ausübte. Diese selbstherrlichen Patrizier vergaßen, dass es eben diese niederen Schichten, die Bauern waren, die die Eidgenossenschaft geschlossen und getragen und ihr die Freiheit verschafft hatten. In den Bauernkriegen von 1553 und 1556 siegten die Bauern. Im Zwölferkrieg hingegen, der 1712 mit der Niederlage der Berner und der katholischen Orte, unter anderem St. Gallen, endete, ging das innenpolitische Übergewicht auf die Protestanten und das Patriziat über. Im Lauf des 18. Jahrhunderts entschärfte sich dann der religiöse Gegensatz, weil die Schweizer erkannten, dass religiöse Toleranz für Handel und Wirtschaft günstiger ist. Nicht nur in der Schweiz flacht der Glaubenseifer ab, wenn es an den Geldbeutel geht. Dagegen nahm der fast despotische Druck der patrizischen Städte auf die Landbevölkerung zu. Feudallasten und sogar Leibeigenschaft drückten die unteren Stände. Goethes idyllische Schilderung der Schweizer heimarbeitenden Weber im Wilhelm Meister ist die schiere Geschichtskletterung. Doch Wirtschaft, Handel und Industrie blühten auf. Damals begann die Schweiz, das Zentrum der Uhrenherstellung zu werden, auch der Textilfabrikation, der bis heute ungebrochene Inbegriff der zwar stark biederen, aber zuverlässigen Qualität. Ein bedeutender Teil des Reiches waren selbstverständlich die habsburgischen Länder. Österreich ob und Österreich unter der Enns, wie Ober- und Niederösterreich bis 1918 offiziell hießen, Innerösterreich, nämlich die Steiermark, Kärnten und die Gebiete südlich davon, die Windische Mark, Krain und das Küstenland mit dem von Habsburg stark geförderten einzigen Seehafen Österreichs, Triest, und schließlich das etwas abseits gelegene und eigenwillige Tirol und noch weiter westlich die Vorlande um Freiburg im Breisgau und im Elsass, dazu das Königreich Böhmen mit den angrenzenden, noch habsburgischen, schlesischen Herzogtümern. Nicht zum Reich gehörte das Königreich Ungarn, genauer gesagt die Länder der Heiligen Stephanskrone, zu denen außerdem die Slowakei oder Oberungarn, Siebenbürgen, Slawonien und Kroatien zählten. Seit den Rückeroberungen und der Befreiung von der Türkenherrschaft machte dieses Ungarn gut die Hälfte der habsburgischen Länder aus und zog dementsprechend mehr politische Aufmerksamkeit seitens des Kaisers auf sich. Mehr Aufmerksamkeit manchmal als die Kaiser, Leopold I., Joseph I. und Karl VI., dem Reich und ihren Erblanden zuwandten. Das hing auch damit zusammen, dass die Türkengefahr noch immer nicht gebannt war und dass durch die Folgen des spanischen Erbfolgekrieges die Interessen Habsburgs im Westen geschrumpft waren. Die neuen italienischen Besitzungen, Neapel, Mailand, das gegen Sardinien getauschte Sizilien und so weiter, waren finanziell gesehen kaum ein Gewinn. Der Verwaltungsaufwand, der mühsame Versuch, die Korruption unter der spanischen Herrschaft dort auszubügeln, verschlang die Einnahmen. Das Gleiche galt für die nun ehemals spanischen Niederlande. In den eigentlichen, zum Reich gehörigen Kernlanden ereignete sich in der Zeit wenig. Die Wirtschaft stagnierte, die für einige historische Momente vielversprechenden merkantilistischen Ansätze versickerten in Schlamperei und Gewurstel. Karl VI. Und seine Minister waren nicht in der Lage und nicht willens, sich an Haushaltspläne zu halten. Einige wirtschaftliche Errungenschaften waren dennoch zu verzeichnen. So wurde die vorher sozusagen in venezianischem Besitz befindliche Adria für frei erklärt, was im Zusammenhang mit der Aufwertung Triests stand, dessen infrastrukturelle Verbindung mit Wien verbessert wurde. Ein günstiger Handelsvertrag wurde mit der Türkei abgeschlossen. Dennoch waren die inneren Zustände der Erblande desolat, die Verwaltungsstrukturen verworren, außerhalb Wiens, mit Ausnahme allenfalls von Graz, alles tiefste, um nicht zu sagen finsterste Provinz. Die Steuereinnahmen waren so gering, dass an eine Tilgung der Staatsschulden nicht zu denken war. Das Heer wurde nach dem Tod des Prinzen Eugen vernachlässigt, die Ausrüstung veraltete, die Festungen verfielen. Es rächte sich, dass die nahezu einzige politische Aktivität Kaiser Karls VI. Darauf gerichtet war, die Erbfolge seiner Tochter Maria Theresia zu sichern, die pragmatische Sanktion anerkannt zu bekommen. Dem opferte er Kraft und Geld. Die Vertreibung der Protestanten schwächte namentlich in der Steiermark das wirtschaftliche Leben. Dazu kam, dass die originären Geldquellen, nämlich die ehemals ergiebigen Silber und Kupfer und die ohnehin bescheidenen Goldvorkommen, erschöpft waren. Die Bergwerke, etwa in Schwarz und Kitzbühel, stillgelegt werden mussten, einzig der Salzbergbau florierte und brachte einigen Gewinn. Tirol, die gefürstete Grafschaft, nahm innerhalb der Erblande eine gewisse Sonderstellung ein, schon weil die geografische Verbindung zu den innerösterreichischen Kernlanden dürftig war, das Fürstbistum Salzburg als Keil dazwischen lag. Eine 1704 erschienene Landesbeschreibung nennt Tirol die von der Natur wohlverschanzte und fast unüberwindliche, sehr mächtige Grafschaft. Es imponierte offenbar allgemein, dass die Tiroler, hartschädlich seit Urzeiten, aus eigenen Kräften, kaum unterstützt von kaiserlichen Truppen, den Einfall sowohl des bayerischen Kurfürsten von Norden her als des französischen Heeres unter Vendôme von Süden her zurückschlugen. Dies bewirkte, dass die Regierung in Wien und der Kaiser, den die Tiroler mehr oder weniger immer im Wesentlichen als gefürsteten Grafen von Tirol betrachteten, dem Land und den Ständen mehr Freiheiten zubilligten als den anderen Erbländern. Mag die Wehrhaftigkeit der Tiroler Bauern und jener in der Schweiz, wie erwähnt, auch von den topografischen Gegebenheiten ihrer gebirgigen Heimat begünstigt worden sein, so darf hier ein anderer wesentlicher Gesichtspunkt nicht außer Acht gelassen werden. Während die Landbevölkerung damals fast überall in Europa leibeigen, Eigentum weltlicher oder geistlicher Grundherren war, galt das nicht in Tirol und nicht in der Schweiz, sowie, der Vollständigkeit halber, nicht in einigen Landstrichen Westfalens. Die Tiroler und die Schweizer Bauern zinsten zwar oft einem meist geistlichen Herrn, regelmäßig einem Kloster und genossen im Gegenzug dessen Schutz, sie waren aber freie Bauern, freie Eigentümer ihres Besitzes. Entschlossen sie sich, diesen gegen irgendeinen Eindringling mit der Waffe in der Hand zu verteidigen oder sich sonst gegen eine ihnen unzumutbar scheinende Bevormundung zur Wehr zu setzen, dann geschah das aus freier Entscheidung, hochmotiviert und mit entsprechend guter Aussicht auf Erfolg. 1703 vertrieben die Tiroler Bauern nicht nur die Bayern und die Franzosen, die Tiroler Landmiliz drang sogar nach Oberbayern vor, schlug bei Ettal eine bayerische Landmiliz und plünderte namentlich die Klöster, erbeutete 6000 Stück Vieh und nahm aus den Häusern die Möbel mit, woran in Tirol offenbar Bedarf bestand. Das Geistesleben stagnierte, mit Ausnahme der Musik in den Zentren, eigentlich aber nur in Wien und in Prag, und der Architektur von Repräsentationsbauten und Kirchen. Auf die Bedeutung des Jesuitenordens, in dessen Hände Habsburg fast zur Gänze das Erziehungs- und Bildungssystem legte, wurde schon hingewiesen. Diese Vorzugsstellung führte nicht selten zu scharfen Kontroversen mit den alteingesessenen Orden, den Benediktinern etwa, die jahrhundertelang segensreiche Kulturarbeit in vielerlei Hinsicht und mit offenem Geist geleistet hatten und sich nun zurückgesetzt fühlten. Nicht alle Bildungsarbeit der Jesuiten war engstirnig und verdummend. Was dogmatisch unbedenklich war oder schien, wurde freimütig gelehrt. und in manchen naturwissenschaftlichen Fächern nahmen die Jesuiten keinen Anstoß, neue Lehren zu vertreten und zu unterrichten. Doch in allem, was ins Weltanschauliche hinüberschillerte, und davon waren sämtliche geisteswissenschaftlichen Fächer betroffen, duldete man keinerlei Abweichung vom Katechismus, wohlwissend, und die Jesuiten waren ja nicht dumm, im Gegenteil, dass es letzten Endes diese Abweichungen waren, der Zweifel also, der die Kirche von innen ausgehöhlt hatte. So klug aber, zu erkennen, dass es gerade und nur der Zweifel ist, die Störung, die eine Bewegung bewirkt, waren die Jesuiten nicht. Oder sie waren zu zynisch, wussten es doch und behielten es für sich. Der Erfolg jedenfalls war, dass bis ins 19. Jahrhundert hinein so gut wie kein bedeutender Denker, Schriftsteller oder Historiker zu verzeichnen ist, der aus den habsburgischen Erblanden hervorgegangen wäre. Selbst hohe Staatsdiener holte Kaiser Karl VI. Aus den Reihen auswärtiger Protestanten, wie den Diplomaten Seckendorf und den Kanzler Graf Seilern. In Tirol war es gegen Ende des 17. Jahrhunderts so weit, dass fast mehr Mönche und Nonnen dort lebten als Laien. Das bedrohte bereits die Lebensfähigkeit des Landes. Gibt es einen geheimen Zusammenhang zwischen dem Hang zur Klösterlichkeit und Gebirge, siehe Tibet, zu dessen Bergen selbst heutige Tiroler, ohne Mönche zu sein, eine heftige Anziehungskraft verspüren? Der alles andere als kirchenfeindliche Kaiser Leopold I. erließ deshalb 1679 eine Generalpragmatik, die den Übergang weltlichen Grundbesitzes in kirchlichen eindämmte und die Zahl der Mönche und Nonnen beschränkte. Das heißt, dass die Orden nur mit landesfürstlicher Genehmigung neue Mitglieder aufnehmen durften. Offenbar war selbst der fromme Kaiser der Überzeugung, dass in Tirol schon genug Leute beteten und ein paar auch arbeiten sollten. Ein so außerordentlicher Zustrom zu geistlichen Berufen lässt sich aus dem sozialen Umfeld der Zeit erklären. Im Gegensatz zu den Städten und stadtnahen Gegenden waren in ländlichen Gebieten und besonders in Tirol mit seiner kleinbäuerlichen Struktur die Berufsaussichten jüngerer Söhne, die nicht den Hof oder das Gewerbe des Vaters erben durften, sehr schlecht. Töchter, die keinen Ehemann fanden oder für die keiner gefunden wurde, waren sozial hilflos. Solchen Söhnen und Töchtern blieb nur das Leben als Knecht oder Magd, elend und verachtet, ohne Aussicht auf Heirat, im schlimmsten Fall ein Abstieg ins Asoziale, wenn nicht gar ins Kriminelle. Den einzigen Ausweg bot der geistliche Stand, da ein anderer Bildungsweg aus finanziellen Gründen fast immer ausgeschlossen war. Das garantierte eine ausreichende, wiewohl oft karge Versorgung, dazu ein gewisses Ansehen, das allerdings aus nicht unverständlichen Gründen schwand, wenn allzu viele geistliche Mitesser aufschienen. Die Zahl der so versorgten Bevölkerungsteile lastete nämlich wiederum, die Kehrseite der Medaille, auf dem Bruttosozialprodukt, denn irgendjemand musste ja dafür aufkommen. Dass eine wahre Berufung zum geistlichen Stand bei diesen Notversorgten kaum die Regel war, lässt sich denken. Ähnliches galt für jene nachgeborenen Söhne regierender oder anderer hochadliger Häuser, die mit hohen kirchlichen Ämtern versorgt wurden. Berufung zum geistlichen Amt wird auch hier die Ausnahme gewesen sein. Das wahre geistliche religiöse Leben dürfte durch diese soziale Entwicklung kaum gewonnen haben. Die heidnisch-abergläubische Grundhaltung der meisten Tiroler bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, nur versehen mit einem katholischen Deckmäntelchen, ist wohl darauf zurückzuführen. Das Königreich Böhmen hatte im Dreißigjährigen Krieg mehr als manch andere Landschaft des Reiches gelitten. Die Bevölkerung war stärker zurückgegangen als anderswo. Wozu noch kam, dass durch die Restituierung der habsburgischen Herrschaft nach dem Westfälischen Frieden die Gegenreformation in dem weitgehend evangelisch gewordenen Land vorangetrieben wurde, so dass von den wenigen Einwohnern ein großer Teil das Land verließ, um nicht katholisch werden zu müssen. Dieser Aderlass betraf im Übrigen sogar die höheren Stände. Viele Adlige, die Führungsschicht damals, verließen ebenfalls das Land. Die habsburgische Regierung bemühte sich, dies durch Ansiedlung deutscher Siedler auszugleichen, versuchte, anders als in den anderen Erbländern, deren Agrarstruktur nicht angetastet wurde, eine, wenngleich bescheidene, Industrie heimisch zu machen. Sowohl die dann im 19. Jahrhundert sich entwickelnde Schwerindustrie in Böhmen ging darauf zurück, als auch die Mitte jenes Jahrhunderts beginnenden Schwierigkeiten zwischen den deutschen und den tschechischen Bevölkerungsteilen. Alles in allem ist festzustellen, dass die habsburgischen Erblande, soweit sie zum Reich gehörten, kaum eine eigene Geschichte hatten, sondern von der sozusagen kaiserlichen Geschichte überwölbt waren. Drittes Kapitel. Wollte man in einer deutschen Geschichte nur die Friedenszeiten darstellen, käme man über ein paar Seiten nicht hinaus, was für die Geschichte fast aller Völker gilt. Und oft war es mit einem Krieg nicht genug, so zu Zeiten des Spanischen Erbfolgekrieges, als, möchte man den Eindruck haben, einige Mächte, die nicht an diesem fröhlichen Staatsmorden teilnehmen durften, an anderer Stelle ihre Kriegsbelustigung suchten. Der sogenannte Zweite Nordische Krieg, der alles in allem 21 Jahre dauerte, nämlich von 1700 bis 1721, wurde von drei Potentaten buchstäblich vom Zaun gebrochen. Von König Friedrich IV. Von Dänemark, von Zar Peter dem Großen, wie ihn die Russen nennen, und von August II., König von Polen und Kurfürst von Sachsen. Die drei schlossen ein Bündnis, das sich gegen den eben an die Macht gekommenen König Karl XII. Von Schweden richtete, der ein halbes Kind, 15 Jahre alt bei Regierungsantritt, ihnen unschwer zu überwinden schien. Es ist dabei zu vermerken, dass der junge König keiner der drei Mächte gegenüber irgendeinen feindlichen Zug oder kriegerische Absicht gezeigt hatte. Friedrich, Peter und August, die drei gekrönten Ganoven, witterten leichte Beute. Der Däne wollte das, unstreitig allerdings von dänischstämmiger und dänisch sprechender Bevölkerung bewohnte Südschweden wiederhaben, die Provinzen Halland und Schonen, die König Friedrich III. 1660 an Schweden verloren hatte, und außerdem Schleswig-Holstein, ein Herzogtum, Teil des Reiches, in dem Karls XII. Schwager regierte. Der Russe schielte auf die eigentlich finnischen Teile des schwedischen Königreichs um den finnischen Meerbusen, wo er seine neue Hauptstadt mit Zugang zum Meer gründen wollte. Und der Sachse endlich wünschte sich innig die baltischen Länder Livland und Estland als neue, schöne Jagdgründe. Sie verbrannten sich sauber die Finger, hatten den jungen Karl, einen Heißsporn, gründlich unterschätzt. Der hatte sich sehr schlau Rückendeckung bei den Engländern und den Niederländern verschafft. Vor allem Letztere hatten Interesse daran, dass an der Ostsee, ihrer Wiege aller Kommerzien, kein Ungleichgewicht entstand. Während ein sächsisches Heer in Livland und ein russisches in Ingermannland, das ist derjenige Landesteil um die Njewa-Mündung, wo später St. Petersburg erbaut wurde, einfiel, marschierte gegen Schleswig-Holstein ein dänisches Heer. Karl zwang die Dänen durch einen blitzartigen Überfall auf Kopenhagen zur Rückkehr und ihren König zum Frieden. Friedrich IV. Schied also schon 1700 aus der Koalition aus und gab vorerst Ruhe. Ebenso blitzschnell warf Karl seine Truppen herum, tauchte früher, als die Gegner es vermutet hatten, in Livland auf, schlug am 30. November 1700 mit einem kleinen Heer die zahlenmäßig sechsmal überlegenen Russen bei Narva, die Sachsen und Polen bei Kliszow 1702 und Pultusk 1703, besetzte Polen, vertrieb die Sachsen, zwang den Sejm, August den Starken abzusetzen und seinen Günstling, Stanislaus Leszczynski, zum König zu wählen. Der Sejm kuschte und folgte. Nun fiel Karl in Sachsen ein, verheerte das Land, der Kaiser und das Reich mussten tatenlos zusehen, man war ja mit dem Spanischen Erbfolgekrieg beschäftigt, und zwang August, den nunmehr politisch nicht mehr ganz so starken, im Frieden von Altranstädt am 24. August 1706 förmlich auf die Krone Polens zu verzichten und hinfort Ruhe zu geben. Das folgende Schicksal Karls, das hier nur kurz skizziert werden soll, hat lediglich in den letzten Auswirkungen mit der deutschen Geschichte zu tun. Nachdem er den Rücken frei hatte, wandte er sich nun gegen Russland. Peter der Große hatte inzwischen St. Petersburg gegründet. Seine Armeen hatten die schwedischen Ostseeprovinzen besetzt. Wiederum in einem Blitzkrieg warf Karl die Russen hinaus, dann aber ergriff ihn der galoppierende Größenwahn. Er wollte ganz Russland erobern, drang bis in die Ukraine vor, und zwar auf Anstiftung des Kosakenhetmans Mazepa, der dem König alle möglichen hochtrabenden Versprechungen machte, die er alle nicht einhalten konnte. Peter der Große verfolgte die Taktik, die 100 Jahre später ein anderer Zar gegen Napoleon und knapp 150 Jahre danach Stalin gegenüber Hitler anwandte, den Feind ins unermesslich weite Land und sich totlaufen lassen. Die von ihrem Nachschub und einem anderen weit abgeschnittenen Schweden, ermattet von den langen Märschen, Mangel an Verpflegung und Munition leidend, zermürbt durch kleine, sticheleiartige Angriffe der Russen, wurden am 8. Juli 1709 bei Poltawa gänzlich geschlagen. Karl entfloh, verwundet, zum türkischen Sultan, der ihm, Feind Russlands wie er, Exil gewährte. 1714 kehrte Karl nach Stralsund, das ja noch schwedisch war, zurück, riskierte die große Lippe, wodurch er das ihm bis dahin freundlich gesinnte England vergrätzte, fasste dann den Plan, Norwegen zu erobern, und fiel 1718 bei der Belagerung der Grenzfestung Friedrichstadt, wo er im Laufgraben vor der Festung erschossen wurde. Schon 1709, nach der Katastrophe von Poltawa, ging für Schweden alles verloren, was Karl zeitweilig so erfolgreich verteidigt hatte. In den Friedensschlüssen von Stockholm 1719 und 1720 wurde bestätigt, der Kurfürst von Hannover und König von England erhielt die bisherigen schwedischen Exklaven Bremen und Werden. Preußen, Vorpommern, August der Starke wurde wieder König von Polen, Leszczynski behielt nur den Titel, und Russland steckte die Ostseeprovinzen und halb Finnland ein und bereitete sich darauf vor, eine Weltmacht zu werden. Die schwedische Weltsekunde war vorbei. Eine Nachbemerkung. Als Karl 1706 in Sachsen eingefallen war und die Lausitz besetzt hielt, erreichte ihn ein Hilferuf schlesischer Protestanten, die als habsburgische Untertanen von der Gegenreformation bedrückt waren. Karl spielte sich, wie knapp 100 Jahre zuvor sein Urgroßonkel Gustav Adolf, zum Schützer der deutschen Protestanten auf und verlangte vom Kaiser die Rückgabe von 125 von den Katholiken konfiszierten Kirchen und den Bau von 5 neuen. Dem Kaiser, im spanischen Erbfolgekrieg stehend, waren die Hände gebunden, und er musste zähneknirschend nachgeben. Ob dies wirklich ein fromm religiöser Zug Karls war oder nur ein Hieb, um den Kaiser zu ärgern, sei dahingestellt. Gleichzeitig übrigens setzte der so gut katholische und jeden Tag in der Messe ergriffen schluchzende Katholik Ludwig XIV. Alles daran, den stark protestantischen Papistenfeind Karl in sein Lager zu ziehen. Und wenig später versuchte der Christ Karl, den mohammedanischen Sultan, diesen christenfressenden Berserker, zu einem Kriegszug gegen den christlichen Zaren Russlands zu bewegen. So viel zur religiösen Charakterstruktur der Potentaten. Und eine eher komische Episode, ohne welthistorische Folgen, sei nicht unerwähnt gelassen. Als Karl 1701 so überraschend in Livland erschienen war und sich alle Städte dort kampflos ergeben hatten, erschrak der starke August so tief, dass er seine schöne Aurora von Königsmark zum schwedischen König schickte, mit dem Auftrag, diesen bezirzend zum Rückzug zu bewegen oder dazu erst einmal die Russen heimzusuchen. Aurora sollte Karl in einem Hohlweg auflauern. Das tat sie. Und als der König geritten kam, trat sie ihm entgegen, warf den Mantel ab und gab splitternackt ihre ganze Schönheit preis. Aber Karl, der wie es scheint für weibliche Reize nicht empfänglich war, zog nur den Hut, wendete sein Pferd und ritt davon. Doch was heißt eine Episode ohne welthistorische Folgen? Was wäre gewesen, was wäre anders verlaufen, wenn Karl der schönen Königsmark verfallen wäre? Auch was nicht stattgefunden hat, ändert den Lauf der Geschichte, eben weil es nicht stattgefunden hat. Karl, unempfindlich also gegen weibliche Reize, war nicht verheiratet, hinterließ keine Leibeserben. Die Stände Schwedens wählten nach einigen Intrigen um die Thronfolge die jüngere Schwester Karls, Ulrike Eleonore, zum König von Schweden, die, eigentlich der, jedoch schon 1720 auf die Krone zugunsten ihres Mannes verzichtete. Das war der Landgraf Friedrich von Hessen-Kassel, womit also ein weiterer Reichsfürst zum König aufstieg, allerdings ohne dass es ihm gelang, eine Dynastie zu gründen. Er war ein fauler Sack, der unfähigste König auf Schwedens Thron und offenbar selbst zum Kinderzeugen zu träge. Der Soldatenkönig war darauf bedacht, sein Land aus dem Nordischen Krieg herauszuhalten. Er hatte kein Interesse daran, seine schön ziselierte Armee, oder besser gesagt die ihm ziseliert werden begriffene Armee, aufs Spiel zu setzen. Er ließ lediglich 1713 mit Zustimmung Russlands das seit 1648 schwedische Vorpommern besetzen, zahlte an Russland 400.000 Taler Unterstützungsgelder. Eine Beteiligung am Krieg hätte weit mehr gekostet. Als 1715 Karl aus der Türkei zurückgekehrt war und von Stettin aus Brandenburg bedrohte, erklärte ihm Friedrich Wilhelm den Krieg und der alte Dessauer vertrieb die Schweden aus Stralsund. Im Frieden von Stockholm verblieb Vorpommern bei Brandenburg-Preußen. Eine willkommene und günstige territoriale Abrundung. Die 27 Jahre der Regierung des Soldatenkönigs waren Jahre der innigen politischen Freundschaft zwischen Habsburg und Hohenzollern. Friedrich Wilhelm verstand sich, auch darin ein Erbe seines Großvaters, als entschieden deutscher Fürst, konnte die Franzosen nicht ausstehen und stand Zeit seines Lebens treu zum Kaiser. Das war nicht zuletzt auf den sehr geschickten österreichischen Gesandten Seckendorf zurückzuführen, der es verstand, mit dem König im Tabakskollegium zu pokulieren. Seckendorf bestach außerdem einen der engsten Vertrauten des Königs und ständiges Mitglied des Tabakskollegiums, den Generalfeldmarschall und gleichzeitig Generalkommissar, nach heutigem Begriff Finanzminister, Friedrich Wilhelm von Grumbko, der den König in seiner kaiser- und österreichfreundlichen Haltung bestärkte und überhaupt trotz aller Bestechlichkeit verdienstvoll mäßigenden Einfluss auf ihn ausübte, etwa in der später zu behandelnden Affäre mit dem Kronprinzen, der in vielem das Gegenteil seines Vaters war und dessen Charakterstruktur vielleicht aus seiner Opposition gegen die Kaisertreue, die Franzosen und die Bildungsfeindlichkeit des Vaters zu erklären ist. Friedrich Heinrich Freiherr von Seckendorf, ein geborener Franke und Protestant, war kaiserlicher Generalfeldmarschall, ehe er 1726 österreichischer Gesandter am preußischen Hof und dort für Habsburg segensreich tätig wurde, nicht zuletzt durch den ihm zu verdankenden Vertrag von Wusterhausen 1726, von dem noch die Rede sein muss. Seckendorf erntete den sprichwörtlichen Dank des Hauses Habsburg. Im nächsten Türkenkrieg 1737 bis 39 erhielt er den Oberbefehl. Er litt nicht etwa Niederlagen, konnte nur keine schnellen Erfolge vorweisen und wurde daraufhin abserviert. Er starb als Diplomat in wittelsbachischen Diensten. Viertes Kapitel. Im Spanischen Erbfolgekrieg hatte der allerchristlichste König, also Ludwig XIV., versucht, die Türken gegen das Reich und Habsburg aufzuwiegeln und eine zweite Front im Rücken seines Gegners aufzurichten, was vermutlich für den Kaiser verheerend gewesen wäre. Zum Glück für Kaiser und Reich waren die Türken dazu nicht in der Lage, denn sie hatten immer noch nicht die verheerenden Folgen ihrer Niederlage vor Wien und der folgenden Kriege überwunden. Sie eröffneten nur einen das Reich nicht tangierenden Nebenkriegsschauplatz, nämlich in dem damals venezianischen Morea, das heißt auf dem Peloponnes. Dieser Krieg war für die Türken insofern ungefährlich, als die politische Glanzzeit und Macht der Serenissima bei seltsam gleichzeitiger kultureller Hochblüte, dem letzten Aufleuchten dieser herrlichen Stadt, nicht nur im Sinken begriffen, sondern eigentlich bereits gesunken waren. Die Verlagerung der Handelswege aus dem Mittelmeer in den Atlantik, die Entdeckung der neuen Kontinente und neuer Seewege hatten der Wirtschafts- und Finanzkraft Venedigs das Rückgrat gebrochen. Ein Hilferuf an den Kaiser, unterstützt vom Papst, der mit Recht das Übergreifen der Türken auf seine weltliche Macht in Italien fürchtete, wohin sie schon immer ihr gieriges Auge gerichtet hatten, veranlasste Karl den VI., dem Sultan den Krieg zu erklären und wiederum in den türkischen Balkan einzumarschieren. Dieser Feldzug, der von 1715 bis 1718 dauerte, wurde der große, ja grandiose Triumphzug des Prinzen Eugen. Er rückte mit nur 60.000 Mann österreichischer und bayerischer Truppen, es war die erwähnte kurze Zeit habsburgisch-wittelsbachischer Freundschaft, unterstützt von einem Korps, das Freund Friedrich Wilhelm geschickt hatte, gegen das 150.000 Mann starke Heer des Großveziers Damat Ali Pascha, eines besonders üblen und grausamen Christenfressers. Bei Peter Wardein, auf habsburgisch-ungarischem Gebiet, einem Ort nördlich von Belgrad an der Donau, bis wohin die Türken vorgedrungen waren, schlug Prinz Eugen sie am 5. August 1716 vernichtend. Damat Ali Pascha fiel, die Türken flohen und gleich darauf wurde wieder einmal Belgrad belagert, in dem sich 30.000 Türken verschanzt hatten. Es war tatsächlich eine strategisch geschickt über die Save geschlagene Brücke, die Prinz Eugen in Vorteil setzte, und das berühmte nach dieser Schlacht in Umlauf gekommene Lied vom Prinzen Eugen, dem edlen Ritter, der ließ schlagen eine Brücken, darauf kommt hinüberrucken mit der Armee wohl für die Stadt, hatte recht. Allerdings wurden die Belagerer dann noch selbst zu Belagerten, denn ein übermächtiges, wenn auch nur zahlenmäßig, nicht in Ausrüstung und Disziplin überlegenes türkisches Heer schloss den Kreis der Belagerer ein und drohte das kaiserliche Heer zwischen zwei Fronten zu erdrücken. Aber in einem kühn geführten Befreiungsschlag vernichtete Prinz Eugen am 16. August 1717 das türkische Entsatzheer, worauf die Festung Belgrad kapitulierte. Nicht unerwähnt bleiben soll bei diesen Ereignissen der Anteil eines der Unterfeldherren des Prinzen Eugen, nämlich des Ferdinand Alexander Marquis de Maffei, 1662 bis 1730, ein in Bayern naturalisierter Veroneser, der als Feldmarschallleutnant das bayerische Kontingent kommandierte. Dem Namen nach tat das allerdings der bayerische Kurprinz Karl Albrecht, der spätere Kaiser Karl VII. Prinz Eugen und der Kaiser anerkannten die Verdienste dieses bayerischen Prinzen Eugen. Nach dem Fall von Belgrad fielen wie Dominosteine die anderen türkischen Festungen bis weit nach Serbien hinein, und der Sultan musste sich am 21. Juli 1718 zum Frieden von Passarowitz bequemen, in dem das sogenannte Banat, die kleine Walachei und die nördlichen Teile Serbiens mit Belgrad und Bosniens von der türkischen Despotie befreit und dem habsburgischen Länderkonglomerat, nicht aber dem Königreich Ungarn, angegliedert wurden. Nicht zu verachten war auch die überreiche Beute, die nach den türkischen Niederlagen gemacht wurde. Mit diesen Erwerbungen und denen nach den Friedensschlüssen von Utrecht und Rastatt, nämlich den ehemals spanischen Niederlanden, Mailand, Neapel und Sizilien, hatte das habsburgische Herrschaftsgebiet die bisher größte Ausdehnung erreicht, wenn man von Karls des V. Reich, in dem die Sonne nicht unterging, absieht. Die Siege des Prinzen Eugen hatten Habsburg im Passarowitzer Vertrag nicht weniger als 60.000 Quadratkilometer Landes und einen garantierten Frieden an seinen südöstlichen Grenzen gebracht. Und doch wurde Prinz Eugen bei Hof kaltgestellt. Der Papst allerdings schickte dem Prinzen einen geweihten Degen und, eher unfreiwillig komisch, einen geweihten Hut, vielleicht die Vorform eines Heiligenscheins. Der Kaiser hielt ja gegen alle politische Realität, und obwohl er inzwischen die bourbonische Erbfolge in Spanien anerkennen hatte müssen, daran fest, dass er, Carlos III., König von Spanien sei. In der kurzen Zeit seiner Regierung, oder eher Scheinregierung in Spanien, hatte es, wie nicht anders zu erwarten, eine Habsburg-freundliche Partei unter den Aristokraten gegeben, entweder mit den Bourbonen Unzufriedene oder Opportunisten und dergleichen. Mit dem Sieg Philipps schmolz diese Gruppe selbstverständlich zusammen. Aber einige von ihnen, man mag sagen Treue, man mag sagen Unbelehrbare, flohen nach Österreich und setzten sich zeckengleich am Hof von Wien fest, wo sie in Carlos III. Einen Beschützer fanden, für den sie der wehmütige Abglanz der verlorenen Herrschaft in Spanien waren. Diese Kamarilla beäugte den Prinzen Eugen, in ihren Augen immerhin ein Franzose, mit Misstrauen und mit Neid. Dazu kamen die am Hof einflussreichen Jesuiten, denen der freigeistige, liberale und weltlich muntere Prinz ein Dorn im Auge war. Diese beiden Fraktionen, Spanier und Jesuiten, zum Teil in Personengleichheit, versuchten den Prinzen Eugen abzuservieren. Der Kaiser folgte diesem Einfluss, doch der Prinz war beim Volk und beim Heer dermaßen populär, dass man ihn nicht völlig zur Seite drängen konnte. Schon 1715 hatte ihn der Kaiser zum Statthalter der nun österreichischen Niederlande ernannt. Dorthin wandte sich der Prinz zeitweilig und versuchte, sein Friedenswerk, die Wirtschaft zu heben, unter anderem durch die Förderung der niederländischen Ostindien-Kompanie, womit, wenn sie nicht bald eingegangen wäre, Habsburg zu einer Kolonialmacht geworden wäre. Fünftes Kapitel. Am 1. Februar 1733 starb August der Starke, als Friedrich August I. Kurfürst von Sachsen, als August II. König von Polen. Sein gleichnamiger Sohn, nunmehr Kurfürst Friedrich August II., seit 1719 verheiratet mit Erzherzogin Maria Josepha, Tochter Kaiser Josefs I., war schon als Kurprinz kurz nach der Konversion seines Vaters katholisch geworden, um die Nachfolge als König von Polen antreten zu können. Aber da gab es ja noch den abgesetzten, gnadenweise den hohlen Königstitel führenden Stanislaus Leszczynski, der sich nach vielen politischen Abenteuern nach Frankreich durchgeschlagen hatte, wo ihm das große Glück seines Lebens widerfuhr. Der junge französische König Ludwig XV., Urenkel des Sonnenkönigs, heiratete Leszczynskis Tochter Maria. Die Ehe mit Louis XV, der als Schürzenjäger seinem Urgroßvater kaum nachstand, war unglücklich, doch immerhin wurde ihr Vater in Ehren und reichlich Brot gehalten, und Champagner wohl auch. Dennoch stürzte er sich, obschon im eigentlich gesetzten Alter von 56 Jahren, in ein neues Abenteuer. Denn eine nicht geringe antisächsische Opposition in Polen, unter Führung des Erzbischofs von Gnesen und Primas von Polen, Theodor Potocki, rief Leszczynski wiederum zum König aus. Der versicherte sich der Unterstützung seines Schwiegersohnes und Schwedens, das sich Vorteile zum Ausgleich der Verluste im Zweiten Nordischen Krieg erhoffte, eilte nach Warschau, wurde zum zweiten Mal vom Sejm zum König gewählt, sah sich jedoch einer Koalition aus Sachsen und Russen gegenüber. Der Kurfürst, der sich als König von Polen August III. Nannte, und der General Münnich der Zarin Anna marschierten je mit einem Heer in Polen ein und belagerten Stanislaus in Danzig, wohin er geflüchtet war. Frankreich unterstützte den Schwiegervater seines Königs nur wenig und eher halbherzig. Der mächtige Mann dort war Kardinal André Hercule Fleury, ein Segen für das Land. Ludwig XV. War 1715 im Alter von 5 Jahren auf den Thron gekommen. Die eigentlichen Thronfolger, der Grand Dauphin Louis und dessen Sohn, der Dauphin Louis, Sohn und Enkel Ludwigs XIV., waren vor diesem gestorben. Fleury, ein sittenstrenger, milder und wohltätiger, vor allem sparsamer Minister, war zunächst der Erzieher des Kindkönigs. Später verstand er es, die Misswirtschaft der letzten Jahre des Sonnenkönigs und des abgrundtief unfähigen Regenten Philipp von Orléans sowie die Folgen der Niederlagen im Spanischen Erbfolgekrieg auszubügeln. Ludwig XV. Selbst war ein im Grunde genommen unbedarfter Sittenstrolch, allein an Vergnügungen und Ausschweifungen interessiert, über die Kardinal Fleury geduldig hinwegsah, wofür er freie Hand in der Politik erhielt. Und nur ein Zerrbild seines Urgroßvaters, dem ja immerhin welthistorisches Format, wenn auch meist mit negativem Vorzeichen, zuzubilligen ist. Fleury erkannte die Chance, mit Hilfe dieses polnischen Thronstreits den verhassten Österreichern eins auszuwischen und den einen oder anderen Verlust aus dem Spanischen Erbfolgekrieg wettzumachen, schloss eine Allianz mit Spanien und dem immer schon wankelmütigen Savoyen, eigentlich wieder ein Hochverrat dieses Reichsfürsten. Denn Kaiser Karl VI. Hatte, obwohl ihn die polnische Krise eigentlich nichts anging, Partei für den Sachsen ergriffen. Er musste sich dem Kurfürsten verpflichten, damit der die pragmatische Sanktion, von der noch ausführlich die Rede sein muss, anerkenne. Fleury ließ den Prätendenten Leschinski allerdings ziemlich herzlos im Regen stehen. Nur ein schwacher französischer Hilfstrupp erschien per Schiff im belagerten Danzig. Dafür ließ Fleury französische Armeen in Lothringen, im Badischen und im Trierer Gebiet und außerdem in Mailand einmarschieren. Kaiser Karl VI. Hatte nach dem Frieden von Passarowitz die Rüstung und die Verteidigungsbereitschaft sträflich vernachlässigt, wie er überhaupt zusehends die altösterreichische Untugend des Weiterwurstelns zum Leitfaden seiner Administration wählte oder zumindest tolerierte. Er ließ zwar schöne Pläne im Sinn des Staatsmerkantilismus und hervorragend vernünftige Budgetpläne ausarbeiten, hielt sich aber nicht daran. Die Schlamperei in der Finanzverwaltung muss außerordentlich gewesen sein. Als Prinz Eugen reumütig zurückgerufen wurde, der alte Soldat, er war 71, als er nochmals bildlich gesprochen in den Sattel stieg, wer erinnert sich dabei nicht an die Causa Wallenstein? Die Geschichte gehe keinen geraden Weg, meinte García Márquez, sie kreise. Konnte der nicht viel anderes tun, als im Westen das Schlimmste zu verhindern, die Franzosen in Schach zu halten, ohne eine große Schlacht zu wagen? Zum Glück waren auch seine Gegner nicht in hervorragender militärischer Verfassung. Und so ging dieser Feldzug, was zweifellos Tausenden von Männern das Leben erhielt, wie das Hornberger Schießen aus. Ähnlich verhielt es sich in Polen, wo nur Leschinski aus Danzig vertrieben werden konnte und wieder nach Frankreich flüchtete. August III., ein ähnliches Ferkel wie sein Vater, allerdings ohne dessen pittoreske Originalität, war nun unbestritten König von Polen. Ungünstig für die Sache Habsburgs war, dass inzwischen der bayerische Kurfürst Karl Albrecht, der Sohn Max Emanuels, seit 1722 regierend, deutlich ins französische Lager gerückt war, ohne jedoch in Kriegshandlungen einzugreifen, wozu er wegen des Zustands der bayerischen Armee, der noch desolater war als der österreichischen, auch kaum in der Lage gewesen wäre. Eine Bedrohung im Rücken von Prinz Eugens Reichsarmee blieb das dennoch. Nicht genug damit, hatte Kaiser Karl VI. Oder hatten vielmehr seine hochintriganten und korrupten, politisch völlig bedenkenlosen Räte vom Schlage Sinzendorf und Metsch den preußischen König, bisher ein Freund Habsburgs, vergrätzt. Schuld daran war nicht so sehr Habsburgs Doppelspiel um die anstehende Erbschaft der niederrheinischen Herzogtümer Jülich, Kleve und Berg, auf die sowohl Preußen als Bayern reflektierten, als eine ganz persönliche Dummheit Karls VI. 1732 hatte König Friedrich Wilhelm den Kaiser in Prag besucht, vornehmlich um den von ihm bewunderten Prinzen Eugen kennenzulernen. Ungeniert, wenngleich natürlich hinter vorgehaltener Hand, machte sich der habsburgisch näselnde Kaiser in spanischer Hoftracht über den bäurischen Preußen lustig, und der war nicht so dumm, das nicht zu bemerken und reiste gekränkt ab. Von dieser Taktlosigkeit Karls VI. Führt eine direkte historische Linie bis König Grätz. Der Kaiser und der Wiener Hof hatten gehofft, dass die Seemächte, also England und Holland, auf ihrer Seite gegen Frankreich in den Krieg eintreten würden. Die dachten aber gar nicht daran, drängten eher auf Frieden, und als Prinz Eugen in einem Gutachten 1734 die politische und militärische Lage Österreichs sicherlich zutreffend in den schwärzesten Farben darstellte und zum Frieden um jeden Preis riet, musste sich der Kaiser fügen und den Präliminarfrieden vom Oktober 1735, den endgültigen vom 18. November 1738 schließen. Der töricht vom Zaun gebrochene Krieg hatte Österreich und dem Reich nur Nachteile gebracht. Habsburg musste die Hälfte dessen abtreten, was es aus dem spanischen Erbe behalten hatte, nämlich Neapel und Sizilien, wo eine bourbonisch-spanische Sekundogenitur errichtet wurde. Ob der Ausgleich dafür, nämlich die Herzogtümer Parma und Piacenza, den Verlust linderte, ist fraglich, zumal diese Gebiete nur kurz bei Habsburg blieben. Für Karl VI. Das Wichtigste aber war, dass die pragmatische Sanktion von den Signatarmächten, mit Ausnahme von Kurbayern, anerkannt wurde, mehr davon später. Das Reich verlor durch Karls Ungeschick eines der 5 uralten Herzogtümer, eine der Urzellen des Reiches, nämlich Lothringen. Dafür, dass Stanislaus Leszczynski endgültig auf die Krone Polens verzichtete, unter Beibehaltung des Königstitels, bekam er das Herzogtum Lothringen, das allerdings in den vergangenen Jahrhunderten durch vielfache Verschwägerung der alten Herzogsfamilie mit französischen Adligen und dem Königshaus deutlich nach Frankreich hinübergedriftet war. Stanislaus residierte nun in Nancy, dem alten deutschen Nanzig, und verschönerte diese Stadt zu dem Barockjuwel, das sie bis heute ist. Nach dem Tod Leszczynskis sollte das Herzogtum, so war es im Frieden von 1738 vereinbart und so geschah es dann auch, an seine einzige Erbin, seine Tochter Maria Leszczynska fallen, die ja mit Ludwig XV. Verheiratet war und somit an Frankreich. Dort blieb es bis heute, mit Ausnahme der Zeit von 1871 bis 1918, als es gegen den Willen des größten Teils der Bevölkerung Reichsland des Zweiten Deutschen, des Bismarckreiches war. Nun musste man aber irgendetwas mit dem Herzog von Lothringen anfangen, François Étienne oder deutsch Franz Stephan, der immerhin der Enkel jenes Karl von Lothringen war, der zusammen mit Sobieski Wien befreit hatte. Zum Glück starb just da die Dynastie der Medici, Großherzöge von Toskana, aus. Dieses Großherzogtum war als Teil des längst nur noch theoretisch bestehenden Königreichs Italien ein Teil des Reiches. Dieses bestand ja seit den Ottonen aus den 3 Königreichen Deutschland, Italien und Burgund. Der Kurfürst von Köln war nach wie vor Erzkanzler von Italien. Der Kaiser konnte somit nach dem Tod des letzten Medici, Gian Gastone, über das erledigte Lehen verfügen und gab es also an den ehemaligen Herzog Franz Stephan von Lothringen, dem man sein Herzogtum, Salvavenia, unter dem Hintern weggezogen hatte. Vielleicht empfand er es nicht als Strafe, das landschaftlich langweilige Lothringen mit der Toskana zu vertauschen. Außerdem erhielt er die Hand der Erbtochter Habsburgs, Maria Theresia. Nicht genug mit der törichten Einmischung Kaiser Karls VI. In den polnischen Erbfolgekrieg, beteiligte er sich 1736, noch ehe der endgültige Friede im Norden geschlossen war, an einem Türkenkrieg, den die russische Zarin Anna begonnen hatte. Prinz Eugen hätte angesichts der desolaten finanziellen Lage und des bejammernswerten Zustandes der Armee sicher von diesem Abenteuer abgeraten. Aber dieser gute Geist Habsburgs war am 21. April 1736 gestorben. Und Karl war offenbar auch sonst von allen guten Geistern verlassen. Wie wenig Prinz Eugen dem Kaiser zuletzt nahegestanden hat, zeigt die Notiz in Karls VI. Persönlichem Tagebuch vom 21. April 1736. Um 8:30 Nachricht: Prinz Eugen von Savoyen, der Sita 83, also seit 1683, in meines Hauses Dienst getan, 1703 Kriegspräsident worden, mir Sita 1711 in allem dient, in Bett tot gefunden worden, nach langer Krankheit. Gott sei der Seele gnädig, in sein 73. Jahr. Nichts von der unverbrüchlichen Treue Eugens. Nichts von den unübersehbaren Verdiensten, dem großen Ansehen des Prinzen. Dagegen fand der Kaiser beim Tod des Grafen Altan, eines Höflings von, wie Oswald Redlich schreibt, mittelmäßiger Begabung, die Worte: »Mein Trost, mein treuster Diener, mein Herzensfreund, der mich, wie ich ihn, 19 Jahre inniglich geliebt, in wahrer Freundschaft.« Eugens im Lauf der Jahrzehnte erworbenes, klug verwaltetes und vermehrtes immenses Vermögen hinterließ er einer Nichte. Als diese dann ohne Leibeserben verschied, fiel alles an Habsburg. Die Schlösser und Paläste sind heute österreichischer Staatsbesitz. Des Prinzen Bibliothek ist im Prunksaal der Nationalbibliothek in Wien zu bewundern. Der 1726 abgeschlossene Bündnisvertrag mit Russland war nur ein Defensivbündnis und hätte den Kaiser nicht zur Unterstützung Russlands verpflichtet, denn dieses war eindeutig der Aggressor. Aber Karl hoffte wohl im Osten, die Verluste im Westen und Süden auszugleichen. Während jedoch der russische Generalfeldmarschall Burkhard Christoph Graf von Münnich, ein gebürtiger Oldenburger und nicht nur alter Haudegen, sondern umsichtiger Heeresreformer und Feldherr, die Türken 1737-38 durch Sonne und Mond jagte und seiner Zarin die Herrschaft über die Krim und praktisch das Schwarze Meer verschaffte, krebste der neue österreichische Generalfeldmarschall Graf Neipperg, eine völlige Niete, an der Militärgrenze herum. Zu seinem Glück waren die Türken durch ihre Misere an der russischen Front daran gehindert, wieder bis vor Wien zu marschieren, was die Wiener 1739 angesichts der Tatenlosigkeit Neipergs allen Ernstes zeitweilig befürchteten. Die Hosen gestrichen voll, schloss dieser mit den Türken einen Waffenstillstand, der vom Kaiser im Frieden von Belgrad am 18. September 1739 sanktioniert wurde. Damit ging alles verloren, musste an die Türken abgetreten werden, was durch die Siege Prinz Eugens im Frieden von Passarowitz errungen worden war. Das war die letzte Großtat dieses Kaisers, der wohl einer der unfähigsten Regenten war, die das Haus Habsburg dem Reich geschenkt hat. Er starb am 20. Oktober 1740, hinterließ einige beachtenswerte musikalische Kompositionen, einen vom Papst geweihten Rosenkranz aus Knochenkügelchen von den Gebeinen türkischer Gefallener und ein völlig heruntergekommenes, finanziell bankrottes, marodes Reich. Graf Neipperg sollte wenig später noch einmal Gelegenheit haben, seine feldherrliche Unfähigkeit zu beweisen, in der Schlacht von Mollwitz 1741. Sein Sohn, Graf Leopold Joseph von Neipperg allerdings, tat sich in anderer, friedlicher Weise hervor. Er war der Erfinder der ersten Kopiermaschine. Sechstes Kapitel. Die Hauptsorge Kaiser Karls VI. Galt von seiner Thronbesteigung an der Regelung seiner Nachfolge. Im Gegensatz zu den protestantischen Fürstenhäusern, deren Mitglieder sich vermehrten wie die Kaninchen, dadurch oft Anlass zu schädlichen Zersplitterungen der Ländereien gaben, wie in Hessen, Schleswig-Holstein, den thüringischen Fürstentümern, während nur manchmal inzuchtbedingte Degeneration zu günstiger Wiedervereinigung des Erbes führte, wie in Anhalt, litten katholische Dynastien häufig an Nachwuchsmangel. Das lag daran, dass ihre Hauptstämme keine sukzessionsfähigen Nebenlinien trieben, weil sie ihre nachgeborenen Söhne fast in der Regel für den geistlichen Beruf bestimmten. Das Ziel war, die großen und einträglichen, politisch und strategisch wichtigen geistlichen Fürstentümer und hier wieder vor allem die Kurfürstentümer zu besetzen. Diese Bischofs-, Erzbischofs- und Kardinalsämter bekleidenden Prinzen waren selbstverständlich für die legitime Fortpflanzung verloren. Die häufige illegitime der geistlichen Herren musste ja außer Ansatz bleiben. In dem nicht genug zu lobenden Werk »Das alte Reich« von Aretin ist die jeder tridentinischen Regelung und allen Bemühungen der Gegenreformation hohnsprechende, von den Päpsten gedeckte, schamlose Besetzung deutscher Bischofssitze mit jüngeren Söhnen der Fürstenhäuser geschildert. Vor allem widersprach diesen die regelmäßig geübte Häufung mehrerer Bischofsämter auf einen Prinzen. Die kurbayerische Linie des Hauses Wittelsbach, die Medici in der Toskana, die katholischen Pfälzer und das portugiesische Königshaus starben nach und nach aus. Selbst die an sich zeugungsfreundlichen Bourbonen litten an Prinzenschwund. Nach dem Tod Ludwigs des 14. lebte nur ein einziger Bourbone des Hauptastes, ein fünfjähriges Kind, Louis XV., von dem man ständig befürchten musste, dass sein nächster Agnat, der böse Orléans, ihn vergiften würde. Und so pfiff auch Habsburg nach dem Tod Kaiser Josephs des I. genealogisch aus dem letzten Loch. Es stand, wie man früher sagte, nur noch auf zwei Augen, nämlich denen Karls des VI. Nun war Karl, als er 1711 Kaiser wurde mit 26 Jahren, durchaus in einem Alter, in dem er, möchte man meinen, genügend Nachkommen zu zeugen in der Lage war. Seit 1708 war er mit Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel verheiratet. Aber es funktionierte nicht. Es mochte medizinische Gründe gehabt haben. Der nach 8-jähriger Ehe geborene Erzherzog Leopold Johann starb nach einem halben Jahr. Die beiden darauf in kurzer Frist geborenen Kinder, nämlich 1717 und 18, waren Töchter, Maria Theresia und Maria Anna. Eine weitere 1724 geborene Tochter, Maria Amalia, starb als 6-jährige. Der nun 45-jährige Kaiser rechnete nicht mehr mit weiteren Nachkommen, zumal die Kaiserin mit 39 Jahren nach damaliger Ansicht eine alte Frau war. Karl richtete, musste es wohl, sein Augenmerk darauf, seiner ältesten Tochter das habsburgische Erbe zu erhalten. Dabei ging es nicht um die Nachfolge in den österreichischen Kernlanden, denn dort war die weibliche Erbfolge durch das, im Gegensatz zum Privilegium Maius, unstreitig echte, uralte, noch aus der Babenberger Zeit stammende Privilegium Minus von 1156 als zugestanden gesichert. Es ging um das Gesamterbe, das heißt darum, das habsburgische Konglomerat aus den drei Blöcken, erstens die eigentlichen österreichischen Erblande, zweitens das Königreich Böhmen und drittens die Länder der heiligen Stephanskrone, also Ungarn und was staatsrechtlich dazugehörte, als einen erratischen, wenngleich rechtlich jeweils verschieden definierten Block anerkennen zu lassen, der insgesamt und ohne Abstriche vererbt werden konnte. Es war nicht mehr und nicht weniger als der letzten Endes gelungene Plan, ein habsburgisches Reich zu schaffen. Dass dies fast notwendigerweise ein Herausbrechen des habsburgischen Erbes aus dem Römischen Reich faktisch, wenn auch noch nicht de jure, mit sich brachte, bedachte Habsburg entweder nicht oder, was eher zu vermuten ist, nahm es in Kauf. Bereits zu Lebzeiten Kaiser Leopolds I. wurde, kurz nach dem Ausbruch des Spanischen Erbfolgekrieges, 1703 ein geheimer Hausvertrag geschlossen, das Pactum Mutuae Cessionis et Successionis, das davon ausging, dass der ältere Sohn Josef eine neue deutsch-böhmisch-ungarische Linie des Hauses Habsburg, der jüngere Karl eine spanische Linie begründen würde, also eine Regelung entsprechend jener, die seinerzeit Karl V. und Ferdinand I. getroffen hatten. Bei diesem Paktum von 1703 war vereinbart und festgesetzt worden, dass beim Aussterben einer Linie die andere sukzidieren sollte. Und, vorausschauend und förmlich die künftige Entwicklung erahnend, dass die Töchter voll erbberechtigt sein sollten. Mit dem frühen Tod Josefs I. und mit dem nicht Habsburgs Erwartungen erfüllenden Ausgang des spanischen Erbfolgekrieges hatte sich die politische Situation geändert. Und erst recht als klar war, dass nach Kaiser Karl VI., dem letzten männlichen Habsburger, die Fortsetzung des Hauses nur in weiblicher Linie gegeben war. Man muss sich vergegenwärtigen, welche Gefahr Habsburg ohne eine pragmatische Sanktion gedroht hat. Rundum lauerten Erbschleicher, um gewisse Brocken zu finden. Kurbayern vor allem, das nun gänzlich wieder ins französische Lager gerückt war, und der tiefgekränkte König von Preußen. Abgesehen davon hätte die Möglichkeit bestanden, dass die böhmischen Stände, wozu sie berechtigt gewesen wären, irgendeinen Prinzen oder Fürsten, womöglich einen Protestanten, wie schon 1619, zum König wählten. Die gleiche Situation lag in Ungarn vor, dass de jure immer noch ein Wahlkönigtum war, woran sich die Magnaten sehr wahrscheinlich erinnert hätten. Das Paktum von 1703, das der Hofkanzler Johann Friedrich Graf Seilern entworfen hatte, war lediglich ein habsburgisch-hausinterner Vertrag ohne Außenwirkung und außerdem, warum eigentlich, geheim. Am 19. April 1713 ließ Kaiser Karl VI. In einem feierlichen Staatsakt um 10 Uhr, wie es in der notariellen Beurkundung heißt, das Paktum, das von nun an allgemein mit pragmatische Sanktion bezeichnet wurde, veröffentlichen. Die Präambel der Beurkundung, die Geheimberäte und Ministros aufführt, die der Zeremonie beiwohnten, allen voran Prinz Eugen, liest sich wie ein altösterreichisches Adelsverzeichnis, Schwarzenberg, Dietrichstein, Seilern, Starhemberg, hier noch Starnberg geschrieben, Herberstein, Schönborn, Paar, Palfi, Kevenhüller, Salm. Das Dokument in deutscher Sprache, nicht mehr in Latein und in herzerfrischend barocken Schnörkeln abgefasst, beinhaltete, dass das dreifache, um nicht zu sagen dreifaltige Erbe Habsburgs, Österreich mit Steiermark, Kärnten, Tirol und so weiter, Böhmen und Ungarn, ungeteilt und sofern kein männlicher Erbe vorhanden, an die jeweils älteste Tochter fallen sollte. Der erhoffte, dann früh verstorbene Sohn und die Töchter waren zu der Zeit noch gar nicht geboren. Nun war aber auch diese feierliche Deklaration ohne bindende Außenwirkung und ohne Zustimmung der Kurfürsten, der anderen Reichsstände und der auswärtigen Mächte so gut wie wertlos. Also setzte eine rastlose diplomatische Tätigkeit im Auftrag des Kaisers ein. Viel Geld floss, sehr viel Geld. Es war das Geld, das für die Rüstung fehlte. Bestechungssummen ungeheuren Ausmaßes, Zubilligung von Privilegien und anderes. Erwähnt wurde, dass die Zustimmung Kursachsens durch die Unterstützung im polnischen Erbfolgekrieg erkauft wurde. Die Zustimmung Russlands im Frieden von Belgrad und so weiter. Vom Geheimvertrag von Wusterhausen, 1726 abgeschlossen, als noch eitel Freundschaft zwischen Habsburg und Hohenzollern herrschte, war ebenfalls schon die Rede. Zu allerletzt, 1738 endlich, gab Frankreich seine Zustimmung. Die selbstverständlich sehr wichtige Zustimmung der Reichsstände, also des Reiches, erfolgte durch ein Reichsgutachten des Regensburger Permanenten Reichstags am 11. Januar 1732. Nur Kurbayern und, was wenig ins Gewicht fiel, die Landgrafschaft Leuchtenberg, wo ein jüngerer Wittelsbacher Sohn herrschte, versagten ihre Zustimmung. Somit war die pragmatische Sanktion gültig. Dieses Ziel hatte Kaiser Karl VI. Erreicht. Erzherzogin Maria Theresia, seit dem 12. Februar 1736 verehelichte Großherzogin von Toskana, Mutter zweier Töchter, Elisabeth, geboren 1737, und Anna, geboren 1738, 14 weitere Kinder sollten folgen, war präsumptive Erbin des nun Habsburgischen Reiches. Aber der so luzide Prinz Eugen sollte auch hier Recht behalten. Der jungen Maria Theresia wäre mit einem Heer in perfektem Zustand und einer wohldotierten Staatskasse weit besser gedient gewesen, als mit teuer erkaufter Zustimmung der Mächte. Denn die war, wie sich ab 1740 zeigen sollte, oft das Papier nicht wert, auf dem man sie bestätigt hatte. Es taucht hier eine, wenngleich hypothetische, interessante und meines Wissens nie ventilierte Frage auf. Warum adoptierte zum Beispiel Kaiser Karl VI. Nicht einen geeigneten, würdigen, tüchtigen jungen Mann als Sohn und Nachfolger? Eine Möglichkeit, von der die römischen Kaiser der Antike des 2. Jahrhunderts nach Christus mit großem Nutzen Gebrauch gemacht haben. Das Rechtsinstitut der Adoption war sowohl im römischen als im germanischen Recht bekannt, zum Teil sogar kodifiziert. Es fällt auf, dass das ganze Mittelalter hindurch und herauf bis in die Neuzeit, eben bis zur Bredouille, in die Habsburg zu Beginn des 18. Jahrhunderts geriet, eine Adoption bei Fehlen eines Thronerben nie und nirgendwo auch nur in Erwägung gezogen wurde. War man so sehr auf das Blut, die Familie fixiert? Das Vertrauen auf die Erbanlagen dürfte keine Rolle gespielt haben, denn die Dummheit bis hin zur Imbezilität eines Erbprinzen war nie ein Hindernis für die Thronfolge. War es die nie ausgesprochene Meinung, dass das Gottesgnadentum, von dem ja die Berechtigung der Herrschaft hergeleitet wurde, nur biologisch vererbt werden kann? War man der Meinung, dass das Gottesgnadentum am Blut hängt? Hat man eine Thronfolge mittels Adoption als willkürlichen und sündigen Eingriff in die gottgewollte Ordnung empfunden? In der Antike hatte man damit keine Schwierigkeiten, weil ein Gottesgnadentum unbekannt war. Oder, was ich am ehesten vermute, hat man mangels politischer Fantasie an diese Möglichkeit einfach nicht gedacht. Siebtes Kapitel. Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts war, was insbesondere die deutsche Geschichte anbelangt, von zwei Persönlichkeiten geprägt, die nahezu gleiche Lebensdaten aufweisen, aber sonst unterschiedlicher nicht sein konnten. Maria Theresia, dieser österreichische und habsburgische Glücksfall, und Friedrich der Große, der wohl eigenartigste, eigenwilligste und rätselhafteste Herrscher, den dieses Jahrhundert und vielleicht nicht nur dieses hervorgebracht hat. Erzherzogin Maria Theresia, eine hübsche, etwas rundliche junge Frau, nicht ohne Bildung, aber keine Intellektuelle, eher mit dem ausgestattet, was man mit Mutterwitz umreißt, lebte das Leben einer verheirateten Dame von hohem Stand und ohne Einfluss auf die Politik, bevor sie als König, wohlgemerkt nicht Königin, von Ungarn und Böhmen den Thron bestieg und die österreichischen Erblande erbte. Das Großherzogtum Toskana, dessen angeheiratete Fürstin sie war, kannte sie nur von der Landkarte. Ihre Aufgabe, Kinder zur Welt zu bringen, bemühte sie sich redlich zu erfüllen. Anders der preußische Kronprinz Friedrich. 1712 als ältester Sohn des Soldatenkönigs geboren, vereinigte er auf sich alle Hoffnungen des Vaters, der aus ihm ein Ebenbild seiner selbst machen wollte, einen nüchternen, biederen Soldaten und Hausvater. Ob die Opposition gegen diesen Zwang den Charakter des jungen Prinzen in eine ganz andere Richtung bog, oder ob ganz anders geartete Erbanlagen das Aufbegehren hervorriefen, ist wohl nicht zu entscheiden. Wahrscheinlich griff eins ins andere. Die Erziehung des Kronprinzen war darauf ausgerichtet, dass alles außer Exerzieren, Befehlen und Gehorchen Firlefanz ist. Von geistigen Dingen oder solchem gelehrten Plunder wie Philosophie und Literatur wollte der Alte nichts wissen. Allenfalls etwas Religion, in dem Sinn Helm ab zum Gebet. Friedrich aber trieb heimlich Studien in Literatur und Musik, die er besonders liebte. Dem König genügten Trommeln und Pfeifen. Als er dahinter kam, an welchen Mumpitz sein Sohn seine Zeit verschwendete, kam es zum Krach. Und der Prinz reagierte bockbeinig und mit Justament. Er begann den Vater damit zu ärgern, und zwar offenbar zielstrebig, dass er sich mit Luxus umgab und das Geld zum Fenster hinauswarf, was sicher ganz gegen seine Veranlagung war, wie sein später zutage tretender Geiz und seine persönliche Bedürfnislosigkeit bewiesen. Die erste tiefgreifende und politisch bedingte Entfremdung kam, als der Plan ventiliert wurde, dass der Kronprinz die englische Prinzessin Amalia, Tochter Königs Georgs II., heiraten sollte. Ein Plan, den die Königin, selbst eine Prinzessin aus dem Hause Braunschweig und also nahe mit der Braut verwandt, unterstützte. Dem Kronprinzen wäre das deshalb recht gewesen, weil ihm Georg II. Dann die selbstständige Stellung eines Regenten des Kurfürstentums Hannover eingeräumt hätte, womit Friedrich dem militärstieflichen Dunstkreis seines Vaters entgangen wäre. Doch der König sagte Nein zu dieser Heirat, was Vater und Sohn wechselseitig erboste, so dass es zu den unwürdigsten Szenen bis hin zu Handgreiflichkeiten kam. Friedrich Wilhelm ließ sich sogar dazu hinreißen, von seinem Sohn den Verzicht auf die Thronfolge zu verlangen. Nun sagte der Kronprinz, der war da 18 Jahre alt, nein, worauf es zu einem Eklat kam, der offenbar nicht erfunden, sondern historisch ist. Der König schlug seinen Sohn mit einem Stock, noch dazu in Gegenwart der Hofgesellschaft, und spottete danach darüber, dass der Prinz offenbar zu feige sei, um zurückzuschlagen. Das führte, wie nicht anders zu erwarten, zum Bruch. Der Kronprinz vereinbarte mit einem seiner besten Freunde, dem Leutnant Hans Hermann von Katte, der war 8 Jahre älter als Friedrich, also wohl auch eine Art großer Bruder, nach England zu fliehen. Dem König war der Umgang seines Sohnes mit dem leichtlebigen, offenbar ein lustiges Leutnantsleben führenden Katte von vornherein suspekt. Es scheint, dass Katte von Konfidenten des Herrschers überwacht wurde, und so wurde ein Brief Friedrichs an Katte abgefangen, aus dem der Plan hervorging, eine gemeinsame Reise in die preußischen Westprovinzen am Niederrhein zur Flucht nach England zu benutzen. Dem Kronprinzen wurde in Wesel aufgelauert, er wurde verhaftet, ebenso Katte in Berlin. Der König verlangte erneut von Friedrich den Verzicht auf die Thronfolge. Wieder sagte Friedrich nein. Daraufhin ordnete der Vater ein kriegsgerichtliches Verfahren an, das eine Farce war, denn er befahl dem Gericht, Friedrich und Katte wegen Desertion zum Tode zu verurteilen. Das Kriegsgericht tat das im Fall Katte, weigerte sich aber, ein Urteil über den Kronprinzen zu sprechen. Die Affäre machte selbstverständlich die Runde. Dafür sorgte schon das öffentliche Wutgebrüll des Königs. Seine Räte, Kumpane im Tabakskollegium, schalteten sich ein, fremde Höfe intervenierten, selbst der Kaiser äußerte seine schärfsten Bedenken. Tief drin in den Potentaten steckte noch die unschöne Erinnerung an das Köpfen der Maria Stuart und Charles I. von England und womöglich sogar eine Ahnung, wozu solches Beispiel in Zukunft führen könnte. Es dauerte ja auch kaum mehr als ein halbes Jahrhundert, bis königliche, herzogliche, fürstliche Köpfe rollten. Friedrich Wilhelm gab nach. Allerdings wurde Katte verurteilt und am 6. November 1730 mit dem Schwert, also, was ihn wohl nicht tröstete, nicht mit dem ordinären Henkersbeil hingerichtet. Und Friedrich wurde als Gefangener auf unbestimmte Zeit in die Festung Küstrin eingeliefert. Diese Episode, der gewaltsame Tod seines Freundes, die unglaublich unmenschliche Haltung des Vaters, hat, nicht anders denkbar, den Kronprinzen tief getroffen. Zudem die zunächst strenge Haft. Er änderte sich, wohl ganz bewusst, besserte sich, aber nicht so, wie sein Vater es erwartete, obwohl es nach außen hin so wirkte. Friedrich, knapp 20 Jahre alt, gab seiner Opposition nur eine neue Form und eine neue Richtung, entdeckte dabei seine hohe Intelligenz und seine Lebensmaxime. Der Ernst des Lebens, all die ungeheuer wichtigen Dinge wie Beruf, also sein künftiger Beruf als König, Militär, Politik, Verwaltung, Finanzen, sind das am wenigsten Wichtige im Leben. Friedrich schob diese lästigen Dinge jedoch nicht unmutig beiseite, sondern erledigte sie schnell, sofort und effektiv. So wird man sie los. Dinge, die man sofort erledigt, erfordern weniger Zeit und Kraft. Wenn du eine Akte zweimal in die Hand nimmst, hast du schon etwas falsch gemacht. Wenn dadurch die Dinge auch noch gut erledigt sind, ist das ein erfreulicher Nebenaspekt, der nachher eigentlich nicht interessiert. Es interessiert, dass dann das Kostbarste bleibt, was es gibt. Zeit. Die Zeit, die man für das verwendet, was der wirkliche, nicht Ernst, sondern Wert des Lebens ist. Die Philosophie, die Musik, die Gespräche mit Voltaire, das Musizieren mit Bach und seine letzte Liebe, die Literatur sein wird. Friedrich spielte in Küstrin den einigermaßen folgsamen Sohn, arbeitete, lernte. Der König milderte die Haft, der Sohn verbesserte seine Mimikrie, der Vater merkte nichts. Lang, rechnete sich Friedrich aus, wird er es eh nicht mehr machen. Man schrieb das Jahr 1732. Der Alte stöhnte unter der Podagra und der Wassersucht, wurde dick wie das Fass, in dem sein Hofnarr begraben worden war. Er befahl dem Kronprinzen die Heirat mit der Prinzessin Elisabeth von Braunschweig. Friedrich gehorchte, rührte aber seine Frau nicht an. Friedrich Wilhelm glaubte, sein Sohn sei zu Kreuze gekrochen, entließ ihn aus der Haft, wies ihm das schöne Rheinsberg zu und das Kommando über ein Regiment in Neuruppin. Dort erledigte Friedrich seine Pflichten tadellos und schnell und wandte sich dann dem Verkehr mit seinen geistreichen Freunden zu und wartete, bis den Alten der zu erwartende Schlagfluss auf den ewigen Exerzierplatz beförderte. Das war am 31. Mai 1740 der Fall. Am 20. Oktober folgte dem Soldatenkönig Kaiser Karl VI. Ein neues Kapitel der deutschen Geschichte begann. Nachwort. »Ah, Sie schreiben eine deutsche Geschichte«, sagte mir eine historisch interessierte Dame und fragte, »welche Theorie vertreten Sie darin zur Stellung der Kurfürsten?« Ich hoffe, die Hörer meiner Erzählung haben bemerkt, dass ich keine Theorie vertrete. nicht zu der Stellung der Kurfürsten und auch nicht sonst. Und am allerwenigsten stelle ich neue Theorien auf. Was ich beabsichtige, ist mit dem eben gebrauchten Begriff Erzählung gesagt. Ich habe viele Erzählungen geschrieben, deren Handlung ich erfunden habe. Erfundene Wahrheiten nenne ich das manchmal. Und vor mehr als einem Jahrzehnt fuhr in mich der vielleicht hochstaplerische Plan, eine Erzählung zu schreiben, deren Wahrheit ich nicht erfinden musste. Nur, was ist Wahrheit? Ist es überhaupt möglich, die Wahrheit im Lauf der Geschichte aufzuspüren? Es ist nicht möglich. Vielleicht ist es mir aber gelungen, wenigstens diejenigen Dinge wegzulassen, die nicht wahr sind. Eppan am 294. Geburtstag Friedrichs des Großen.